Liebe Leser, was in diesem Buch steht, widerspricht höchstwahrscheinlich direkt dem, was Ihnen Ihre Eltern, Ihre Lehrer, die Kirche, die Medien und die Regierung erzählt haben. Es widerspricht auch vielem, woran Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde glauben. Bei wirklich objektiver Betrachtung handelt es sich um die Wahrheit. Nicht nur um irgendeine Wahrheit, sondern um die wichtigste Wahrheit in Ihrem Leben. Immer mehr Menschen entdecken diese Wahrheit. Sie zu erkennen, ist nicht leicht. Tief verankerte Glaubenssätze stehen ihnen im Weg. Um die Wahrheit zu sehen, müssen sie eine lebenslang andauernde Indoktrination überwinden und neue Gedanken fair und ehrlich beurteilen. Wenn sie dieses tun, wird sich ihre Wahrnehmung der Welt grundlegend verändern. Zu Beginn wird sich das unangenehm anfühlen, aber langfristig gesehen lohnt sich die Anstrengung. Wenn sich genug Menschen dazu entschließen, diese Wahrheit zu sehen und offen auf sie zugehen, wird sich nicht nur die Wahrnehmung der Welt umfassend ändern, sondern auch die Welt selbst. Wenn das stimmt, warum kennen wir diese Wahrheit nicht und warum haben wir die Welt nicht schon längst zum Positiven verändert? Weil die Menschen mehrheitlich nicht vernünftig und objektiv sind. Die Geschichte zeigt, dass die meisten tatsächlich lieber sterben würden, als die eigenen Glaubenssysteme, mit denen sie aufgewachsen sind, objektiv zu hinterfragen. Der Durchschnittsmensch informiert sich aus Zeitung und Fernsehen über Kriege, Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Er wundert sich über den Schmerz und das viele Leid auf der Welt und fragt sich, woher das alles kommt. Wenn ihm aber jemand sagt, dass es seine eigenen Überzeugungen sind, die zu diesem Elend führen, wird er sich von ihm abwenden. Er wird nicht weiter darüber nachdenken und jene sogar angreifen, die seine Fragen beantworten. Liebe Leser, viele Ihrer Vorstellungen und Überzeugungen haben Sie sich nicht selbst ausgesucht. Sie haben sie nur übernommen, ohne sie zu hinterfragen. Wenn Ihnen diese Vorstellungen und Überzeugungen wichtiger sind als Wahrheit und Gerechtigkeit, dann fahren Sie bitte nicht fort und geben dieses Buch weiter. Wenn Sie aber dazu bereit sind, Ihre Auffassungen in Frage zu stellen, um das Leid anderer zu reduzieren, dann lesen Sie dieses Buch und geben es anschließend weiter. Laken Roos, im Jahr 2011. Wichtiger Einschub gleich zu Beginn. Der Begriff Autorität wird manchmal in Zusammenhängen verwendet, die nichts mit dem Thema des Buches zu tun haben. Ein Experte gilt zum Beispiel oft als Autorität. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es oft eine Autorität, allerdings ohne dass irgendein Recht auf Herrschaft im Spiel ist. Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Angestellten wird ebenfalls häufig so gesehen, als gäbe es einen Boss und einen Untergebenen. Ein Arbeitgeber kann zwar seine Angestellten stark dominieren und sie mit harter Hand führen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass er sie zur Arbeit zwingen oder sie bei Ungehorsam einsperren kann. Die Zusammenarbeit zu beenden, indem er den Angestellten feuert, ist im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, die er hat. Der Angestellte hat seinerseits die gleiche Möglichkeit durch die Kündigung. Das Gleiche gilt für andere Beziehungen, bei denen eine Autorität akzeptiert wird. Für das Verhältnis zwischen Handwerksmeister und seinem Lehrling, zwischen einem Kampfsportmeister und seinem Schüler oder zwischen einem Trainer und dem Athleten, den er trainiert. Solche Beziehungen entstehen aus gegenseitigen freiwilligen Vereinbarungen, bei denen beide Seiten die Möglichkeit haben, die Vereinbarung wieder aufzulösen. In solchen Situationen gestattet es ein Mensch einem anderen, ihn zu leiten, um von seinem Wissen und Können zu profitieren. Solche Formen der Autorität, wenn sie überhaupt als Autorität bezeichnet werden können, sind in diesem Buch nicht gemeint, wenn von der gefährlichsten aller Religionen die Rede ist. Teil 1. Die gefährlichste aller Religionen. Das Wichtigste am Anfang. Die gesamte Menschheitsgeschichte ist bis zum heutigen Tag von unzähligen menschenverachtenden Gräueltaten durchzogen. Millionen Menschen fragen sich, warum. Die meisten von ihnen wollen es aber nicht wirklich wissen. Sie glauben, dass dieses Wissen dazu führt, dass alles erneut geschieht. Viele denken, dass es hauptsächlich Gier, Hass oder andere negative menschliche Eigenschaften sind, die für die Gewalt, die Diebstähle, Überfälle und Morde auf der Welt verantwortlich sind. Für den Großteil des Leids gibt es aber nur eine einzige Ursache. Einen allgegenwärtigen irrationalen religiösen Glauben. Die Gläubigen sehen das natürlich völlig anders. Die meisten werden die Inhalte dieses Buches kaum akzeptieren und erst recht nicht vernünftig und in Ruhe darüber nachdenken. Die Kernaussage dieses Buches ist einfach. der religiöse Glaube an die Autorität einschließlich aller Vorstellungen von Staat und Regierung ist irrational und voll von Widersprüchen. Er ist unvereinbar mit Zivilisation und Moral. Er ist der gefährlichste, zerstörerischste religiöse Glaube, der jemals existiert hat. Der religiöse Glaube an die Autorität ist der größte Feind der Menschheit. Und er ist sehr viel stärker und mächtiger als der bloße Zwang zu Ordnung und Gerechtigkeit. Nahezu jeder Mensch ist im Glauben daran aufgewachsen, dass es anständig sei, einer Autorität zu gehorchen, zumindest in den allermeisten Fällen. Die Gesetze seien die Grundlage der Zivilisation und daher habe man sie zu respektieren und einzuhalten. Die Menschen sind sehr sorgfältig darauf konditioniert, Gehorsam mit Gut gleichzusetzen. Deshalb klingt allein das Hinterfragen der Autorität für die meisten Leute so, als würde man den Unterschied zwischen Gut und Böse aufheben wollen. Als solle man sämtliche Verhaltensstandards, ja sogar jede Moral über Bord werfen. Das ist es nicht, worum es hier geht. Im Gegenteil. Der religiöse Glaube an die Autorität muss ein Ende finden, weil es so etwas wie richtig und falsch gibt. Der Umgang mit anderen Menschen sollte sich nach dem Ziel richten, ein moralisches Leben zu leben. Respekt vor der Autorität und Menschlichkeit schließen sich gegenseitig aus, auch wenn ständig das Gegenteil behauptet wird. Erst wenn die Autorität nicht mehr respektiert wird, kann Menschlichkeit entstehen. Angeblich sei die Autorität notwendig, um eine friedliche zivilisierte Welt zu ermöglichen. In der realen Welt entsprechen aber die Folgen des religiösen Glaubens an die Autorität dem genauen Gegenteil. In jedem beliebigen Geschichtsbuch ist nachzulesen, dass die größten Ungerechtigkeiten und Zerstörungen nicht durch Menschen hervorgerufen wurden, die sich gegen Gesetze verstoßen haben. Zu den Katastrophen kam es, weil die Menschen Gesetzen der Regierungen gehorcht und sie durchgesetzt haben. Das Ausmaß und die Brutalität der Verbrechen, die im Namen der Autorität begangen wurden, sind um ein Vielfaches schlimmer als die Verbrechen, die trotz der Autorität begangen wurden. Die Gräueltaten, die autoritäre Regimes weltweit im Verlauf der gesamten Geschichte begangen haben, sind offensichtlich. Trotzdem wird Kindern beigebracht, dass Frieden und Gerechtigkeit durch autoritäre Kontrolle entstehen und dass sie moralisch dazu verpflichtet seien, die Regierung ihres Landes zu respektieren und ihr zu gehorchen. Zu tun, was einem gesagt wird, und sich an die Spielregeln zu halten, wird damit gleichgesetzt, ein guter und anständiger Mensch zu sein, obwohl das genaue Gegenteil davon richtig ist. Ein guter Mensch zu sein bedeutet, seinem eigenen Gewissen zu folgen, selbst zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und die persönliche Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen. Es ist so wichtig, dass die Leute das verstehen, weil die größte Gefahr des religiösen Glaubens an die Autorität nicht von den Machthabern der Regierung ausgeht, sondern von denjenigen, die von diesen beherrscht werden. Ein Einzelner, der andere beherrschen will, ist keine Bedrohung für die Menschheit. Das ändert sich, wenn viele andere glauben, dass die Herrschaft durch diesen Einzelnen rechtmäßig sei, weil Gesetze oder eine Regierung den Anschein der Rechtmäßigkeit erwecken. Der kranke Geist eines Adolf Hitler war für sich gesehen keine Bedrohung für die Menschheit. Es waren Millionen von Anhängern, die Hitler als Autorität gesehen haben und sich deswegen verpflichtet fühlten, seinen Befehlen zu gehorchen und sie umzusetzen. Das katastrophale Ergebnis des Dritten Reichs spricht für sich. Das Problem ist also nicht, dass schlechte Menschen an die Autorität glauben. Das Problem ist, dass gute Menschen an sie glauben und am Ende Gewalt, Ungerechtigkeit, Unterdrückung oder Mord befürworten oder sich sogar selbst daran aktiv beteiligen. Der Autoritätsgläubige beschwert sich oft darüber, dass die Autorität immer wieder außerhalb und innerhalb seines eigenen Landes großes Leid verursacht. Aber er besteht weiterhin auf einen Staat bzw. eine Regierung, die Gutes bewirken soll. Er bleibt weiter bei seiner Vorstellung, dass die Autorität das Einzige sei, was Frieden und Gerechtigkeit herstellen kann. Der Staat sei die Voraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft, so die weit verbreitete Annahme. Er organisiere eine gemeinschaftliche Verteidigung und garantiere ein friedliches, zivilisiertes Miteinander, bei dem sich alle gegenseitig unterstützen. Diese Annahme ist falsch, weil der Staat das alles nicht garantiert, sondern verhindert und zerstört. Regierungen behaupten ständig, sie würden im Interesse der Menschen und des Allgemeinwohls handeln, aber in der Realität passiert das genaue Gegenteil. Regierungen haben immer gegen die Interessen der Menschheit gehandelt. die Autorität ist alles andere als eine gute Idee, die manchmal nicht funktioniert. Das Konzept der Autorität an sich ist durch und durch unmenschlich und ausgesprochen zerstörerisch. Für die meisten Menschen ist so eine Behauptung schwer zu verkraften. Sind die Regierung und der Staat nicht ein essentieller Bestandteil der menschlichen Gesellschaft? Sind sie nicht die Voraussetzung für die Zivilisation, weil sie uns unperfekte Menschen dazu zwingen, uns friedlich und ordentlich zu verhalten? Sind es nicht die allgemeingültigen Regeln und Gesetze, durch die wir Konflikte auf zivilisierte Art und Weise lösen, miteinander Handel treiben und generell auf faire, gewaltfreie Art und Weise miteinander interagieren? Sind wir ohne die herrschenden Gesetze und ohne den allgemeinen Respekt vor der Autorität nicht doch nur ein Haufen dumme gewalttätige Monster, die in ewigen Konflikten und im Chaos leben würden? Ja, das wurde uns ständig erzählt. Und nein, nichts davon ist wahr. Es ist aber außerordentlich schwierig und unbequem, seinen eigenen Geist von Lügen zu befreien, die unendlich oft wiederholt werden, und die Wahrheit aus dem schier undurchdringlichen Dickicht aus Unwahrheiten wieder ans Licht zu holen. Überblick. Um vollständig zu verstehen, warum der religiöse Glaube an die Autorität tatsächlich die gefährlichste Religion der Menschheitsgeschichte ist, führt sie dieses Buch durch verschiedene Phasen. In Teil 1 geht es um den Begriff der Autorität. Dieser muss zu Beginn klar definiert werden, um die Autorität anschließend objektiv analysieren zu können. In Teil 2 wird gezeigt, dass das Konzept der Autorität verhängnisvoll falsch ist. Das, was jeglicher Regierung zugrunde liegt, ist vollkommen unvereinbar mit Vernunft und Moral. Es wird deutlich, dass eine Regierung in Wirklichkeit ein rein religiöser Glaube ist, ein Glaube an ein übermenschliches, übernatürliches Wesen, das niemals existiert hat und niemals existieren wird. Diese Behauptung ist gewagt und Sie werden sie nicht sofort akzeptieren. Die umfangreichen Beweise und logischen Argumente folgen. In Teil 3 geht es um die Zerstörungskraft und Gefährlichkeit des Glaubens an die Autorität einschließlich des Glaubens an den Staat und an die Regierung. Ein Schwerpunkt sind die schlimmen Folgen des religiösen Glaubens an die Autorität für die Wahrnehmungen und die Handlungen verschiedener Gruppen. Folgen, die wiederum buchstäblich zu Milliarden von aggressiven und unmoralischen Gewalttaten führen, begangen durch Menschen, die im Grunde genommen gutmütig und friedlich sind. Tatsächlich begeht jeder, der an Regierungen glaubt, diese Taten. Die große Mehrheit erkennt das allerdings nicht und stellt sich deshalb nicht dagegen. Zum Schluss, in Teil 4, geht es um einen Einblick in ein Leben ohne den Glauben an die Autorität. Die Annahme, dass es ohne eine Regierung zu Chaos und Zerstörung kommt, wird widerlegt. Es würde sich zwar einiges ändern, vieles würde aber auch gleich bleiben. Der religiöse Glaube an die Autorität, den Staat und die Regierung, trägt weder zu einer friedlichen Gesellschaft bei, noch ist er eine notwendige Voraussetzung. Stattdessen ist er bei weitem die größte Hürde für Gemeinschaft, Kooperation und friedliche Koexistenz. Wahre Zivilisation kann nur ohne den religiösen Glauben an die Autorität existieren. Identifikation des Feindes. Um einen Zugang zum Begriff der Autorität zu bekommen und diesen zu bewerten, beginnen wir mit einer klaren Definition. Von früher Kindheit an wird uns gelehrt, uns dem Willen der Autorität unterzuordnen. Wir müssen den Anordnungen jener folgen, die in Positionen der Macht und Kontrolle sind. Von Beginn an wird ein Kind, implizit oder explizit, danach beurteilt, wie gut es gehorcht. Zuerst seinen Eltern, dann seinen Lehrern und dann den Gesetzen der Regierung. In der Gesellschaft gilt deshalb, dass ein gehorsamer Mensch gleichzeitig ein anständiger Mensch sei. Gute Menschen tun, was ihnen die Autorität anordnet. Dadurch geraten die Vorstellungen von Moral und Gehorsam in den Köpfen vollkommen durcheinander. Jeder Angriff auf die Vorstellung von Autorität entspricht auf einmal einem Angriff auf die Moral. Jede Andeutung, dass Regierungen nicht rechtmäßig sind, führt zur Unterstellung, dass sich jeder sich wie ein skrupelloses wildes Tier verhalten solle, für das nur das Recht des Stärkeren gilt. Das Glaubenssystem des Durchschnittsmenschen besteht aus einem Durcheinander aus vagen, oft in sich widersprüchlichen Konzepten und Annahmen. Begriffe wie Moral und Gehorsam, Gesetz und Gesetzgebung, Führer und Bürger werden zwar gerne benutzt, wurden aber niemals vernünftig untersucht. Der erste Schritt, das Wesen der Autorität, der Regierung oder des Staates zu verstehen ist, zu definieren, was das alles bedeutet. Was ist eine Regierung? Was sind ihre Merkmale? Eine Regierung sagt den Leuten zunächst, was sie tun sollen. Das alleine reicht aber noch nicht aus, um sie zu definieren. Alle möglichen Menschen und Organisationen sagen anderen, was sie tun sollen. In der Werbung heißt es oft, tu dies oder tu das. Ein Pfarrer sagt das Gleiche zu seiner Gemeinde. Eine Regierung befiehlt. Sie macht nicht einfach nur Vorschläge oder gibt Empfehlungen. Anders als in der Werbung und in den Predigten eines Pfarrers steht hinter den Befehlen der Regierung eine Strafandrohung. Wird nicht gehorcht, indem zum Beispiel gegen das Gesetz verstoßen wird, wird gewaltsam bestraft. Räuber, Erpresser und andere Verbrecher tun zwar genau das Gleiche und setzen ihre Befehle auch mit Gewalt durch. Sie werden aber trotzdem nicht als Regierung bezeichnet, weil ihnen eine weitere Eigenschaft fehlt. Die scheinbare Rechtmäßigkeit. Eine Regierung beruft sich auf ein Recht, Befehle zu erteilen und diese gewaltsam durchzusetzen. Diese Befehle werden Gesetze genannt und sich nicht an diese Gesetze zu halten, wird als Verbrechen bezeichnet. Regierungen, Staaten und alle anderen Erscheinungsformen der Autorität können also mit dem Begriff Herrschaftsrecht umschrieben werden. Das entspricht nicht nur der Möglichkeit, andere gewaltsam zu beherrschen. Diese Möglichkeit hat bis zu einem gewissen Grad fast jeder. Sie ist das angebliche moralische Recht, andere gewaltsam zu beherrschen. Der Unterschied zwischen einer Verbrecherbande und einer Regierung liegt in der Wahrnehmung durch die Menschen, die beherrscht werden. Hausfriedensbrüche, Diebstähle, Erpressungen, Überfälle und Morde, die von gewöhnlichen Verbrechern begangen werden, hält fast jeder Mensch für unmoralisch, ungerechtfertigt und kriminell. Die Opfer gehorchen zwar den Tätern, aber sie tun das nicht aus dem Gefühl einer moralischen Verpflichtung heraus, sondern aus reiner Angst. Wenn die Opfer der Verbrecherbande das Gefühl hätten, dass sie sich wehren können, ohne sich dadurch in Gefahr zu bringen, dann würden sie es tun. Und zwar ohne das geringste Schuldgefühl. Der gewöhnliche Verbrecher ist für sie kein rechtmäßiger Machthaber. In ihrer Wahrnehmung sind sie keine Autorität. Die Beute der Verbrecher wird nicht als Steuer bezeichnet und seine Befehle sind keine Gesetze. Die Anordnungen und Befehle der Menschen in der Regierung werden hingegen von den meisten Adressaten dieser Befehle ganz anders wahrgenommen. Das Verhalten des Gesetzgebers und der Regierung wird als gültig und legitim, legal und gut angesehen. Die meisten folgen diesen Befehlen, indem sie sich an das Gesetz halten und ihr Geld abgeben, indem sie Steuern bezahlen. Sie tun das aber nicht nur, weil sie Angst vor einer Bestrafung bei Zuwiderhandlung haben, sondern sie tun es vor allem aus dem Gefühl heraus, zu diesem Gehorsam verpflichtet zu sein. Niemand ist stolz darauf, sich von einer Verbrecherbande ausrauben zu lassen. Aber viele sehen es als anständig und rechtschaffen an, wenn sie sich als gesetzestreue Steuerzahler bezeichnen können. Es kommt ausschließlich darauf an, wie derjenige, der gehorcht bzw. gehorchen muss, diejenigen wahrnimmt, die ihnen die Befehle erteilen. Wenn sie als Autorität wahrgenommen werden, also als rechtmäßige Herren, dann haben sie folgerichtig auch das moralische Recht dazu, diese Befehle zu erteilen. Im Gegenzug sind die Adressaten der Befehle moralisch dazu verpflichtet, diesen Befehlen zu gehorchen. Sich mit Stolz als gesetzestreuen Steuerzahler zu bezeichnen ist das Gleiche, als würde man damit angeben, der Regierung treu ergeben zu gehorchen. Damals haben manche Kirchen das Recht beansprucht, Ketzer und andere Sünder zu bestrafen. In der heutigen westlichen Welt entspricht das Konzept der Autorität und der Regierung der Rolle der damaligen Kirchen einschließlich ihrer Würdenträger. Die Begriffe Autorität und Regierung können als Synonyme verwendet werden, da der eine Begriff stets den anderen impliziert. Die Autorität leitet sich aus den Gesetzen ab, die von der Regierung geschaffen wurden und die Regierung ist die Organisation, der man als Autorität das Recht auf Herrschaft zuschreibt. Es ist wichtig, zwischen einer Handlung zu unterscheiden, die sich aus einer Situation ergibt und einer Handlung, die einem Befehl entspricht, dessen Verbindlichkeit davon abhängt, wer ihn erteilt hat. Nur letzteres ist die Autorität, um die es in diesem Buch geht. Bei der Verwendung des Begriffs der Autorität wird hier oft nicht klar genug unterschieden. Wenn beispielsweise jemand behauptet, dass er dazu autorisiert sei, einen Straßenräuber davon abzuhalten, eine alte Frau zu überfallen oder einen Einbrecher von seinem Grundstück zu vertreiben, dann nimmt er für sich keine speziellen Rechte in Anspruch, die andere nicht haben. Er sagt einfach, dass er glaubt, dass bestimmte Situationen es rechtfertigen, Befehle zu erteilen oder Gewalt anzuwenden. Im Gegensatz dazu geht es bei einer Regierung darum, dass bestimmte Leute einige spezielle Rechte auf Herrschaft haben. Es geht um die weit verbreitete Ansicht, dass manche Leute das moralische Recht dazu haben, andere zu beherrschen, und zwar in Situationen, in denen die meisten anderen Leute dieses Recht nicht hätten. Dieses Recht wird aus Wahlen oder anderen politischen Ritualen hergeleitet. Nur der Regierung und den Menschen, die diese Regierung bilden, wird das Recht zugestanden, Gesetze zu beschließen. Nur sie ist dazu ermächtigt, Steuern einzutreiben. Nur sie darf Kriege führen, bestimmte Angelegenheiten regeln, Lizenzen für verschiedene Aktivitäten vergeben und so weiter. Mit dem Glauben an die Autorität ist in diesem Buch Folgendes gemeint. Die Vorstellung davon, dass manche Menschen das moralische Recht dazu haben, andere gewaltsam zu beherrschen, und die logische Konsequenz daraus, dass alle anderen moralisch dazu verpflichtet sind, zu gehorchen. Ob es sich um Autorität handelt, hängt immer von der Wahrnehmung ab. Wenn der Befehlsempfänger glaubt, dass der Befehlsgeber das Recht dazu hat, Befehle zu erteilen, dann sieht der Befehlsempfänger den Befehlsgeber als Autorität. Wenn der Befehlsempfänger die Befehle nicht für rechtmäßig hält, dann wird der Befehlsgeber nicht als Autorität angesehen, sondern einfach nur als Tyrann oder Verbrecher. Der Glaube an die Autorität betrifft zwar alle möglichen Lebensbereiche. Der gemeinsame Nenner ist aber immer die wahrgenommene Rechtmäßigkeit der Herrschaft. Jedes Gesetz und jede Steuer auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene, jede Wahl, jeder Wahlkampf, jede Lizenz und Erlaubnis, jede politische Debatte oder Bewegung, also alles, was mit der Regierung und dem Staat zu tun hat, beruht auf der Annahme, dass bestimmte Leute das moralische Recht haben, über andere zu herrschen. Es spielt keine Rolle, auf welche Art und Weise diese Annahme entstanden ist und in welchem Ausmaß die Herrschaft stattfindet, von den Verordnungen in einer Kleinstadt bis hin zu einem Weltkrieg. Es geht hier nicht um den Missbrauch der Autorität oder um die Beschreibung einer guten Regierung als Gegenteil einer schlechten Regierung. Es geht vor allem um eine Untersuchung des Grundprinzips der Autorität. Eine Autorität kann absolut, bedingt oder limitiert sein, und sie kann unterschiedlich große Schäden anrichten. Das aber ändert nichts am dahinterliegenden Grundprinzip. Der US-Verfassung liegt beispielsweise die Vorstellung zugrunde, zumindest theoretisch eine Autorität zu erschaffen, deren Recht auf Herrschaft eng begrenzt ist. Trotzdem begründet sie eine Autorität, die das Recht hat, Dinge zu tun, die dem Durchschnittsbürger nicht gestattet sind. Dazu zählt zum Beispiel, Steuern zu erheben und bestimmte Dinge zu regulieren. Obwohl die US-Verfassung nur das Recht auf Herrschaft in bestimmten Bereichen erteilt, ist auch in ihr eine Autorität durch eine herrschende Klasse vorgesehen. Wenn die Autorität kritisiert wird, muss die Autorität der US-Verfassung ebenso Gegenstand der Kritik sein, wie die Autorität eines totalitären Diktators. Es gibt keine Regierung. Die meisten Leute glauben, dass Staaten und Regierungen notwendig seien. Gleichzeitig geben sie aber selbst zu, dass es oft zu Korruption und Missbrauch kommt. Sie wissen, dass die Regierung häufig ineffizient, unfair, unvernünftig und repressiv ist, aber sie glauben trotzdem, dass sie Macht für Gutes einsetzen kann. Das Problem ist nicht, dass schlechte Regierungen die Autorität missbrauchen. Das Problem ist, dass das Konzept der Autorität selbst vollkommen irrational ist und sich selbst widerspricht. Aber das verstehen sie nicht. Die Autorität ist nur ein religiöser Glaube ohne jegliche Logik und Vernunft. Ein Glaube, der durch ständige sektenhafte Indoktrination erzeugt wurde. Unabhängig von Ausmaß und Verwendung der Autorität existiert diese nicht und sie kann auch nicht existieren. Milliarden von Menschen können dieses nicht realisieren, und diese fehlende Einsicht hat sie dazu gebracht, Dinge zu glauben und zu tun, die vollkommen zerstörerisch sind. So etwas wie eine gute Autorität kann es nicht geben. Tatsächlich gibt es die Autorität selbst ebenfalls nicht. Das klingt seltsam, lässt sich aber sehr einfach beweisen. So etwas wie eine Regierung oder einen Staat gibt es nicht. Sie haben niemals existiert und sie werden auch niemals existieren. Die Politiker sind real. Die Soldaten und Polizisten, die den Willen der Politiker durchsetzen, sind ebenso real. Die Gebäude, in denen sie sich aufhalten, sind real, und auch die Waffen, die sie einsetzen, sind sehr real. Aber ihre angebliche Autorität ist es nicht. Und ohne diese Autorität, also ohne das Recht zu tun, was sie tun, sind sie nichts anderes als eine Verbrecherbande. Der Begriff der Regierung beinhaltet Legitimität, er bedeutet die Ausübung von Autorität gegenüber bestimmten Menschen oder an bestimmten Orten. Die Menschen nennen die Befehle der Regierung Gesetze und sich nicht an diese Gesetze zu halten, nennen sie Verbrechen und so weiter. Durch die Sprache und die Begrifflichkeiten manifestiert sich das Recht der Regierung auf Herrschaft und umgekehrt resultiert daraus eine Verpflichtung der Beherrschten, zu gehorchen. Ohne das Recht auf Herrschaft, also ohne Autorität, gibt es keinen Grund, eine bestimmte Gruppe als Regierung zu bezeichnen. Alle Politiker und ihre Söldner wären genau das gleiche wie ein riesiges organisiertes Verbrechersyndikat. Ihre Gesetze wären genauso rechtmäßig wie die Drohungen von Räubern und Erpressern. Und genau das ist es, was im Kern jede Regierung darstellt. Eine unrechtmäßige Bande aus Räubern, Erpressern und Mördern, die sich als rechtmäßige öffentliche Institution tarnt. Die Begriffe Regierung und Autorität werden in diesem Buch in Anführungszeichen gesetzt, weil es kein tatsächliches Recht auf Herrschaft geben kann und Regierungen und Autoritäten deshalb eigentlich nicht existieren. Innerhalb dieses Buches beziehen sich diese Begriffe nur auf die Menschen und die Gruppen von Menschen, bei denen gemeinhin die Illusion besteht, dass sie ein Recht auf Herrschaft haben. Jede Diskussion um legal und illegal, wer die Macht haben sollte, welche Innenpolitik gemacht werden sollte, wie die Regierung mit verschiedenen Themen umgehen sollte und jede andere beliebige politische Diskussion ist vollkommen irrational und reine Zeitverschwendung. Alles ist aus der falschen Grundannahme abgeleitet, dass ein Mensch das Recht dazu hat, einen anderen zu beherrschen und dass Autorität deshalb existieren kann. Die ganzen Auseinandersetzungen über die Art und Weise, wie die Autorität eingesetzt werden sollte und was Regierungen tun sollten, sind ebenso nützlich wie eine Diskussion darüber, welche Rolle der Weihnachtsmann für Weihnachten spielen soll. Nur ist die Autorität sehr viel gefährlicher als der Weihnachtsmann. Tatsächlich handelt es sich bei der Autorität um die größte Bedrohung, mit der die Menschheit jemals konfrontiert wurde. Um diese Gefahr zu bannen, ist es nicht notwendig, die Natur des Menschen zu ändern, Hass in Liebe zu verwandeln oder irgendwelche anderen grundsätzlichen Veränderungen im Universum vorzunehmen. Stattdessen reicht es, nur eine einzige irrationale Lüge, an die nahezu jeder glaubt, als Lüge zu erkennen und anschließend loszuwerden. Im übertragenen Sinn wären die meisten Probleme auf dieser Welt über Nacht verschwunden, wenn jeder im übertragenen Sinn den Glauben an den Weihnachtsmann aufgibt. Jede Idee und jeder Lösungsvorschlag, der von der Existenz einer Regierung abhängt, ist von vornherein ungültig. Das schließt alles ein, was in irgendeiner Form mit Politik zu tun hat. Es ist so, als wenn zwei Menschen sachlich über die Frage diskutieren, ob Atomenergie oder Wasserkraft besser für die Energieversorgung ihrer Stadt geeignet seien und plötzlich jemand vorschlägt, Energie mit einem Zauberspruch zu generieren. Alle würden ihn auslachen, weil reale Probleme nicht durch Zauberei gelöst werden können. Und trotzdem konzentrieren sich heutzutage alle Diskussionen über soziale Probleme darauf, welcher Zauberspruch die Menschheit retten wird. Alle politischen Diskussionen beinhalten als falsche Grundannahme die Vorstellung, dass es so etwas wie eine rechtmäßige Regierung geben soll. Diese Vorstellung wird nicht hinterfragt, weil sie so oft von allen wiederholt wurde, dass jeder an sie glaubt. Das Problem mit weit verbreiteten falschen Annahmen ist, dass sie weit verbreitet sind. Sobald die überwiegende Mehrheit an etwas glaubt, erscheint es vernünftig. Wie lächerlich und unlogisch es eigentlich ist, spielt keine Rolle. Weiterhin daran zu glauben ist einfach und sicher, während das Hinterfragen unbequem und sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist. Für die unglaublich zerstörerische Kraft des religiösen Glaubens an die Autorität gibt es unzählige Beweise, die die Menschheitsgeschichte überdeutlich geprägt haben. Und trotzdem haben es bis heute nur wenige Leute geschafft, die Grundannahme auch nur im Ansatz in Frage zu stellen. Und auch wenn sie davon überzeugt sind, erleuchtet und weise zu sein, stolpern die Menschen von einer Katastrophe in die nächste. Wegen ihrer Unfähigkeit, die gefährlichste aller Religionen loszuwerden. Den religiösen Glauben an Autorität. Ableger des Aberglaubens. Im religiösen Glauben an die Autorität gibt es viele Begriffe, die den Anschein erwecken sollen, dass es rechtmäßig sei, dass eine Gruppe eine andere gewaltsam beherrscht. Hier einige Beispiele. Regierung. Regierung ist der Begriff für eine Organisation oder Gruppe von Menschen, über die gemeinhin die Vorstellung besteht, dass sie das Recht auf Herrschaft hätte. Viele andere Begriffe bezeichnen Teile der Regierung, die die angebliche Rechtmäßigkeit der herrschenden Klasse verstärken. Beispiele sind Präsident, Kongressabgeordneter, Richter und Gesetzgebung. Gesetz. Die Wahrnehmung der Begriffe Gesetz und Gesetzgebung ist eine andere wie ihre eigentliche Bedeutung. Drohungen und Befehle sind treffendere Ausdrücke. Die Wahrnehmung hängt davon ab, ob diejenigen, die die Gesetze machen und durchsetzen, auch das Recht dazu haben. Wenn eine Verbrecherbande ein Stadtviertel beherrscht und andere schikaniert, dann werden ihre Befehle nicht als Gesetze bezeichnet. Aber wenn eine Regierung Befehle durch die Gesetzgebung erteilt, werden diese Befehle im Allgemeinen als Gesetze bezeichnet. In Wirklichkeit ist jedes autoritäre Gesetz ein Befehl, der unter Androhung und Anwendung von Gewalt durchgesetzt wird. Es ist egal, ob es sich dabei um Gesetze gegen Mord oder gegen Bauen ohne Baugenehmigung handelt. Sie sind keine Vorschläge oder Empfehlungen, sondern Befehle, die gewaltsam durchgesetzt werden. Übliche Drohungen sind die Enteignung, Strafzahlungen oder Entführung, Verhaftung und Freiheitsberaubung, Gefängnisstrafe. Was bei normalen Bürgern als Erpressung bezeichnet wird, heißt Besteuerung, wenn es von Menschen durchgeführt wird, bei denen die Vorstellung besteht, dass sie das Recht auf Herrschaft hätten. Was normalerweise als Erpressung, Raub, Entführung und andere Übergriffe angesehen wird, wird zu Regulierung und Strafverfolgung, sobald die Täter im Namen einer Autorität handeln. Der Begriff Gesetz im Sinne allgemeiner Gesetzmäßigkeiten des Universums ist etwas völlig anderes. Gesetze der Physik oder Mathematik haben zum Beispiel nichts mit dem Konzept der Autorität zu tun. Diese Gesetze entsprechen dem Naturgesetz, das nicht durch eine Gesetzgebung gesetzt werden muss. Ausgangspunkt des Naturgesetzes ist, dass es Standards für richtig und falsch gibt, die dem Wesen der Menschheit innewohnen. Sie hängen nicht von irgendeiner menschlichen Autorität ab. Diese Standards haben faktischen Vorrang gegenüber jeder menschlichen Autorität. Dieses Konzept wird inzwischen in vielen Diskussionen häufiger thematisiert, aber in den USA wird der Begriff Gesetz nicht in diesem Kontext verwendet. Und auch in diesem Buch ist mit Gesetz etwas anderes gemeint. Verbrechen und Kriminalität. Die Begriffe Verbrechen und Kriminalität beschreiben ein Verhalten, das davon abweicht, was im Gesetz steht. Der Satz ein Verbrechen begehen hat eine negative Bedeutung. Das Gesetz zu brechen erweckt den Eindruck, dass Gesetzesverstöße moralisch falsch sind. Das setzt die Rechtmäßigkeit des Befehls voraus, dem anschließend nicht gehorcht wird. Wenn Schutzgelderpresser einen Ladeninhaber bedrohen, würde ihn niemand als Verbrecher ansehen, wenn er sich dagegen wehrt. Aber wenn das Gleiche im Namen der Regierung geschieht und die Schutzgelderpressung mit Gesetz und Besteuerung umschrieben wird, dann wären die Opfer, die sich gegen die Erpressung wehren, in den Augen der meisten Menschen Verbrecher. Die Begriffe Verbrechen und Verbrecher geben für sich gesehen keine Auskunft darüber, welches Gesetz nicht beachtet wurde. Es ist ein Verbrechen, langsam an einer leeren Kreuzung über Rot zu fahren, und es ist gleichermaßen ein Verbrechen, seinen Nachbarn umzubringen. Vor 100 Jahren war es ein Verbrechen, einem Sklaven das Lesen beizubringen, in Deutschland der 40er Jahre war es ein Verbrechen, Juden vor der SS zu verstecken, in Pennsylvania ist es ein Verbrechen, in oder auf einem Kühlschrank im Freien zu schlafen. Ein Verbrechen zu begehen und ein Verbrecher zu sein bedeutet, den Befehlen von Politikern nicht zu gehorchen. Diese Begriffe klingen offensichtlich negativ, weshalb die meisten Menschen nicht als Verbrecher bezeichnet werden wollen. Und wenn sie andere Menschen so nennen, dann tun sie das, um sie herabzuwürdigen. Gesetzgeber. Der Begriff Gesetzgeber ist ein seltsames Paradoxon. Die Gesetzgeber werden als etwas wahrgenommen, was das Recht hat, Befehle zu erteilen, Steuern zu erheben, bestimmte Verhaltensweisen vorzuschreiben und bei Zuwiderhandlung Gewalt anzuwenden. Dieses Recht existiert aber nur dann, wenn zuvor ein Gesetzgebungsverfahren stattgefunden hat. Dem Gesetzgeber wird das Recht zu herrschen zugestanden, aber nur nachdem er bestimmte politische Rituale durchgeführt hat. Nur dann hat der Gesetzgeber das angebliche Recht, Befehle zu erteilen und andere dafür zu bezahlen, diese Befehle zu vollstrecken. Das geschieht in Situationen, in denen normale Einzelpersonen kein solches Recht haben. Man stellt sich also ernsthaft vor, dass Moral für die Gesetzgeber etwas anderes ist als für jeden anderen Menschen. Normale Menschen finden es unmoralisch, Geld unter Androhung von Gewalt von anderen zu erpressen. Wird aber genau das Gleiche von Politikern getan, die die Erpressung als Besteuerung bezeichnen, ist Erpressung auf einmal vollkommen in Ordnung. Andere zu beherrschen und sie zu bestimmten Handlungen zu zwingen, gilt unter normalen Menschen als Bedrohung, Nötigung und Körperverletzung. Wenn diese Taten von Politikern begangen werden, heißen sie auf einmal aber Regulierung und Strafverfolgung. Die Politiker werden Gesetzgeber genannt anstatt Verbrecher und Täter, weil ihren Befehle ein Gesetzgebungsprozesses vorangegangen ist und diese Befehle deshalb als rechtmäßig angesehen werden. Sie werden als Autorität betrachtet und ihre gesetzgeberischen Befehle zu befolgen, gilt als moralischer Imperativ. Gesetzeshüter. Eine der häufigen Erscheinungsformen der Autorität sind die Gesetzeshüter oder Polizisten. Diese sind keine normalen Menschen, sondern Repräsentanten der Autorität. Das Verhalten der Gesetzeshüter und die Reaktionen von Menschen, die mit ihnen zu tun haben, zeigen, dass die üblichen moralischen Maßstäbe für sie nicht gelten. Angenommen, ein normaler Bürger könnte einen Autofahrer wegen eines kaputten Bremslichts zum Anhalten zwingen und einen Haufen Geld von ihm erpressen. Der Fahrer würde ausrasten. Er würde das als Erpressung, Schikanierung und möglicherweise auch als Überfall und Freiheitsberaubung ansehen. Wenn jemand aber genau das Gleiche tut und sagt, dass er im staatlichen Auftrag handelt, wenn er das Auto mit Blaulicht verfolgt, den Fahrer stellt und ein Bußgeld wegen des kaputten Bremslichts von ihm kassiert, dann halten die meisten das für vollkommen rechtmäßig. Menschen mit Dienstausweisen und Uniformen werden von anderen nicht als normale Menschen wahrgenommen. Sie sind der bewaffnete Arm der Autorität. Die Qualität ihrer polizeilichen Maßnahmen und die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen werden nach anderen Maßstäben beurteilt als das Verhalten ganz normaler Menschen. Für sie zählt nur, wie gut sie das Gesetz vollstrecken. Es spielt keine Rolle, ob ihr Verhalten den allgemein üblichen Maßstäben für richtig und falsch entspricht. Mit Sätzen wie "Ich habe das Gesetz nicht gemacht. Ich sorge nur dafür, dass es eingehalten wird", geben sie das auch offen zu. Sie erwarten, dass ihr Verhalten nur danach beurteilt wird, wie gut sie den Willen des Gesetzgebers durchsetzen. Ob sie sich generell wie zivilisierte, vernünftige Menschen verhalten, ist egal. Länder und Nationen. Die Begriffe Gesetz und Verbrechen sind Derivate der Regierung und der Autorität. Zahlreiche weitere Begriffe existieren ebenfalls nur durch den religiösen Glauben an die Autorität oder sie wurden vollkommen verzerrt. Die Begriffe Land und Nation sind weitere Beispiele für solche Begriffe. Die Grenze, die um ein Land herum gezogen ist, definiert das geografische Gebiet, in dem eine spezielle Autorität das Recht auf Herrschaft beansprucht. Andere Gebiete unterscheiden sich davon nur dadurch, dass andere Autoritäten die Herrschaft beanspruchen. Geografisch abgegrenzte Gebiete sind real. Aber der Begriff Land bezieht sich nicht nur darauf. Er bezieht sich immer auf eine politische Jurisdiktion, ein weiterer Begriff aus der Welt des Glaubens an die Autorität. Leute, die ihr Land lieben, können nicht beschreiben, was das bedeutet. Mit Land ist objektiv betrachtet nicht ein Ort oder die Leute oder irgendein abstraktes Prinzip oder Konzept gemeint. Ein Land ist nur ein Gebiet, auf dem eine bestimmte Verbrecherbande das Recht auf Herrschaft beansprucht. Ein Land zu lieben ist daher ein ziemlich seltsamer Ausdruck. Er beschreibt eigentlich nur eine psychologische Abhängigkeit von den Untertanen, die von der gleichen herrschenden Klasse beherrscht werden. Das entspricht ganz und gar nicht dem, was die meisten Leute sich unter nationaler Loyalität und Patriotismus vorstellen. Die Leute identifizieren sich vielleicht einer bestimmten Kultur oder einem bestimmten Ort und fühlen sich hingezogen zu den Menschen, die dort leben. Der Begriff Land beschreibt allerdings einfach nur den Bereich, in dem eine bestimmte Regierung das Recht auf Herrschaft beansprucht. Dadurch sind auch die Grenzen definiert und es sind wiederum diese Grenzen, die ein Land definieren. Versuche, das Irrationale zu rationalisieren. Menschen, die sich selbst für gebildet, geistig offen und fortschrittlich halten, möchten sich nicht eingestehen, dass sie Sklaven eines Herren oder die Unterdrückten einer herrschenden Klasse sind. Deshalb wird viel Aufwand betrieben, um das eigentliche Wesen der Regierung zu verschleiern und zu rationalisieren. Unmengen an Wortakrobatik und irreführenden Begriffen und Mythen wurden erschaffen, um die Herrschaftsbeziehung zwischen den Regierungen und ihren Untertanen zu verstecken. Diese Mythen werden bereits den Kindern gelehrt, um sie zu Staatsbürgern zu machen. Das meiste davon ist vollkommen unlogisch und widersprüchlich. Nachfolgend sind einige der am weitesten verbreiteten Mythen beschrieben, die durch allgegenwärtige Propaganda das Wesen der Autorität verschleiern sollen. Das Einverständnis der Regierten. In der modernen Welt wird die Sklaverei fast überall verurteilt. Dennoch ist die Beziehung zwischen einer als solchen empfundenen Autorität und dessen Untertan der Beziehung zwischen einem Herren, Besitzer und einem Sklaven, Besitz, sehr ähnlich. Diejenigen, die an eine Autorität glauben, wollen das nicht zugeben und sind darauf konditioniert, falsche Zusammenhänge auswendig zu lernen und immer wieder zu wiederholen. Diese wurden dazu geschaffen, die tatsächliche Situation zu verbergen. Ein Beispiel hierfür ist der Ausdruck Einverständnis der Regierten. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie Menschen interagieren können. Freiwillig in gegenseitigem Einverständnis oder unfreiwillig durch Ausübung von Gewalt und Zwang durch eine Einzelperson oder durch eine Gruppe von Menschen. Diese beiden Möglichkeiten, freiwilliges Einverständnis und Herrschaft, schließen sich gegenseitig aus. Wenn jemand einen Menschen gegen dessen Willen mit Gewalt zu etwas zwingt, kann keine Zustimmung und kein Einverständnis des Betroffenen vorliegen. Die eine Seite beherrscht oder regiert die andere Seite. Wenn regiert wird, gibt es kein Einverständnis. Manche behaupten, dass ein Einverständnis dadurch vorliegt, dass eine Mehrheit oder das Volk sein Einverständnis dazu gegeben hat, regiert zu werden. Ob Einzelpersonen einverstanden sind oder nicht, soll keine Rolle spielen. Das aber stellt das Konzept des Einverständnisses auf den Kopf. Niemand kann sich im Namen eines anderen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung mit etwas einverstanden erklären. Egal, ob es sich dabei um Einzelpersonen, Gruppen oder die Mehrheit handelt. Wenn A im Namen von B ohne dessen Zustimmung C das Recht einräumt, B zu berauben, so gibt es kein Einverständnis von B. Genau diese in sich vollkommen widersprüchliche Vorstellung ist die Grundlage des religiösen Glaubens an die Demokratie. Eine Mehrheit kann angeblich ihr Einverständnis im Namen einer Minderheit geben, beherrscht zu werden. Die Betroffenen sind alles andere als einverstanden. Auch wenn jemand dumm genug ist, zu sagen, ich bin einverstanden damit, dass du mich gewaltsam beherrschst, gibt es in dem Moment, wenn ein Befehl erteilt wird, offensichtlich kein Einverständnis mehr. Vor diesem Zeitpunkt gab es kein Regieren, nur freiwillige Kooperation. Die Widersprüchlichkeit wird offensichtlich, wenn man es wie folgt ausdrückt. Ich bin damit einverstanden, dass du mich zu etwas zwingst, egal ob ich damit einverstanden bin oder nicht. In Wirklichkeit gibt es niemanden, der denjenigen an der Regierung wirklich alles erlauben würde. Deshalb fügen die Autoritätsgläubigen mit dem impliziten Einverständnis ein weiteres Element hinzu, um ein Einverständnis herzustellen, wo es gar keines gibt. Sie behaupten, dass allein die Tatsache, in einer Stadt, einem Bundesland oder einem Land zu leben, dafür ausreicht, dass man mit allen Regeln einverstanden ist, die darin gelten. Mit den Regeln, die von den Menschen festgelegt wurden, die behaupten, das Recht dazu zu haben, über diese Stadt, das Bundesland oder das Land zu herrschen. Autoritätsgläubige empfehlen Menschen, die diesem angeblichen impliziten Einverständnis widersprechen, die Stadt, das Bundesland oder das Land zu verlassen. Wer bleibt, der Stimme zu, von den Herrschern auf dem Gebiet innerhalb des Geltungsbereichs ihrer Regeln beherrscht zu werden. Obwohl dieses ununterbrochen wiederholt wird, widerspricht es jedem gesunden Menschenverstand. Es ist genauso absurd, wie wenn ein Fahrraddieb einen Fahrradfahrer an einem Dienstag anhält und zu ihm sagt: Weil du an einem Dienstag hier in diesem Stadtviertel herumfährst, erklärst du dich damit einverstanden, dass du mir dein Fahrrad geben musst. Ein Mensch kann für einen anderen nicht entscheiden, womit dieser einverstanden ist oder nicht. Eine Vereinbarung und ein Einverständnis gibt es nur dann, wenn zwei oder mehr Menschen freiwillig einander zustimmen, einen Sachverhalt gemeinsam zu regeln. Einfach nur irgendwo geboren zu sein bedeutet nicht, sich mit irgendetwas einverstanden erklärt zu haben. In seinem eigenen Haus zu leben, das in irgendeinem Gebiet steht, das irgendein König oder Politiker zu seinem Reich erklärt hat, hat nichts mit Einverständniserklärung zu tun. Jemand, der das Recht dazu hat, die Regeln festzulegen und durchzusetzen, die für eine bestimmte Sache oder einen bestimmten Ort gelten, ist definitionsgemäß der Eigentümer dieser Sache oder des Ortes. Dieser Eigentümer hat das exklusive Recht, zu entscheiden, was mit seinem Eigentum geschieht. Der Eigentümer eines Hauses hat das Recht dazu, andere nicht hineinzulassen. Er hat auch das Recht, Besuchern zu sagen, was sie tun dürfen und was sie zu unterlassen haben, wenn sie sich im Haus aufhalten. Wenn jemand sagt, wenn du in meinem Auto mitfahren willst, dann darfst du nicht rauchen oder du kannst nur reinkommen, wenn du deine Schuhe ausziehst, dann ist das eine vollkommen andere Angelegenheit als zu versuchen, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie mit ihrem Eigentum tun dürfen. Wenn also ein Autoritätsgläubiger einem anderen, der den Befehlen der Politiker nicht gehorchen will, nahelegt, das Land zu verlassen, dann steckt dahinter die Annahme, dass alles innerhalb des Landes Eigentum der Politiker sei. Ein Hauseigentümer ist nicht Eigentümer seines Hauses, wenn er vor der Wahl steht, den Politikern zu gehorchen oder zu verschwinden. Auch nicht, wenn er das Haus aus eigener Kraft errichtet oder über Jahre hinweg abbezahlt hat. Sein Haus ist einschließlich der Zeit und Lebensenergie, die er in das Haus investiert hat, Eigentum der Politiker. Wenn die Zeit und Lebensenergie eines Menschen einem anderen gehört, dann ist er definitionsgemäß Sklave dieses anderen Menschen. Das implizite Einverständnis bedeutet demnach, dass jedes Land eine riesige Sklavenplantage ist und dass alles darin einschließlich der Menschen das Eigentum der Politiker ist. Und diese benötigen selbstverständlich keinerlei Einverständnis der Sklaven, um mit ihnen zu machen, was sie wollen. Kein Staatsgläubiger kann erklären, woher Politiker das Recht haben, sich einseitig und exklusiv zu Eigentümern an Tausenden von Quadratkilometern Land einschließlich der darauf bereits lebenden Menschen zu erklären und dementsprechend das Recht auf Herrschaft und Ausbeutung zu beanspruchen. Das wäre ebenso verrückt wie zu sagen: Ich erkläre hiermit, dass Nordamerika mein rechtmäßiges Eigentum ist, also muss jeder, der hier lebt, das tun, was ich sage. Verschwinde, wenn dir das nicht passt. Es gibt auch ein praktisches Problem mit dieser Gehorche oder verschwinde Einstellung. Zu verschwinden würde einfach nur bedeuten, dass der Einzelne sich in einem anderen Land, also auf einer anderen Sklavenplantage wiederfinden würde. Am Ende ist jeder auf der Erde ein Sklave, der sich nur noch aussuchen darf, welchen Herren er dienen soll. Demnach gibt es keine Freiheit. Mit dem immer wieder unterstellten Einverständnis hat das überhaupt nichts zu tun. Der Glaube daran, dass die Politiker Eigentümer von allem und jedem sind, zeigt sich besonders deutlich bei den Einwanderungsgesetzen. Anmerkung: Flüchtlingsströme sind Resultate aus dem religiösen Glauben an die Autorität und der unter anderem daraus resultierenden Sozialsysteme. Wenn Menschen eine Erlaubnis eines Politikers dafür benötigen, einen Fuß ins Land zu setzen und das Übertreten einer unsichtbaren Linie zwischen verschiedenen Besitztümern als Verbrechen gilt, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass das gesamte Land Eigentum der Politiker ist. Wenn es Menschen nicht gestattet ist, einen illegalen Einwanderer zu beschäftigen und mit ihm Handel zu treiben, wenn ihm nicht einmal erlaubt ist, ihn nach Hause zu sich einzuladen, dann hat dieser Bürger Eigentum an nichts und den Politikern gehört alles. Das implizite Einverständnis steht auch im Widerspruch zur Realität. Wenn jemand mit bestimmten Regeln einverstanden ist, müssen ihm diese nicht durch Vollstrecker gewaltsam aufgezwungen werden. Vollstreckt wird nur, wenn jemand nicht mit etwas einverstanden ist. Jeder, der Augen im Kopf hat, kann deutlich sehen, dass eine Regierung ständig gegen den Willen vieler Menschen handelt. Angesichts der unzähligen Polizisten, Kommissare, Regulierer, Grenzschützer, Drogenpolizisten, Staatsanwälte, Richter, Soldaten und die ganzen anderen Vollstrecker des Staates und seiner Regierung ist es vollkommen lächerlich zu behaupten, dass die Regierung mit dem Einverständnis der Regierten handelt. Den Machthabern ist es egal, ob die Betroffenen mit deren Gesetzen einverstanden sind oder nicht. Die Befehle der Politiker werden durchgesetzt. Wenn nötig mit roher Gewalt und mit oder ohne Einverständnis des Einzelnen. Wir sind die Regierung. Eine der bizarrsten und wahnsinnigsten, aber sehr weit verbreiteten Behauptungen ist, dass wir das Volk die Regierung sind. Bereits Kindern wird beigebracht, diesen Unsinn zu verinnerlichen, obwohl jedem vollkommen klar ist, dass die Politiker Befehle erteilen und Regeln aufstellen und jeder andere unter Strafandrohung gehorchen muss. Es gibt eine herrschende Klasse und eine Klasse der Untertanen, die sich sehr voneinander unterscheiden. Die eine Gruppe verlangt riesige Geldsummen, die andere Gruppe zahlt. Die eine Gruppe sagt der anderen, wo sie leben und arbeiten darf, was sie essen und trinken darf, welche Fahrzeuge sie fahren darf, für wen sie arbeiten darf, welchen Beruf sie ausüben darf und so weiter. die eine Gruppe nimmt sich Billionenbeträge von dem, was die andere Gruppe verdient. Die eine Gruppe besteht vollständig aus Parasiten, während die andere Gruppe so gut sie kann den gesamten wirtschaftlichen Wohlstand produziert. Es ist vollkommen offensichtlich, wer die Befehle erteilt und wer zu gehorchen hat. Wer gehorchen muss, ist beim besten Willen nicht die Regierung, und man benötigt eine ordentliche Portion Selbstbetrug, um irgendetwas anderes zu glauben. Die Regierung dient uns. Weit verbreitet ist auch die Behauptung, dass die Regierung für uns arbeitet. Sie dient uns angeblich. Das hat nicht das Geringste mit der Realität zu tun. Es handelt sich nur um ein Mantra, das in sektenhafter Verblendung bis zur Besinnungslosigkeit wiederholt wird. Eine Lüge, die absichtlich in die Menschheit einprogrammiert wurde, um ihre Wahrnehmung zu verzerren. Die meisten Menschen hinterfragen diesen offensichtlichen Unsinn nicht einmal. Kaum jemand fragt sich, warum die Regierung für uns arbeitet und wir gleichzeitig nicht entscheiden dürfen, wie viel wir unseren Angestellten bezahlen. Warum entscheidet unser Angestellter darüber, was er für uns tut? Warum bestimmt unser Angestellter, wie wir zu leben haben? Warum verlangt unser Angestellter, dass wir ihm gehorchen, und zwar unabhängig davon, wie willkürlich seine Befehle sind, und warum schickt er Bewaffnete zu uns nach Hause, wenn wir nicht gehorchen? Eine Regierung kann uns unmöglich dienen, sonst wäre sie keine Regierung. Wer andere herumkommandiert und ihnen ihr Geld wegnehmen kann, ist nicht deren Diener. Und wenn er das nicht tut, dann handelt es sich nicht um eine Regierung. Die Regierung ist eine Organisation, die das Recht dazu hat, die Untertanen gewaltsam durch Gesetze zu beherrschen, und dadurch ist der weit verbreitete Ausdruck, dass sie dem Volk dient, vollkommen lächerlich. Es ist absurd zu glauben, dass ein Herrscher der Diener der Beherrschten ist. Trotzdem gilt dieser unauflösbare Widerspruch in der Staatslehre als nicht zu hinterfragendes Dogma. Die Regierung repräsentiert uns. Die sogenannte repräsentative Regierung ist eine Lüge, die noch weiter verbreitet ist. Sie dient dazu, das Herrschaftsverhältnis zwischen der Regierung und dem Volk zu verschleiern. Dahinter steckt die Behauptung, dass die Menschen durch die Wahl in Machtpositionen ihre Anführer wählen und dass die Amtsinhaber ausschließlich den Willen des Volkes repräsentieren. Auch das ist in sich widersprüchlich und hat nichts mit der Realität zu tun. Die sogenannten repräsentativen Regierungen handeln ständig gegen den Willen ihrer Untertanen. Sie erhöhen die Steuern, führen Kriege, lassen sich bestechen und so weiter. Jedem Steuerzahler fallen sofort viele Beispiele für Dinge ein, die gegen seinen Willen von seinem Geld bezahlt werden. Geschenke an große Konzerne, Zahlungen an bestimmte Einzelpersonen, Regierungshandeln, das individuelle Rechte verletzt oder das verschwenderische, korrupte, ineffiziente Bürokratiemonster der Regierung. Die Behauptung, dass das alles würde dem Willen des Steuerzahlers entsprechen, ist absurd. Auch rein theoretisch ist so etwas wie eine repräsentative Regierung gar nicht möglich, weil die Regierung nicht das Volk als Ganzes repräsentieren kann, solange sich nicht jeder Einzelne genau damit einverstanden erklärt. Die Menschen und ihre Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Egal was die Regierung tut, sie wird deshalb immer gegen den Willen von zumindest ein paar Menschen handeln. Selbst wenn die Regierung genau das tun würde, was eine Mehrheit ihrer Untertanen will, was ohnehin niemals vorkommt, würde sie nicht allen Menschen dienen. Sie würde Minderheiten den Willen von Mehrheiten aufzwingen. Darüber hinaus kann jemand, der einen anderen repräsentiert, nicht mehr Rechte haben als derjenige, den er repräsentiert. Wenn zum Beispiel jemand kein Recht dazu hat, in das Haus seines Nachbarn einzubrechen und ihm seine Wertsachen zu stehlen, dann hat er auch nicht das Recht dazu, einen Repräsentanten hinzuschicken, der das Gleiche für ihn tut. Jemanden zu repräsentieren bedeutet, in dessen Namen an seiner Stelle zu handeln. Ein echter Repräsentant kann nur das tun, wozu derjenige, den er repräsentiert, berechtigt ist. Im Fall der Regierung sind die Menschen, die angeblich repräsentiert werden, zu nichts berechtigt, was die Politiker tun. Steuern erheben, Gesetze erlassen und so weiter. Ein normaler Mensch hat kein Recht, seine Entscheidungen seinem Nachbarn aufzuzwingen, ihm zu sagen, wie er sein Leben zu leben hat und ihn zu bestrafen, wenn er nicht gehorcht. Wenn demnach eine Regierung so etwas tut, dann repräsentiert sie niemanden außer sich selbst. Interessanterweise berufen sich viele Menschen ständig auf eine repräsentative Funktion der Regierung, die sie durch Wählerstimmen erhalten haben soll. obwohl sie aber gewählt haben, verweigern sie jede persönliche Verantwortung für das, was die von ihnen gewählten Repräsentanten tun. Wenn die von ihnen gewählte Person ein Gesetz erlässt, das Schaden anrichtet oder zur Erhöhung der Steuern führt oder einen Krieg nach sich zieht, empfinden die Wähler nie die gleiche Schuld oder Scham, die sie empfinden würden, wenn sie persönlich solche Dinge getan oder jemanden damit beauftragt hätten. Diese Tatsache zeigt, dass nicht einmal der überzeugteste Wähler an das Konzept einer repräsentativen Regierung glaubt und dass er Politiker nicht als seine Repräsentanten ansieht. Die Begrifflichkeit stimmt nicht mit dem überein, was real passiert. Das einzige Ziel solcher Wortspiele ist es, die Tatsache zu verschleiern, dass die Beziehung zwischen der Regierung und ihren Untertanen genau die gleiche ist wie die zwischen einem Herren und seiner Sklaven. Der eine Herr mag seine Sklaven weniger brutal schlagen als der andere. Der andere erlaubt seinen Sklaven, etwas mehr von dem zu behalten, was sie produzieren. Wieder ein anderer versorgt sie vielleicht besser. Aber nichts davon stellt das Verhältnis von Herren und Sklaven in Frage. Derjenige mit dem Recht zu herrschen, ist der Herr und derjenige mit der Pflicht zu gehorchen, ist der Sklave. Und an dieser Tatsache ändert sich nichts, auch nicht, wenn das mit noch so viel rhetorischen Tricks umschrieben wird. Zum Beispiel durch Euphemismen wie repräsentative Regierung, Einverständnis der Regierten und Wille des Volkes. Eine Regierung des Volkes, vom Volk und für das Volk kann es nicht geben, auch wenn sich das durch die politische Rhetorik noch so toll anhört. Eine Herrscherklasse kann die Beherrschten weder repräsentieren, noch ihnen dienen. Genauso wenig wie ein Herr seine Sklaven repräsentieren oder ihnen dienen kann. Seine einzige Möglichkeit wäre, damit aufzuhören, ihr Sklavenhalter zu sein und sie freizulassen. Eine Herrscherklasse kann nur zum Diener der Beherrschten werden, indem sie damit aufhört, eine Herrscherklasse zu sein und indem sie von jeder Herrschaft die Finger lässt. Eine Regierung kann Menschen nicht dienen, solange sie eine Regierung ist. Rechtsstaat. Ein weiteres Beispiel für eine irrationale Annahme der Staatsgläubigen ist die Vorstellung von einem Rechtsstaat. Dahinter steckt die Annahme, dass das Recht einfacher Menschen schlecht sei, weil es jenen dient, die mit niederen Absichten nach Macht streben. Der Rechtsstaat, so heißt es in der Theorie, garantiere hingegen ausschließlich objektive, vernünftige und für alle gleichermaßen geltende Regeln. Einmal wirklich objektiv und vernünftig darüber nachgedacht, ist schnell klar, wie absurd diese Vorstellung ist. Obwohl das Gesetz oft als eine Art heiliges, unfehlbares, natürliches und universelles Regelwerk wahrgenommen wird, ist das Gesetz in Wirklichkeit nur eine Ansammlung von Befehlen, die von den Menschen in der Regierung geschaffen und durchgesetzt werden. Einen Unterschied zwischen Rechtsstaat und Rechtsmensch würde es nur geben, wenn die Gesetze des Rechtsstaates von etwas anderem als Menschen geschaffen worden wären. Die geheime Zutat. Staatsgläubige versuchen, die Existenz einer herrschenden Klasse namens Regierung mit vernünftigen, legitimen, nützlichen Dingen zu rechtfertigen. Sie erklären diese Dinge dann zur Grundlage des Staates. Sie behaupten, wenn die Menschen sich organisieren, um ein gemeinsames Verteidigungssystem zu errichten, dann nennt man das Staat. Oder es heißt, ein Staat entsteht, wenn Menschen gemeinsam entscheiden, wie Dinge wie Straßen, Handel und Eigentumsrechte funktionieren sollen. Oder sie sagen, wenn die Menschen ihre Ressourcen bündeln, um Dinge gemeinsam zu tun, anstatt dass jeder Einzelne alles für sich alleine macht, dann ist das ein Staat. Nichts davon entspricht der Realität. Solche Annahmen dienen dazu, den Staat als natürlichen, rechtmäßigen und nützlichen Teil der Menschheit darzustellen. Aber alle diese Annahmen ignorieren den wahren Kern des Staates. Der Staat hat nichts mit Organisation, Kooperation oder gemeinsamen Übereinkünften zu tun. Unzählige Gruppen und Organisationen, Supermärkte, Fußballmannschaften, Autohersteller, Bogenschützenvereine und so weiter handeln kooperativ und zum gemeinsamen Vorteil. Sie werden aber nicht Staat genannt, weil sie kein Recht auf Herrschaft beanspruchen und auch nicht von sich behaupten, dass sie ein solches Recht hätten. Das ist die geheime Zutat, die die Autorität ausmacht. Das angebliche Recht dazu, andere gewaltsam zu beherrschen. Regierungen entstehen nicht einfach so aus Supermärkten oder Fußballmannschaften und auch nicht aus Menschen, die sich organisieren, um sich gemeinsam und gegenseitig zu verteidigen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, wie können wir uns effektiv verteidigen? Und ich habe das Recht, dich zu beherrschen. In der Staatslehre wird behauptet, dass der Staat und die Regierung Ergebnisse zivilisierter und organisierter Menschen sind. Tatsächlich aber sind sie ausschließlich Ergebnisse des Märchens, dass es jemanden geben muss, der das Sagen hat. Ohne den religiösen Glauben an die Autorität würde keine Kooperations- oder Organisationsform jemals zu einer Regierung werden. Zu einem rechtmäßigen Herrscher zu werden, setzt eine drastisch verzerrte allgemeine Wahrnehmung von Dienstleistungen voraus. Dabei ist es egal, um welche Art der Dienstleistung es sich handelt, Lebensmittelversorgung, Wohnungsbau, Information, Schutz oder sonst etwas. Eine Organisationsform kann nicht wundersamerweise zu einer Regierung werden, ebenso wenig wie ein Angestellter eines Sicherheitsdienstes wundersamerweise zum König werden kann. Diese falschen Vorstellungen von einer Dienstleistung führt zu einer weiteren Behauptung der Staatsgläubigen, dass eine Beseitigung der Regierung dazu führen wird, dass Verbrecherbanden die Herrschaft übernehmen würden und dadurch eine neue Form von Regierung entstehen würde. Die gewaltsame Ausübung von Herrschaft wird aber nicht automatisch als das Handeln einer Regierung angesehen. Solange der neuen Verbrecherbande nicht das Recht zu herrschen zugeschrieben wird, solange wird sie auch nicht als Regierung betrachtet. Eine moderne Bevölkerung zu unterwerfen, vor allem wenn sie bewaffnet ist, setzt tatsächlich einzig und allein voraus, dass die Herrschaft als rechtmäßig wahrgenommen wird. Heutzutage würde die Herrschaft mittels bloßer Gewalt über eine größere Menge an Menschen ungeheure Ressourcen erfordern, Waffen, Spitzel, Söldner und so weiter, so viele, dass es aussichtslos wäre. Die Horrorvorstellung von brutalen Verbrecherbanden, die ein Land unterwerfen, passt zwar in die Kinos, aber in einem Land mit einem Kommunikationsnetz und Waffen wird es nicht dazu kommen. Die einzige Möglichkeit, eine größere Bevölkerung heutzutage zu unterwerfen, besteht darin, dass die Herrschaftsanwärter die Bevölkerung davon überzeugen, dass sie das moralische Recht dazu hätten, sie zu beherrschen. Das gelingt nur, wenn die Vorstellung von einer rechtmäßigen Autorität in die Köpfe der Opfer eingehämmert wird und diese daraufhin davon überzeugt sind, es mit einer rechtmäßigen und korrekten Regierung zu tun zu haben. Sobald das gelingt, ist kaum noch Gewalt nötig, um an die Macht zu kommen und sich an der Macht zu halten. Wenn das Regime dagegen jemals den Anschein der Rechtmäßigkeit in den Augen seiner Opfer verliert oder wenn es diesen Anschein nie erreicht, wird rohe Gewalt nicht dazu ausreichen, die Macht zu erhalten und zu sichern. Verbrecherbanden und beliebige andere Organisationen können nicht zu Regierungen werden, solange die Menschen nicht glauben, dass irgendwer das Recht hätte, sie zu beherrschen. Wenn sich die Menschen vom religiösen Glauben an die Autorität befreien, dann brauchen sie dementsprechend keine Revolution, um frei zu sein. Regierungen werden daraufhin einfach verschwinden, weil der einzige Grund, warum sie überhaupt existieren, der religiöse Glaube an die Autorität im Kopf der Staatsgläubigen ist. Die Politiker und ihre Söldner, die ihre Drohungen wahrmachen, sind zwar sehr real. Aber ohne den Anschein der Rechtmäßigkeit werden sie als machtbesessene Verbrecherbande angesehen und nicht als Regierung. Manche, unter ihnen auch Thomas Jefferson in der Unabhängigkeitserklärung, behaupten, dass es möglich und wünschenswert sei, eine Regierung zu haben, die nichts anderes tut, als die Rechte des Individuums zu schützen. Aber eine Organisation, die sich nur darauf beschränkt, wäre keine Regierung. Jeder Einzelne hat das Recht, sich und andere gegen Angriffe zu verteidigen. Auch wenn das im Rahmen einer sehr großen und gut organisierten Form geschieht, so wäre das ebenso wenig ein Staat, wie ein großer Lebensmittelhersteller ein Staat wäre. Damit eine Organisation ein Staat ist, muss sie per Definition etwas tun dürfen, wozu andere Menschen nicht das Recht haben. Eine Regierung mit den gleichen Rechten wie jeder andere ist keine Regierung, genauso wenig wie der Durchschnittsmensch auf der Straße eine Regierung ist. Die Notwendigkeitsausrede. Eine häufige Ausrede der Staatsgläubigen ist, dass die Menschheit eine Regierung brauchen würde. Die Gesellschaft benötigt angeblich einen Anführer. Irgendwer müsse verantwortlich sein, sonst gäbe es Chaos und blutige Auseinandersetzungen. Aber eine bloße Notwendigkeit, egal ob real oder nur in der Vorstellung, kann kein Fabelwesen real werden lassen. Ein Recht zu herrschen wird nicht Realität, nur weil es angeblich für eine friedliche Gesellschaft gebraucht wird. Niemand würde behaupten, dass der Weihnachtsmann real ist, weil wir ihn dazu brauchen, damit Weihnachten funktioniert. Wenn die Autorität nicht existiert und nicht existieren kann, wie im Folgenden noch belegt wird, dann ist die Aussage, dass wir sie bräuchten, nicht nur sinnlos, sondern offensichtlich auch unwahr. Wir können nicht einfach etwas durch die Kraft der Gedanken herbeizaubern, das dann tatsächlich real ist. Wenn man ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt, wird die Tatsache, dass ein Fallschirm notwendig ist, nicht dazu führen, dass plötzlich ein Fallschirm entsteht. Ebenso wenig ist es möglich, dass ein Mensch auf diese Weise das Recht erhält, über einen anderen zu herrschen. Auf der anderen Seite kann dadurch unmöglich die Pflicht entstehen, sich unterwerfen zu müssen. Die Behauptung, dass die Notwendigkeit dazu führt, dass etwas real entsteht, ist schlicht und einfach falsch. Teil 2. Die Widerlegung der Autorität, das Ende des Mythos. Immer mehr Menschen glauben heute, dass eine Regierung nicht notwendig sei und dass die Gesellschaft in der Praxis sehr viel besser ohne sie zurechtkommen würde. Andere sagen, dass die Gesellschaft ohne eine Staatsgewalt die einzige moralische Option ist, weil dadurch die Initiierung von Gewalt gegen unschuldige Menschen nicht unterstützt wird, und zwar unabhängig davon, was besser funktioniert. Diese Argumente haben beide ihre Berechtigung und beides ist erstrebenswert. Es gibt aber einen grundsätzlicheren Punkt, der solche Diskussionen in Frage stellt. Eine Autorität kann nicht existieren. Unabhängig davon, ob sie moralisch ist oder nicht und ob sie funktioniert oder nicht. Das ist keine Wunschvorstellung, sondern es ist die Beschreibung der Realität. Wenn eine Autorität nicht existieren kann, so wie später noch logisch hergeleitet wird, ist jede Debatte darüber sinnlos, ob wir sie brauchen oder wie gut sie funktioniert. Dementsprechend ist der Gegenstand dieses Buches nicht, dass die Regierung abgeschafft werden sollte, sondern dass eine Regierung im Sinne einer rechtmäßigen herrschenden Klasse nicht existiert und nicht existieren kann. Die Unfähigkeit, dieses zu erkennen, führt zu unermesslichem Leid und zu großer Ungerechtigkeit. Selbst die meisten, die Staat und Regierung als riesige Bedrohungen der Menschheit ansehen, sprechen von ihnen, als würden sie tatsächlich existieren. Sie erwecken den Eindruck, als gäbe es eine Wahl zwischen einem Staat oder der Abwesenheit eines Staats. Diese Wahl gibt es nicht. Der Staat ist logisch unmöglich. Das Problem ist nicht der Staat, sondern der Glaube an den Staat. Jemand, der beispielsweise realisiert, dass es keinen Weihnachtsmann gibt, würde nicht in den Krieg ziehen, um ihn abzuschaffen oder vom Nordpol zu vertreiben. Er hört einfach nur damit auf, an ihn zu glauben. Der Unterschied ist nur, dass der Glaube an den Weihnachtsmann keinen größeren Schaden anrichtet, während der Glaube an das mystische Monster namens Autorität zu unvorstellbarem Leid, zu Unterdrückung und Ungerechtigkeit führt. Die Kernbotschaft ist nicht, dass eine Welt ohne eine Autorität erschaffen werden soll. Sie lautet, dass Menschen gewöhnlich die Tatsache nicht akzeptieren, dass es die Autorität nicht gibt. Eine Welt ohne Autorität ist das, was schon immer existiert. Den Menschen würde es wesentlich besser gehen und sie würden sich sehr viel rationaler, moralischer und zivilisierter verhalten, wenn sie diese Tatsache verstehen würden. Warum der Mythos verführerisch ist? Warum sollte eigentlich irgendjemand wollen, dass so etwas wie ein Staat und eine Regierung existiert? Die Motive machtbesessener Menschen sind klar. Es gibt ihnen einen einfachen, angeblich legitimen Mechanismus an die Hand, durch den sie andere gewaltsam beherrschen können. Aber warum wollen alle anderen, die beherrscht werden, dass es eine Regierung und einen Staat gibt? Die Gedankengänge der Staatsgläubigen beginnen mit normalen, nachvollziehbaren Sorgen und sie enden mit einer irrsinnigen Lösung. Für den Durchschnittsmenschen befinden sich Milliarden von Menschen auf der Welt, von denen viele dumm oder feindselig sind. Natürlich wollen sie vor diesen Menschen und den vielen bösen Dingen, die sie ihnen möglicherweise antun, geschützt werden. Die meisten Staatsgläubigen begründen damit ganz offen die Notwendigkeit eines Staats. Man könne den Menschen nicht vertrauen, weil es in der Natur des Menschen liegt, zu stehlen, andere anzugreifen, etc. Staatsgläubige behaupten oft, dass die Gesellschaft ohne eine herrschende Autorität zusammenbricht. Der Staat muss Regeln aufstellen und durchsetzen, um das zu verhindern. Konflikte würden auf Blutvergießen hinauslaufen, es würde nur wenig bis gar keine Zusammenarbeit mehr geben, der Handel würde vollkommen zum Erliegen kommen, es ginge nach dem Prinzip, jeder ist sich selbst der Nächste, und die Menschheit würde sich zurückentwickeln bis hin zum Höhlenmenschen oder es entsteht eine Art Endzeitszenario. Staatsgläubige und Anarchisten diskutieren zwar gerne über die Frage, ob der Mensch an sich gut und vertrauenswürdig ist und deshalb keine Herrscher benötigt oder ob er an sich schlecht und nicht vertrauenswürdig ist und dass man deswegen einen Staat braucht, um ihn unter Kontrolle zu halten. Das eigentliche Problem ist aber, dass der Glaube an die Autorität vollkommen irrational ist. Ob der Mensch gut oder schlecht ist, spielt keine Rolle. Die häufigste Begründung dafür, warum ein Staat notwendig sein soll, dass Menschen schlecht sind und deshalb unter Kontrolle gehalten werden müssen, macht sozusagen zufällig den Irrsinn des Staatsglaubens deutlich. Angenommen, die Menschen sind tatsächlich so einfältig, dumm und bösartig sind, dass man nicht darauf vertrauen kann, dass sie selbstständig das Richtige tun. Wie soll sich dann die Situation durch eine Teilmenge genau dieser einfältigen, dummen und bösartigen Menschen verbessern? Einer Teilmenge, der die gesellschaftliche Erlaubnis erteilt wird, alle anderen gewaltsam zu beherrschen. Warum sollte irgendjemand auf die Idee kommen, aus einer Gruppe gefährlicher Monster zivilisierte Menschen zu machen, indem er sie neu organisiert? Die Antwort macht die religiöse Natur des Glaubens an die Autorität deutlich. Autoritätsgläubige wollen nicht nur eine andere Organisationsweise der Menschen, sondern die Beteiligung irgendeines übermenschlichen Wesens. Dieses Wesen soll Rechte und Fähigkeiten haben, die menschliche Wesen nicht haben. Diese sollen dazu verwendet werden, die ganzen nicht vertrauenswürdigen Menschen auf Linie zu halten. Die Staatsgläubigen behaupten ständig, dass die Menschen so fehlerbehaftet sind, dass sie beherrscht werden müssen. Wenn das so ist, dann muss ihrer Meinung nach irgendetwas anderes als Menschen die Herrschaft ausüben. Unabhängig davon, aus welcher Perspektive man die Phänomene Regierung und Staat untersucht, bestehen diese am Ende immer und ausschließlich aus Menschen. Zu sagen, dass ein Staat und eine Regierung nötig seien, weil Menschen nicht vertrauenswürdig sind, ist irrational und unsinnig. Was die Gläubigen wirklich von einer Regierung wollen, ist eine riesige unüberwindbare Macht, die dazu eingesetzt wird, Gutes zu tun. Aber es gibt keinen politischen oder irgendeinen anderen Zaubertrick, der Gerechtigkeit für alle herstellen kann. Nichts und niemand kann garantieren, dass die Guten gewinnen oder dass die Unschuldigen respektiert und geschützt werden. Die Staatsgläubigen bestehen auf einen übermenschlich mächtigen magischen Erlöser, der die Menschheit vor sich selbst retten soll, aber dieser existiert nicht. Zumindest auf diesem Planeten sind es die Menschen, die an der Spitze stehen. Es gibt nichts über ihnen, das sie beherrscht und aus ihnen Eigentum macht. Und sich so ein übermenschliches Wesen einzubilden, bedeutet weder, dass es real ist, noch dass es dazu beiträgt, die Situation zu verbessern. Die Religion des Staates. Der Staat ist weder ein wissenschaftliches Konzept noch ein rationales soziologisches Konstrukt. Er ist erst recht keine logische und praktische Methode der gesellschaftlichen Organisation und Kooperation. Der Glaube an den Staat baut nicht auf rationalen Gründen auf. Er baut auf Gläubigkeit auf. In Wirklichkeit ist der Glaube an den Staat eine Religion, die aus einer Reihe dogmatischer Lehren besteht. Irrationale Doktrine, die auf dem Gegenteil von Beweisen und Logik basieren und die von den Gläubigen systematisch auswendig gelernt und ständig wiederholt werden. Ebenso wie in anderen Religionen gibt es bei der Religion des Staates einen Gott, der als übermenschliches, übernatürliches Wesen, das über den Sterblichen steht und Gebote für die Gefolgschaft erlässt. Die Gebote niemals in Frage zu stellen, ist höchste moralische Verpflichtung. Die Gebote zu brechen, wird als Sünde betrachtet und sich nicht an die Gesetze halten, genannt. Pflichtbewusst und selbstgerecht werden die Untreuen und Sünder, die Kriminellen, bestraft. Dabei werden mit großem Stolz der Kadaver Gehorsam und die Unterwürfigkeit gegenüber ihres Gottes als gesetzestreuer Steuerzahler zur Schau gestellt. Die Sterblichen betteln bescheiden ihre Herren um Gefälligkeiten an und fragen sie um Erlaubnis, bestimmte Dinge zu tun zu dürfen. Empörende Gotteslästerung ist es, wenn ein Vertreter des niederen Fußvolks selbst entscheidet, an welche der Staatsgottgesetze er sich hält und welche er ignoriert. Die Doktrin lautet: Du kannst versuchen, die Gesetze zu ändern, aber solange es Gesetze sind, müssen wir uns alle an sie halten. Das Religiöse des Glaubens an die Autorität wird in bestimmten Situationen besonders deutlich sichtbar. Zum Beispiel, wenn sich die Menschen versammeln, voller Stolz ihre Hände auf die Brust legen und in religiöser Art und Weise ihr Vertrauen und ihre ewige Treue auf eine Fahne schwören. Kaum jemand merkt, dass der Treueschwur auf ein System der Unterdrückung und autoritären Kontrolle erfolgt. Im übertragenen Sinn wird dadurch versprochen, blind zu gehorchen und sich wie loyale Untergebene ihrer Herren zu verhalten, anstatt das moralisch Richtige zu tun. Der Treueschwur besteht ausschließlich aus Unterwerfungsgesten. Als wäre es ein ehrenvolles und großartiges Ziel, sich unter die Knute des Staats und der Regierung zwingen zu lassen. Der Schwur, die Geisteshaltung und die Emotionen passen universell zu jedem tyrannischen Regime der Geschichte. In den USA wird die Treue zur Republik geschworen. Hinzu kommen viele andere patriotische Rituale, Lieder und die religiöse Verehrung von zwei Pergamentpapieren namens Unabhängigkeitserklärung und US-Verfassung. Das alles zeigt, dass der Staat nicht als praktische Notwendigkeit betrachtet wird. Er hat die Funktion eines Gottes, der zu ehren und zu preisen ist und dem gehorcht werden muss. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen dem Glauben an den Staat und dem Glauben an andere Götter ist heutzutage, dass die Menschen tatsächlich an den Gott namens Staat glauben. Der Glaube an die anderen angeblichen Götter besteht im Vergleich dazu nur noch aus hohlen Ritualen und halbherzig nachgeplapperten Bekenntnissen. In ihrem Alltag ist der Staat der Gott, den sie wirklich anbeten, um sie vor Unglück zu bewahren, um ihre Feinde zu bestrafen und sie mit allerlei Wohltätigkeiten zu bedenken. Die Gebote des Staatsgottes sind es, die von den Menschen am meisten respektiert und beachtet werden. Die Gebote des Staates stehen stets über den Lehren der niederen Götter. Beispiele sind: bezahle deinen Anteil Besteuerung im Vergleich zu du sollst nicht stehlen oder vaterländische Pflicht Militärdienst im Vergleich zu du sollst nicht töten. Die Politiker sind die Hohepriester der Religion des Staates, die Sprecher und Repräsentanten der Regierung, die das heilige Gesetz von oben herab verkünden. Diese sagen sogar ganz offen, dass es den Leuten gestattet ist, die Religion auszuüben, die sie möchten, solange das nicht gegen die Gesetze der obersten Religion verstößt, also gegen die Diktate der sogenannten Regierung. Der durchschnittliche Mensch wird sich vielleicht etwas darüber aufregen, wenn jemand die Existenz des Gottes, an den er glaubt, in Frage stellt. Regelrecht aggressiv und feindselig wird er hingegen reagieren, wenn jemand eine Gesellschaft ohne Staat vorschlägt. Das zeigt, welcher Religion die Menschen tiefer emotional verbunden sind und an welche Religion sie tatsächlich stärker glauben. Der Glaube an den Staat sitzt sogar so tief, dass sie nicht einmal erkennen, dass es ein Glaube ist. Ein Glaube ist das genaue Gegenteil von einer sorgfältigen rationalen Betrachtung unter Einbezug von Logik und Beweisen. Deshalb reagieren Staatsgläubige auf die Idee einer staatenlosen Gesellschaft Anarchie mit Beleidigungen, Weltuntergangsszenarien und emotionalen Wutausbrüchen, anstatt den Staat ruhig und vernünftig mit sachlichen Argumenten zu verteidigen. Der Glaube an den Staat ist durch und durch eine religiöse Überzeugung, die nur durch ständige Indoktrination erzeugt werden kann. Für die Staatsgläubigen ist ihr Gott, der Staat, ihr Erlöser und Beschützer, Lehrer und Meister. Die Nachricht, dass er eigentlich gar nicht existiert und niemals existiert hat, sehen sie als existenzielle Bedrohung. Politik hat einen offensichtlichen religiösen Charakter. Die Gebäude der Regierung und ihrer Ministerien gleichen häufig Kathedralen oder Tempeln, die traditionellen Kostüme und Rituale, der Luxus und Pomp bei Eröffnungen und anderen staatlichen Zeremonien, die Art und Weise, wie die Mitglieder der Herrscherkaste behandelt und beschrieben werden, zum Beispiel als Herr Bundesminister oder Euer Ehren, das alles verleiht dem Staat eine Aura der göttlichen Heiligkeit. Die vielen religiösen Symbole und Rituale weisen sehr viel stärker auf eine Religion hin als auf eine praktikable Methode, um Gesellschaften zu organisieren. Die Staatsgläubigen erhoffen sich vom Staat ein weiser, neutraler, allwissender und allmächtiger Entscheider der letzten Instanz zu sein, der die falschen, kurzsichtigen und selbstsüchtigen Launen der Menschen überwindet und ersetzt. Unfehlbar, gerecht und fair. Die Vorstellung mag zwar angenehm sein, irgendeine moralisch überlegene, allmächtige Gottheit zu haben, die die Unschuldigen schützt und Ungerechtigkeit verhindert. Aber so etwas gibt es nicht und kann es nicht geben. Es gibt hingegen viele Gründe, warum es vollkommen dämlich ist, den Staat als Lösung für menschliche Unzulänglichkeiten zu betrachten. Ein Beispiel. Der Staatsgläubige will, dass der Staat objektive Regeln für zivilisiertes Verhalten durchsetzt. Genauer betrachtet will er aber seine eigene Auffassung von Gerechtigkeit und Moral durch die Autorität durchsetzen lassen. Dabei erkennt er nicht, dass der Einzelne nicht mehr entscheiden kann, was als moralisch oder gerecht gilt, sobald eine Autorität ins Spiel kommt. Die Autorität wird das Recht beanspruchen, das an seiner Stelle zu tun. Staatsgläubige haben schon unzählige Versuche unternommen, etwas Allmächtiges für das Gute zu schaffen, indem sie irgendwelche Menschen zu Herrschern gemacht haben. Und immer wieder passiert das Gleiche. Kurz nachdem der Herrscher seinen Thron bestiegen hat, sinkt sein Interesse an den Sklaven auf Null. Das ist mit allen Staatsgläubigen passiert, egal, wie verschieden ihre Überzeugungen und Pläne waren. Die Sozialisten behaupten, der Staat sei notwendig, um Vermögen gerecht zu verteilen. Objektivisten behaupten, der Staat sei unverzichtbar, um die Rechte des Individuums zu schützen. Konstitutionalisten behaupten, dass der Staat notwendig sei, um die in der Verfassung festgelegten Aufgaben umzusetzen. Menschen, die an die Demokratie glauben, behaupten, dass der Staat dazu nötig sei, den Willen der Mehrheit zu realisieren. Viele Christen behaupten, dass der Staat dazu nötig sei, die Gebote Gottes durchzusetzen und so weiter. Und jedes Mal werden sie alle enttäuscht, weil die Autorität ihren Plan immer wieder ändert und nur den Interessen der Menschen an der Macht dient. Sobald die Machthaber im Amt sind, interessiert sich keiner mehr dafür, wofür die Machthaber ins Amt gebracht wurden. Das war bisher bei jeder Regierung in der Geschichte so. Sobald die Menschen einen Herrscher erschaffen, haben sie per Definition nicht mehr das Sagen. Etwas anderes zu erwarten, ist absurd. Auch ohne die vielen historischen Beispiele. Zu erwarten, dass der Herr dem Sklaven dient, zu erwarten, dass Macht einzig und allein nur zum Wohl der Beherrschten eingesetzt wird und nicht zum Wohl der Herrscher, ist vollkommen lächerlich. Noch verrückter ist, dass die Staatsgläubigen behaupten, dass die Ernennung von Herrschern der einzige Weg ist, der Unvollkommenheit des Menschen zu begegnen. Für Staatsgläubige ist die Welt voll von Fremden mit fragwürdigen Motiven und einer dubiosen Moral und sie haben Angst vor dem, was diese Menschen tun könnten. Das ist zwar für sich gesehen eine sehr gut nachvollziehbare Sorge. Aber daraufhin einer Auswahl exakt dieser Menschen mit fragwürdigen Motiven unglaublich viel Macht zu geben und ihnen zu erlauben, alle anderen zu beherrschen, ist Wahnsinn. Das alles in der Hoffnung, dass irgendein Wunder dazu führt, dass diese Leute ihre Macht nur für das Gute verwenden. Staatsgläubige vertrauen anderen demnach nicht, gute Nachbarn zu sein, aber sie vertrauen ihnen gleichzeitig darin, Herrscher mit unbegrenzter Macht zu sein. Komischerweise glaubt fast jeder Staatsgläubige, dass Politiker unehrlicher, korrupter, hinterhältiger und egoistischer sind als die meisten anderen. Gleichzeitig behauptet er aber steif und fest, dass die Zivilisation nur fortbestehen kann, wenn diesen hinterhältigen Leuten sowohl die Macht als auch das Recht gegeben wird, alle anderen zu beherrschen. Die einzige Chance, sich vor den Fehlern der menschlichen Natur zu schützen, sei, manche dieser fehlerbehafteten Menschen zu Göttern zu machen, die das Recht haben, über die Menschheit zu herrschen. Meist sind es auch noch die allerschlimmsten von ihnen, in die sie die Hoffnung setzen. Unbegrenzte Macht nur für Gutes zu nutzen und für friedliche Gesellschaft ist aber noch nie in der Menschheitsgeschichte passiert. Persönliche Anmerkung des Autors. Ich sage alles das als ehemals tief religiöser Staatsgläubiger. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich selbst die in sich widersprüchlichen und irrsinnigen Rationalisierungen des Staatsglaubens nicht nur akzeptiert, sondern sogar selbst verbreitet. Ich selbst konnte aus meiner eigenen autoritären Indoktrination nicht einfach und schnell ausbrechen. Es ging nur sehr langsam, in kleinen Schritten und mit großem intellektuellem Wehgeschrei. Ich sage das nur, damit klar ist, dass ich meine eigenen ehemaligen Glaubenssätze genauso angreife wie die anderer Leute, wenn ich von der Autorität als etwas vollkommen Irrationales und Irrsinniges spreche. Eine weitere große Sorge von Staatsgläubigen ist, dass verschiedene Menschen verschiedene Überzeugungen, Sichtweisen und moralische Prinzipien haben. Sie fragen deshalb zum Beispiel: Was ist, wenn es keine Regierung gibt und jemand denkt, dass es in Ordnung ist, mich umzubringen und mir meine Sachen zu stehlen? Richtig, wenn es unterschiedliche Sichtweisen gibt, so wie das schon immer war und wie das immer sein wird, dann führt das zu Konflikten. Die autoritäre Lösung besteht darin, ein paar Regeln zu erlassen, die ausnahmslos jedem aufgezwungen werden. Stattdessen könnte jeder für sich selbst entscheiden, was richtig ist und was er tun sollte. Die Staatsgläubigen hoffen, dass die Autorität die richtigen Regeln erlassen und durchsetzen wird, aber sie erklären nie, wie und warum das geschehen soll. Die Dekrete der Regierung werden auch nur von Menschen niedergeschrieben. Normalerweise auch noch von ausgesprochen machtgierigen und korrupten Menschen. Warum sollen ihre Regeln besser sein als die Regeln, die jeder Einzelne für sich selbst festlegen würde? Der Glaube an den Staat führt nicht dazu, dass sich alle einigen. Er schafft nur die Voraussetzungen dafür, dass persönliche Differenzen extrem eskalieren können, indem sie zu Kriegen und zu massenhafter Unterdrückung ausgeweitet werden. Ebenso wenig ist es garantiert, dass eine Autorität einen Streit so schlichtet, dass die richtige Seite gewinnt. Staatsgläubige behaupten, dass der Staat fair, vernünftig und rational in Situationen entscheidet, in denen Individuen nicht dazu in der Lage sind. Sie sind der Illusion verfallen, dass die Autorität übermenschliche Fähigkeiten habe und deswegen vertrauenswürdiger sei als normale Sterbliche. Die Geschichte beweist das genaue Gegenteil. Eine falsche Moralvorstellung einer Einzelperson oder einer kleinen Gruppe führt möglicherweise zur Ermordung eines Menschen oder vielleicht von einem Dutzend. Die gleiche falsche moralische Überzeugung einiger weniger Menschen kann aber zur Ermordung von Millionen von Menschen führen, wenn diese eine Person oder die kleine Gruppe die Maschine namens Staat kontrolliert. Die Staatsgläubigen wollen zwar, dass ihre eigenen Vorstellungen von guten Regeln des Zusammenlebens durch eine zentrale Autorität allen anderen aufgezwungen werden, aber das erkennen sie nicht. Sie können es sich nicht vorstellen, dass das auch von selbst passieren kann. Durch ihr Streben nach dem allmächtigen, guten Menschen, der alle retten soll, erschaffen die Staatsgläubigen einen allmächtigen, schlechten Menschen nach dem anderen. Immer und immer wieder bauen sie ein gigantisches und unaufhaltsames Staatsmonster auf und hoffen, dass dieses die Unschuldigen beschützt. Nur um am Ende festzustellen, dass dieses Monster eine weitaus größere Bedrohung für die Unschuldigen darstellt, als die Bedrohungen, gegen die es sie ursprünglich schützen sollte. Paradoxerweise sprechen sich Staatsgläubige tatsächlich für die Legitimation des Bösen aus, wenn sie versuchen, Gerechtigkeit zu garantieren. Tatsächlich führt der Glaube an die Autorität ausschließlich zum Anstieg unmoralischer Gewalt innerhalb einer Gesellschaft. Das ist kein bedauerlicher Zufall oder Nebeneffekt einer grundsätzlich guten Idee. Es ist eine sehr einfach logisch nachvollziehbare Folge des Glaubens an die Autorität. Autorität ist unmoralische Gewalt. Manchmal ist physische Gewalt gerechtfertigt und manchmal nicht. Über die konkreten Situationen kann man diskutieren. Trotzdem wird es generell anerkannt, dass aggressive Gewalt, also die Initiierung von Gewalt gegen einen anderen Menschen oder auch angreifende Gewalt, unmoralisches Unrecht ist. Zu dieser Form von Gewalt zählen neben Diebstahl, Raub und Mord auch indirektere Formen von Aggressionen, wie Vandalismus und Betrug. Gewaltanwendung zur Verteidigung Unschuldiger gilt dagegen gemeinhin als gerechtfertigt und ist moralisch akzeptiert. Sie gilt sogar als anständig und rechtschaffen. Die Rechtmäßigkeit solcher Gewalt ist durch die Situation definiert, in der sie angewendet wird und nicht durch die Person, die sie anwendet. Anders ausgedrückt kann Gewalt, die von jedermann rechtmäßig ausgeübt werden kann, als gute Gewalt bezeichnet werden. Jede Gewalt, die nicht jedermann rechtmäßig anwenden kann, gilt als schlechte Gewalt. Der Leser kann an dieser Stelle seine eigenen Maßstäbe anlegen. Die Schlussfolgerungen bleiben unverändert. Die Handlanger der Autorität haben scheinbar das Recht, Gewalt in beliebigen Situationen anzuwenden und sich dabei nicht nur auf Situationen zu beschränken, in denen jeder das Recht dazu hätte. Wenn also jeder das Recht auf Anwendung guter Gewalt in den entsprechenden Situationen hat und das Gesetz die Handlanger von Regierungen dazu ermächtigt, Gewalt zusätzlich in allen anderen Situationen anzuwenden, dann legitimiert das Gesetz schlechte Gewalt. Die Autorität entspricht demnach der Erlaubnis, Schlechtes zu tun. Sie darf Dinge tun, die dann als unmoralisch und ungerechtfertigt gelten, wenn irgendjemand anderes als die Autorität und ihre Handlanger sie tun. Diese Zusammenhänge verstehen nur wenige. Auch nicht der engagierte Wähler, der stolz ein Wahlplakat in seinem Garten aufstellt oder der gutmeinende Bürger, der sich für ein politisches Amt zur Wahl stellt. Wenn sie sie verstehen würden, wäre ihnen klar, dass Demokratie unmoralische Gewalt ist, die von einer Mehrheit gebilligt wird. Unmoralische Gewalt kann keine gesellschaftlichen Probleme lösen. Sie kann auch nicht zu Freiheit oder Gerechtigkeit führen. In einer Demokratie sei die Wahlstimme die Stimme eines Menschen und das Wahlrecht gebe den Menschen Freiheit, so der weit verbreitete Glaube. Demokratie ist aber einfach nur die Legitimation von Aggression und ungerechtfertigter Gewalt. Das ist so einfach und offensichtlich, dass ein riesiger Haufen Propaganda notwendig ist, um es erfolgreich vor den Menschen zu verbergen. Wenn jeder das Recht hätte, rechtmäßige Gewalt anzuwenden und es den Handlangern der Regierung gestattet ist, Gewalt zusätzlich in anderen Situationen anzuwenden, dann liegt es in der Natur der Sache, dass der Staat unmoralische Gewalt anwendet. Unmoralische Gewalt verwandelt sich in der Wahrnehmung der meisten Menschen unter zwei Voraussetzungen in rechtmäßige Durchsetzung der Gesetze. wenn die Gewalt legal ist und wenn sie durch die Autorität und ihre Handlanger angewendet wird. Das ist das Grundprinzip jeder Regierung. Es impliziert, dass menschliche moralische Verhaltensstandards nicht für die Handlanger der Regierung gelten. Das Ding namens Regierung muss also etwas Übermenschliches sein. Als rechtmäßig angesehen wird Gewalt dann, wenn sie sich auf die Verteidigung beschränkt. Dafür ist kein Gesetz und keine spezielle Autorität nötig. Gesetze und Regierungen werden nur dann benötigt, wenn unmoralische Gewalt auf dem Weg einer Legitimierung zu moralischer Gewalt umdefiniert werden soll. Das ist der Beitrag einer Regierung zu einer Gesellschaft, der einzige Beitrag. Niemand, der diese einfachen Zusammenhänge versteht, würde jemals behaupten, dass die Regierung für die menschliche Zivilisation notwendig sei. Der Glaube, dass ein von Menschenhand geschaffene Gesetz die üblichen Regeln zivilisierten Verhaltens aushebeln kann, hat schreckliche Konsequenzen. Der Glaube an die Autorität beinhaltet die Annahme, dass die Regierung nicht durch eine einfache menschliche Moral begrenzt ist. Aber welche Standards oder Prinzipien begrenzen die Regierung dann? Wenn 30% Besteuerung in Ordnung ist, warum sollen dann 100% Besteuerung nicht in Ordnung sein? Wenn legaler Diebstahl rechtmäßig und gerecht ist, warum sollten dann legale Folter und legaler Mord nicht legitim und gerecht sein? Wenn irgendein Gemeinwohl eine Institution voraussetzt, die von der Moral ausgenommen ist, warum sollte diese dann irgendwelchen Grenzen unterliegen? Wenn die Ausrottung einer ganzen Ethnie oder einer Glaubensgemeinschaft oder die gewaltsame Versklavung von Millionen von Menschen für das Gemeinwohl für notwendig befunden wird, über welche moralischen Verfehlungen kann sich jemand beschweren, der zuvor akzeptiert hat, dass es eine Autorität gibt? Jeder Glaube an den Staat beruht auf der Vorstellung, dass das Gemeinwohl die gesetzliche Initiierung von Gewalt gegen Unschuldige rechtfertigt. Und wenn diese Linie überschritten ist, gibt es keinen objektiven moralischen Standard, um dem Verhalten des Staates Grenzen zu setzen. Die Geschichte hat das klar und deutlich gezeigt. Die meisten denken, dass menschliche Wesen nicht vertrauenswürdig, moralisch und weise genug sind, um in Frieden ohne einen Staat, der sie ständig in Schach hält, leben zu können. Das gilt auch für die meisten, die meinen, dass es in einer idealen Gesellschaft keine Herrscher geben sollte. Die Menschheit sei für so eine Gesellschaft noch nicht bereit. Das beruht oft auf einem grundsätzlichen Missverständnis. Die Vorstellung von einer Regierung als notwendiges Übel, wie es Patrick Henry beschrieb, impliziert, dass die Regierung der gewalttätigen, aggressiven Natur menschlicher Wesen Grenzen setzt. Tatsächlich aber geschieht das genaue Gegenteil. Der Glaube an die Autorität legitimiert und legalisiert aggressive Gewalt. Die Menschen sind also angeblich nicht für eine staatenlose Gesellschaft bereit. Man könne ihnen nicht vertrauen, zusammenzuleben, wenn sie sich keiner Autorität unterwerfen. Das bedeutet, dass friedliche Zivilisation angeblich nur dann möglich ist, wenn es eine riesige Machtmaschine gibt, die unmoralische Gewalt in ungeheurem Ausmaß in eine Gesellschaft bringt. Dabei spielt es keine Rolle, wie einfältig oder weise die Menschen sind oder wie bösartig oder anständig sie sind. Die Gewalt der Autorität wird von den Staatsgläubigen natürlich nicht als unmoralisch angesehen. Schließlich sind die Anwender der Gewalt keine gewöhnlichen Sterblichen, sondern Repräsentanten des Gottes namens Staat. Und Götter haben schließlich Rechte, die Normalsterbliche nicht haben. Wie absurd das ist, wird deutlich, wenn dieser nahezu überall verbreitete Glaube als das beschrieben wird, was er ist. Es ist notwendig, unmoralische Gewalt in eine Gesellschaft einzuführen, um Menschen daran zu hindern, unmoralische Gewalt auszuüben. Jeder, der an eine Regierung glaubt, glaubt genau das. Der Glaube ist kein Ergebnis logischer und rationaler Überlegungen. Er wird akzeptiert, weil er Teil einer Doktrin der Religion namens Staat und Regierung ist, die nicht hinterfragt werden darf. Wer gab ihnen das Recht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Widersprüchlichkeit und Irrationalität der Regierung offenzulegen. Eine der einfachsten Methoden ist, zu fragen: Woher kommt das Recht, jemanden anderen zu beherrschen? In alten Sagen heißt es, dass bestimmte Menschen von Gott oder einer Gruppe von Göttern gesandt wurden, um über die anderen zu herrschen. Viele Legenden sprechen von übernatürlichen Erscheinungen, wie die Herrin vom See oder das Schwert aus dem Stein aus der Artus-Sage. Diese Erscheinungen haben bestimmt, wer das Recht hat, über andere zu herrschen. Zum Glück fällt die Menschheit größtenteils nicht mehr auf solche Geschichten herein. Leider wurden sie aber durch neue Geschichten ersetzt, die noch absurder sind als die alten. In den alten Legenden haben mysteriöse, höheren Mächte die Aufgabe, bestimmte Individuen zu Herrschern über andere zu machen. Zumindest theoretisch ist das eine Fähigkeit, für die nur göttliche Wesen in Frage kommen. In den neueren Begründungen für die Autorität wird das Gleiche behauptet, aber ohne Bezug zu etwas Übernatürlichem. Trotz der komplizierten Rituale und wirren Erklärungen bleibt es aber dabei, dass jeder moderne Glaube an den Staat aus der Vorstellung resultiert, dass gewöhnliche Sterbliche durch bestimmte politische Prozeduren Rechte bekommen, die keiner der Menschen ursprünglich hatte. Wie irrsinnig das ist, sollte offensichtlich sein. Es gibt kein Ritual oder Dokument, durch das irgendeine Gruppe von Menschen anderen ein Recht übertragen kann, das keines der Gruppenmitglieder hat. Und diese offensichtliche Tatsache entzieht schon für sich gesehen jeder Regierung die Rechtmäßigkeit. Der Durchschnittsmensch glaubt, dass der Staat Rechte hat, die der Einzelne nicht hat. Die Frage ist, wie und von wem die Menschen, die die Regierung darstellen, diese Rechte bekommen haben. Nehmen wir als Beispiel die Besteuerung. Wie sollen die Mitglieder der Regierung das Recht erhalten haben, anderen gewaltsam ihr Eigentum wegzunehmen, das sie zuvor erarbeitet haben? Kein Wähler hat so ein Recht. Also wie ist es möglich, dass Wähler so ein Recht an die Politiker übertragen haben? Die gesamte Staatsgläubigkeit ist vollständig auf der Annahme aufgebaut, dass die Menschen Rechte delegieren können, die sie nicht haben. Auch die US-Verfassung räumt dem Kongress das Recht auf Besteuerung und Regulierung ein, obwohl die Autoren diese Rechte selbst gar nicht hatten und sie deshalb auch nicht irgendwem anderes hätten geben können. Jeder Mensch hat das Recht dazu, sich selbst zu beherrschen, auch wenn das erst einmal schizophren klingt. Dieses Recht kann er auch, zumindest theoretisch, jemand anderen übertragen. Aber ein Recht, einen anderen Menschen zu beherrschen, hat er nicht. Dementsprechend kann er so ein nicht existierendes Recht auch nicht an andere übertragen. Wenn der Staat nun ausschließlich jene beherrschen würde, die ihr Recht, selbst über sich zu herrschen, an ihn abgeben, dann wäre er kein Staat. Die Anzahl der beteiligten Menschen hat keinen Einfluss auf diese logische Schlussfolgerung. Zu behaupten, dass eine Mehrheit ein Recht, das kein einziges Mitglied dieser Mehrheit hat, auf irgendjemand anderen übertragen kann, ist irrational. Wenn von drei Leuten keiner ein Auto hat, dann kann auch keiner jemand anderem ein Auto geben. Man kann jemandem nicht etwas geben, was man selbst gar nicht hat. Diese einfache Tatsache schließt alleine schon aus, dass es eine Regierung geben kann. Wenn die Regierung nur die Rechte hat, die ihnen von den Wählern übertragen wurden, dann verliert die Regierung das Einzige, was sie zu einer Regierung macht. Das Recht, über andere zu herrschen, also die Autorität. Wenn sie die gleichen Rechte wie jeder andere hat, dann gibt es keinen Grund, sie Regierung zu nennen. Wenn die Politiker nicht mehr Rechte haben alle anderen, dann sind alle ihre Forderungen und Befehle, ihre gesamten politischen Rituale, Gesetze, Gerichte und so weiter nichts weiter als die Symptome einer tiefgehenden wahnhaften Psychose. Nichts von dem, was sie tun, kann rechtmäßiger sein als das, was auch alle anderen in eigener Verantwortung tun können. Zumindest solange Politiker nicht irgendwelche Rechte erworben haben, die andere nicht haben. Und das ist unmöglich, weil kein Mensch auf dieser Welt und auch keine Gruppe von Menschen ihnen übermenschliche Rechte geben kann. Kein politisches Ritual kann Moral verändern. Keine Wahl kann aus einer falschen Handlung eine richtige Handlung machen. Wenn eine Handlung für einen Menschen unmoralisch ist, so ist sie ebenfalls unmoralisch, wenn sie von einer Regierung ausgeführt wird. Wenn die moralischen Prinzipien, die für normale Menschen gelten, auch für Menschen gelten, die die Regierung bilden, dann kann die Regierung nicht etwas anderes sein als normale Menschen. Würde man die Mitglieder einer Regierung mit dem gleichen Maßstab messen wie alle anderen Menschen, dann wären sie nichts anderes als eine Gruppe von Verbrechern, Terroristen und Mördern. Ihre Handlungen hätten keinerlei Rechtmäßigkeit, Gültigkeit und Autorität. Sie wären nur eine Verbrecherbande, die behauptet, dass ihnen ein paar Dokumente und Rituale das Recht gegeben haben, Verbrechen zu begehen. Traurigerweise glauben ihnen das die meisten ihrer Opfer. Verwandlung moralischer Prinzipien. Wie die Autorität wahrgenommen wird, hängt von der Einschätzung ab, ob etwas richtig oder falsch ist, also von der Moral. Autorität bedeutet mehr als nur die Fähigkeit, andere Menschen gewaltsam zu beherrschen. Verbrecher, Diebe und Gangs haben zwar diese Fähigkeit, werden aber nicht als Autorität bezeichnet. Autorität bedeutet, zusätzlich zur Fähigkeit auch das Recht dazu zu haben, andere Menschen zu beherrschen. Aus diesem Recht folgt eine moralische Verpflichtung der Beherrschten, zu gehorchen. Nicht nur, um eine Bestrafung zu vermeiden, sondern auch, weil Gehorsam und Gesetzestreue als moralisch gut angesehen werden und Ungehorsam, also, das Gesetz zu brechen, als moralisch schlecht. Die Autorität setzt voraus, dass es so etwas wie richtig und falsch gibt. Wie nun richtig und falsch definiert werden oder was die Quelle von Moral ist, ist im Einzelnen nicht weiter relevant für die weitere Diskussion. Verwenden Sie Ihre eigenen Definitionen, die logischen Konsequenzen bleiben unverändert. Die Voraussetzung für die Autorität ist die Existenz von richtig und falsch. Gleichzeitig wird die Autorität ausschließlich von der Existenz von richtig und falsch gesteuert. Eine einfache Analogie veranschaulicht dieses scheinbar seltsame Phänomen. Die mathematischen Gesetze sind ein objektiver und unveränderbarer Teil der Realität. Zwei Äpfel plus zwei Äpfel ergeben vier Äpfel. Menschen, die sich näher mit Mathematik beschäftigen, versuchen mehr über die Realität herauszufinden. Sie wollen das lernen, was bereits Realität ist. Wenn jemand versuchen würde, die mathematischen Gesetze zu verändern, würde man ihn vollkommen zu Recht für verrückt erklären. Irgendeinen Mathematikprofessor, der offiziell erklärt, dass 2 plus 2 5 ergibt, würde niemand ernst nehmen. Der gleiche Schwachsinn passiert jedes Mal, wenn Politiker Gesetze erlassen. Jeder Einzelne ist bemüht, die Welt zu beobachten und sein Bestes zu geben, um herauszufinden, was moralisch richtig und was falsch ist. Politiker behaupten dagegen, die Moral zu verändern, indem sie irgendein neues Dekret erlassen. Genauso wie der verrückte Mathematikprofessor, der glaubt, dass er einfach nur durch Proklamation festlegen kann, dass 2 plus 2 5 ist. Die Politiker reden und handeln so, als seien sie die Quelle der Moral, als hätten sie die Macht, per Gesetz, festzulegen, was richtig und was falsch ist. Eine Handlung wird einfach nur dadurch, dass sie sie für illegal erklären, zur moralisch falschen Handlung erklärt. Herauszufinden, was wahr ist und der Versuch zu diktieren, was wahr ist, sind zwei grundverschiedene Dinge. Das gilt für die Mathematik, die Moral und alles andere. Die Suche nach Wahrheit ist nützlich, aber das gewaltsame Festlegen von Wahrheit, wie es die Regierung ständig versucht, ist Irrsinn. Jeder hat zwar das Recht zu sagen, dass er diese Handlungen gut und jene Handlungen schlecht findet. Niemand würde aber solche Meinungsäußerungen als Gesetze bezeichnen. In ihren Gesetzen äußern die Politiker demnach nicht einfach nur ihre Vorstellungen über universelle moralische Standards, nach denen sich das Verhalten von Menschen richten soll. Sie machen das eine zu etwas Gutem und sie machen das andere zu etwas Schlechtem. Jeder Gesetzgeber leidet unter einem tiefgehenden wahnhaften Gottkomplex, der ihn in den Glauben versetzt, dass er tatsächlich gemeinsam mit seinen Gesetzgeber-Kollegen die Macht hat, durch ein bloßes Dekret zu verändern, was moralisch richtig und was falsch ist. Normalsterbliche können die Moral genauso wenig verändern, wie sie die Gesetze der Mathematik verändern können. Ihr Verständnis von etwas mag sich verändern, aber sie können nicht per Dekret die Natur des Universums verändern. Niemand würde das normalerweise versuchen. Trotzdem stellt jedes neue Gesetz, das durch die Politiker erlassen wird, eine Veränderung dessen dar, was moralisches Verhalten definiert. Diese Vorstellung ist zwar ausgesprochen idiotisch, aber gleichzeitig ein unverzichtbarer Teil des Glaubens an eine Regierung. Sie führt dazu, dass die Massen sich moralisch dazu verpflichtet fühlen, den Gesetzgebern zu gehorchen. Sie erzeugt das Gefühl, dass Ungehorsam durch den Verstoß gegen das Gesetz moralisch falsch ist. Nicht weil die Befehle der Politiker zufällig mit den tatsächlichen moralischen Prinzipien übereinstimmen, sondern weil ihre Befehle diktieren und bestimmen, was moralisch ist und was nicht. Gewöhnliche Sterbliche können nicht willkürlich Gutes zu Schlechtem oder Schlechtes zu Gutem umdefinieren. Wenn sich diese Erkenntnis durchsetzt, bricht die Regierung in sich zusammen. Wer diese einfache Wahrheit verstanden hat, kann nicht weiter an den Staat glauben. Wenn den Politikern keine übernatürliche Macht zugestanden wird und ihre Befehle den Anschein der Rechtmäßigkeit verlieren, ist es vorbei mit der Autorität der Politiker. Wenn richtig und falsch als Willkür der Politikergötter gesehen werden, fühlt sich niemand mehr moralisch dazu verpflichtet, die Befehle der Politiker zu respektieren oder ihnen zu gehorchen. ihre Gesetze werden als ungültig betrachtet und ignoriert. Wenn es überhaupt so etwas wie richtig und falsch gibt, egal wie man diese Begriffe auch definieren mag, dann sind die Gesetze der Regierung immer unrechtmäßig und wertlos. Jeder Mensch ist per Definition moralisch dazu verpflichtet, das zu tun, was er für richtig hält. Wenn ihm ein Gesetz vorschreibt, etwas anderes zu tun, dann ist dieses Gesetz von Natur aus unrechtmäßig und sollte ignoriert werden. Und wenn ein Gesetz zufällig mit dem, was richtig ist, übereinstimmt, dann ist dieses Gesetz überflüssig. Es ist beispielsweise falsch, jemanden zu ermorden, weil Mord an sich moralisch falsch ist. Am moralischen Aspekt von Mord ändert sich nichts, auch wenn irgendwelche Politiker per Gesetz festgelegt haben, dass Mord falsch ist und auch wenn sie Mord für ungesetzlich erklärt haben. Gesetze sind unabhängig von ihren Inhalten niemals der Grund dafür, dass etwas gut oder schlecht ist. Im Ergebnis sind sogar Gesetze, die schlechte Handlungen wie Überfälle, Mord und Diebstähle untersagen, nicht rechtmäßig. Die Menschen sollten von solchen Taten Abstand nehmen, weil die Taten für sich gesehen schlecht sind und nicht, weil in irgendwelchen menschgemachten Gesetzen steht, dass sie falsch sind. Wenn es keine Verpflichtung gibt, den Gesetzen der Politiker zu gehorchen, dann haben diese per Definition keine Autorität. Zurück zur Analogie mit dem Mathematikprofessor. Wenn der Professor proklamiert, dass 2 plus 2 5 ergibt, würde jeder geistig gesunde Mensch sagen, dass das falsch und irrsinnig ist. Wenn der Professor erklärt, dass er festlegt, dass 2 plus 2 4 ergibt, dann wäre eine solche Festlegung dumm und überflüssig, obwohl 2 plus 2 tatsächlich 4 ergibt. Die Erklärung des Professors ist nicht der Grund dafür, dass das Ergebnis 4 ist. Unabhängig davon würde und sollte es keine Auswirkung auf die Fähigkeit der Menschen haben, 2 und 2 zusammenzuzählen. Das gleiche gilt für die Gesetze der Politiker. Unabhängig davon, ob sie tatsächlich mit dem übereinstimmen, was richtig und was falsch ist, haben sie niemals die Autorität, weil sie niemals die Quelle für das sind, was richtig und was falsch ist. Sie erschaffen niemals eine Pflicht für irgendwen, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten und sollten keinen Einfluss darauf haben, was der Einzelne als moralisch oder unmoralisch ansieht. Nehmen wir zum Beispiel die Drogengesetze. Nach diesen ist es schlecht, Gewalt gegen jemanden anzuwenden, der ein Bier trinkt. Das ist schließlich legal. Gleichzeitig ist es aber gut, wenn die Gesetzesvollstrecker Gewalt gegen jemanden anwenden, der Marihuana raucht. Weil das illegal ist. Dahinter steckt logischerweise die Annahme, dass die Politiker die Fähigkeit haben, zu verändern, was moralisch ist. Bei zwei weitgehend identischen Verhaltensweisen erklären sie eine der beiden zu einer unmoralischen Handlung, die sogar eine gewaltsame Reaktion rechtfertigt. Wenn jemand annimmt, dass die Gesetze, also die Befehle der Politiker moralisch seien, dann müsste er auch damit einverstanden sein, dass der Alkoholkonsum heute moralisch ist und morgen wieder unmoralisch ist. Das passierte am Tag des Inkrafttretens der Prohibition. Nur wenige Jahre später war der Alkoholkonsum heute unmoralisch und morgen wieder moralisch, und zwar an dem Tag, an dem die Prohibition aufgehoben wurde. Nicht einmal die Götter der meisten Religionen erheben den Anspruch, ständig ihre Gebote zu ergänzen und zu überarbeiten und dadurch ständig zu verändern, was gut und was schlecht ist. Nur Politiker beanspruchen so eine Macht. Jede Gesetzgebung beinhaltet so einen Irrsinn. An einem Tag soll eine Handlung erlaubt sein und am nächsten Tag gilt sie plötzlich als ungesetzlich und unmoralisch. Die Unvermeidbarkeit der Wertung. Sich an die Gesetze zu halten, also den Befehlen der Regierung zu gehorchen, gilt als Schlüssel für eine zivilisierte Gesellschaft. Nur Menschen, die sich an die Regeln halten, sind gute Menschen. So wird es einem ständig eingeimpft. Tatsächlich aber sind Moral und Gehorsam meist direkte Gegensätze. Irgendeiner Autorität blind zu gehorchen ist der größte Verrat an der Menschheit, den es geben kann. Der freie Wille und die Wertmaßstäbe des Einzelnen sind es, was uns zu Menschen macht und uns die Fähigkeit verleiht, zu beurteilen, was moralisch ist. Blinder Gehorsam reduziert den Menschen dagegen auf einen unverantwortlichen Roboter. Der religiöse Glaube an die Autorität führt zur Vorstellung, dass das Individuum dazu verpflichtet sei, seine eigenen Wertungen und Entscheidungsfindungen zu ignorieren und den Gehorsam über alles andere zu stellen. Das ist in sich widersprüchlich und absurd. Dieser Wahnsinn kann wie folgt auf den Punkt gebracht werden. Ich glaube, dass es gut ist, dem Gesetz zu gehorchen. Ich sollte mich so verhalten, wie es mir der Gesetzgeber befiehlt. Anstatt selbst zu entscheiden, was ich tue, sollte ich mich der Regierung unterwerfen. Ich sollte keine eigenen Entscheidungen treffen. Es ist besser, wenn mir alles, was ich tun soll, von Menschen in Machtpositionen diktiert wird. Es ist richtig für mich, den Entscheidungen anderer zu folgen, und es ist falsch für mich, meinen eigenen Entscheidungen zu folgen. Ich entscheide, dass ich nicht entscheiden sollte. Immer wenn das eigene Gewissen dem widerspricht, was das Gesetz anordnet, gibt es zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder folgt die betreffende Person dem eigenen Gewissen und ignoriert das sogenannte Gesetz, oder sie fühlt sich dazu verpflichtet, sich an das Gesetz zu halten, auch wenn dieses als falsch angesehen wird. Es ist schizophrener Irrsinn, wenn ein Mensch glaubt, dass es gut für ihn sei, das zu tun, was er für schlecht hält. Ob das individuelle Urteil falsch ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wenn klar ist, dass jeder Einzelne dazu verpflichtet ist, immer und überall das zu tun, was auch immer er für richtig hält, dann kann er keinerlei moralische Verpflichtung haben, irgendeiner außenstehenden Autorität zu gehorchen. Nochmal. Wenn ein Gesetz mit dem individuellen Urteil übereinstimmt, dann ist das Gesetz irrelevant. Wenn das Gesetz dagegen dem individuellen Urteil widerspricht, dann ist das Gesetz nicht rechtmäßig, sondern Unrecht. In beiden Fällen hat das Gesetz keine Autorität. Eine Pflicht, einer Autorität zu gehorchen, ist nicht das gleiche wie Menschen, die freiwillig ihr Verhalten ändern, um friedlich zusammenzuleben. Beispiel: Wenn jemand zwar denkt, dass er das Recht dazu hat, laute Musik in seinem eigenen Garten zu spielen, er es aber trotzdem auf Bitten seines Nachbarn nicht tut. Oder jemand kleidet sich anders, redet und verhält sich anders, wenn er eine fremde Kultur besucht oder wenn er sich in einem Umfeld befindet, in dem sein gewöhnliches Verhalten andere beleidigt. Es gibt viele Faktoren, die beeinflussen, was wann und wo als angemessen gilt und was nicht. Den religiösen Glauben an die Autorität als solchen zu erkennen, ist nicht das gleiche, wie einfach nicht zu beachten, was andere denken. Sich an Traditionen und andere Verhaltensnormen zu halten, um Konflikte zu vermeiden, ist meist sehr rational und nützlich. Es ist allerdings nicht vernünftig, sich moralisch zu etwas verpflichtet zu fühlen, was man selbst unter den gegebenen Umständen als falsch bewertet. Verantwortung entsteht aus der Tatsache, dass der Mensch ein denkfähiges Wesen ist. Der religiöse Glaube an die Autorität dient Menschen, die vor dieser Verantwortung davonlaufen wollen, als geistige Prothese. Sich auf den Glauben an die Autorität zu berufen, ist der Versuch, die Verantwortung für Entscheidungen an jene zu übertragen, die behaupten, die Autorität zu sein. Die typische Ausrede lautet: Ich mache die Gesetze nicht. Auf diese Weise vor der eigenen Verantwortung davonzulaufen, ist widersprüchlich, weil die Voraussetzung dafür ist, sich dafür entschieden zu haben, zu tun, was einem gesagt wird. Sogar das, was als blinder Gehorsam erscheint, ist nur das Ergebnis der persönlichen Entscheidung zu gehorchen. Sich nicht für irgendetwas zu entscheiden ist nicht möglich. Oder wie es im Song Free Will von Rush heißt: Wenn du dich entscheidest, dich nicht zu entscheiden, hast du dich trotzdem entschieden. Die Ausrede, ich halte mich nur an die Gesetze, lenkt geschickt von der Tatsache ab, dass man sich dazu entschieden hat, der Autorität zu gehorchen. Auch wenn eine Autorität festlegt: Du musst mir gehorchen, so wie es unzählige Autoritäten verlangt haben, die untereinander im Konflikt standen, muss sich der Einzelne immer noch für eine entscheiden. Dass die meisten Menschen kaum einen Gedanken an solche Dinge verschwenden, ändert nichts daran, dass sie die Wahl hatten, nicht zu gehorchen und dass sie deshalb voll verantwortlich für ihre Handlungen sind. Konkret sind sie dafür verantwortlich, dass sie sich durch eine Autorität entlasten. Es ist unmöglich, nicht selbst zu urteilen und keine Entscheidung zu treffen. Zu behaupten, dass irgendwer oder irgendwas stellvertretend die Entscheidungen trifft und dass man vollkommen unbeteiligt ist und deswegen keinerlei Verantwortung für die Konsequenzen hat, ist vollkommen irrsinnig. Loyaler Gehorsam gegenüber einer Autorität ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein krankhafter Versuch, vor der Verantwortung, ein Mensch zu sein, davon zu laufen und sich selbst auf eine stupide, moralfreie, programmierbare Maschine zu reduzieren. Jeder Einzelne trifft jederzeit seine eigenen Entscheidungen, für die er persönlich verantwortlich ist. Auch die Autoritätsgläubigen entscheiden sich, an die Autorität zu glauben, und sie sind dafür verantwortlich, dieses zu tun. Die Autorität ist eine reine Wahnvorstellung, von der die Menschen glauben, dass sie sie von der Verantwortung befreit, indem sie einfach nur das tun, was ihnen gesagt wird. Etwas persönlicher ausgedrückt. Deine Handlungen unterliegen vollständig deinen eigenen Werturteilen und deinen eigenen Entscheidungen. Irgendeinen externen Faktor, zum Beispiel die Autorität, für dein Verhalten verantwortlich zu machen, ist feige und unehrlich. Du hast die Entscheidung getroffen und du bist verantwortlich. Auch wenn du blind irgendeiner selbsternannten Autorität gehorchst, tust du das aus deiner eigenen Entscheidung. Die Behauptung, dass es etwas außerhalb von dir selbst gibt, das dir deine Entscheidungen abnimmt, die Behauptung, dass du keine andere Wahl hättest, als der Autorität zu gehorchen, ist eine feige Lüge. Auf dem Weg zu Wahrheit und Moral gibt es keine Abkürzung. Glaubenssysteme bedeuten nur: Um herauszufinden, was wahr ist, muss ich nur meine unfehlbare Autorität fragen. Und ich weiß, dass meine Autorität immer recht hat, weil sie mir erzählt, dass sie immer recht hat. Es gibt unzählige konkurrierende, widersprüchliche Autoritäten und jede einzelne von ihnen hält sich selbst für die Quelle der Wahrheit. Deshalb ist es nicht nur irgendein guter Gedanke, selbst für sich zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. Es ist schlicht und einfach unvermeidbar. Nur das Individuum kann entscheiden, woran es glaubt. Wer sich für anständig hält, weil er ein politisches, religiöses oder sonstiges Wertesystem hat, das auf dem Glauben an die Autorität aufbaut, realisiert das nicht. Das Individuum ist immer die letzte Entscheidungsinstanz. Es greift immer auf sein eigenes Urteil zurück, um zu entscheiden, woran es glaubt und was es zu tun hat. Teil 3. Die Folgen des religiösen Aberglaubens, Auswirkungen des Mythos. In der gesamten Geschichte sind die Menschen immer wieder auf alles Mögliche hereingefallen. Das meiste davon war relativ harmlos. Als die meisten zum Beispiel glaubten, dass die Erde flach sei, hatte dieses kaum Auswirkungen auf das alltägliche Leben oder auf den Umgang miteinander. Der Glaube an die Zahnfee oder den Storch, der die Kinder bringt, macht aus Kindern keine bösen Menschen. Es gibt aber auch einiges, was sehr gefährlich werden kann. Ein einfaches Missverständnis unter Ärzten kann beispielsweise dazu führen, dass die Therapie zur größeren Gefahr wird als die Krankheit, die dadurch behandelt werden soll. Die Opferrituale mancher Kulturen, die wegen imaginären Göttern durchgeführt werden, sind ein weiteres tragisches Beispiel. Der religiöse Glaube an die Autorität stellt aber alles andere in den Schatten. Nichts hat weltweit und in der gesamten Geschichtsschreibung auch nur annähernd zu so einem riesigen Ausmaß an geistiger, emotionaler und physikalischer Zerstörung geführt. Der Glaube an die Rechtmäßigkeit einer herrschenden Klasse bringt Menschen dazu, schlechte Handlungen zu billigen oder selbst durchzuführen, ohne zu merken, dass sie schlecht sind. Jeder Demokrat, jeder Republikaner, jeder Wähler und jeder andere, der die Regierung in irgendeiner Form unterstützt, befürwortet Gewalt und Ungerechtigkeit. Natürlich sehen die Betroffenen das ganz anders. Der Glaube an die Autorität verzerrt und pervertiert die Wahrnehmung der Realität. Kaum jemand bemerkt es, wenn sich die Wahrnehmung der Realität verändert. Mit farbigen Kontaktlinsen sieht die Welt anders aus, obwohl die Kontaktlinsen selbst unsichtbar sind. Das Gleiche gilt für geistige Kontaktlinsen. Jeder Mensch denkt, dass die Welt wirklich so ist, wie er sie sieht. Jeder kann mit dem Finger auf andere zeigen und behaupten, dass sie den Bezug zur Realität verloren haben. Gleichzeitig denkt kaum jemand, dass seine eigene Wahrnehmung verzerrt ist, auch wenn es ihm andere sagen. Das Ergebnis sind Milliarden von Menschen, die gegenseitig mit dem Finger auf sich zeigen und sich gegenseitig erklären, wie irre sie sind und wie falsch sie liegen. Gleichzeitig ist niemand dazu bereit, die Kontaktlinsen, die seine eigene Wahrnehmung verzerren, offen und ehrlich zu untersuchen. Jede einzelne Erfahrung, die ein Mensch macht, beeinflusst seine Weltsicht. Was ihm seine Eltern beigebracht haben, was er in der Schule gelernt hat, das Verhalten der Menschen innerhalb der Kultur, in der er aufgewachsen ist, die Religion, mit der er zu tun hatte, das alles erzeugt äußerst stabile geistige Kontaktlinsen, die darüber entscheiden, wie er die Welt wahrnimmt. Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie bloße Unterschiede in der Wahrnehmung zu fürchterlichen Konsequenzen geführt haben. Ein Selbstmordattentäter, der Dutzende ihm unbekannter Zivilisten tötet, glaubt, das Richtige zu tun. Auch in Kriegen glaubt jeder Beteiligte, dass er jeweils auf der richtigen Seite steht. Niemand glaubt von sich, dass er der Böse ist. Militärische Konflikte sind ausschließlich eine Konsequenz unterschiedlicher Wahrnehmungen, die durch die geistigen Kontaktlinsen zustande kommen. Diese wurden den Soldaten beider Seiten verpasst. Wenn Tausende von Menschen mit guten Absichten die Welt tatsächlich so sehen würden, wie sie ist, so ist es offensichtlich, dass sie nicht versuchen würden, sich gegenseitig umzubringen. In den meisten Fällen besteht das Problem nicht in wirklicher Bösartigkeit, sondern einfach nur in der Unfähigkeit, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Nehmen wir zum Beispiel jemanden, der eine starke Droge genommen hat und deswegen davon überzeugt ist, dass sein bester Freund, der ohne Drogeneinfluss ganz normal aussieht, ein böses außerirdisches Monster ist. Aus der Perspektive dessen, der unter Drogen steht, ist es vollkommen gerechtfertigt, den Freund anzugreifen. Das Problem ist hier nicht, dass der Betroffene unmoralisch oder dumm oder bösartig ist. Das Problem ist, dass er die Dinge nicht so sieht, wie sie tatsächlich sind. Als Ergebnis erscheint es ihm vollkommen angemessen, sich gewalttätig und zerstörerisch zu verhalten. Wenn es viele Menschen sind, die unter solchen Halluzinationen leiden, sind die Folgen noch weitaus schlimmer. Was offensichtlich falsch und unlogisch ist, fühlt sich richtig an, wenn nahezu jeder andere unter der gleichen verzerrten Realitätswahrnehmung leidet. Wenn eine falsche oder unlogische Idee immer wieder von nahezu allen anderen ständig wiederholt und verstärkt wird, kommt niemand mehr auf die Idee, diese zu hinterfragen. Nicht einmal im Ansatz. Tatsächlich verlieren die meisten buchstäblich die Fähigkeit, Falsches zu hinterfragen, weil es in den Köpfen als unbestreitbare Wahrheit erscheint. Alle anderen können einfach nicht falsch liegen. Einschließlich der allseits bekannten und gebildeten Persönlichkeiten im Radio und TV. Was bringt es auch, wenn ein einzelner Durchschnittsmensch etwas anzweifelt, das alle anderen als unbestreitbare Tatsache betrachten? Ein einzelner Zweifler ist für alle unsichtbar, die fest von etwas überzeugt sind. Wenn jemand schon immer an etwas geglaubt hat, ist es für ihn die Wahrheit. Vor rund 1000 Jahren hat man behauptet, dass es bewiesen sei, dass die Erde eine Scheibe ist. Das wurde mit der gleichen Sicherheit und Aufrichtigkeit behauptet, wie wir heute sagen, dass die Erde eine Kugel ist. Damals erschien die Vorstellung vollkommen lächerlich, dass die Erde ein riesiges rundes Ding sei, was frei im Raum herumschwebt. Die Überzeugung, dass die Erde flach sei, erschien als offensichtliche und wissenschaftlich belegte Tatsache. Genauso ist es mit dem religiösen Glauben an die Autorität und an die Regierung. Die Regierung fühlt sich für die meisten Menschen absolut real an. Sie ist für sie ebenso rational und offensichtlich wie die Schwerkraft. Es gibt nur wenige Menschen, die dieses Konzept objektiv untersucht haben, weil es dafür nie einen Anlass gab. Jeder weiß, dass die Regierung real, notwendig, rechtmäßig und unvermeidbar ist. Jeder glaubt das, also warum sollte man es in Frage stellen? Zusätzlich gibt es auch einen sehr starken psychologischen Anreiz, das Konzept der Regierung nicht genauer zu untersuchen. Es ist außerordentlich unbequem und irritierend. Das gilt vor allem für Annahmen, auf die die gesamte Wahrnehmung der Realität und die Moralvorstellungen aufbauen und nach denen das eigene Leben ausgerichtet wird. Eine in Stein gemeißelte Annahme in Frage zu stellen, erscheint deshalb für viele sogar als existenzielle Bedrohung. Die Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit wurde bei den meisten Menschen durch den Glauben an die Autorität vollkommen verzerrt. Und so ist es auch nicht einfach und angenehm für die meisten, zu prüfen, ob das eigene Glaubenssystem auf einer Lüge aufbaut. Besonders schmerzhaft wird es, wenn die eigenen bisherigen Handlungen am Glauben an diese Lüge ausgerichtet waren und diese Handlungen Freunden, Familie oder der gesamten Menschheit geschadet haben. Der religiöse Glaube an die Autorität und die Regierung zerstört die Urteilsfähigkeit. Er bringt Menschen dazu, Dinge zu sagen und zu tun, die oft irrational, unbedeutend, kontraproduktiv, heuchlerisch oder sogar furchtbar zerstörerisch und abscheulich bösartig sind. Natürlich sehen die Gläubigen das völlig anders, weil sie ihren religiösen Glauben nicht als solchen wahrnehmen. Sie sind felsenfest davon überzeugt, dass die Autorität real sei. Daraus schlussfolgern sie, dass ihre Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen und Handlungen vollkommen vernünftig, gerechtfertigt und in Ordnung seien. So wie die Azteken einst glaubten, dass ihre Opferrituale vollkommen vernünftig, gerechtfertigt und in Ordnung seien. Ihr religiöser Glaube bringt sie dazu, Gutes als schlecht zu betrachten und Schlechtes als gut. Das ist die größte Gefahr für die Menschheit. Der religiöse Glaube an die Autorität beeinflusst die Wahrnehmungen und Handlungen unterschiedlicher Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Die Gesetzgeber bilden sich das Recht ein, herrschen zu dürfen. die Gesetzesvollstrecker bilden sich das Recht und die Pflicht ein, die Befehle der Gesetzgeber durchsetzen zu dürfen und zu müssen. Die Untergebenen bilden sich die moralische Verpflichtung ein, gehorchen zu müssen, ebenso Außenstehende, die das Ganze als neutral von außen beobachten. Die Folgen sind Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Diebstahl und Mord. Dinge ohne den religiösen Glauben an die Autorität in diesem Ausmaß gar nicht existieren könnten. Teil 3. A. Die Folgen für die Herren. Politiker als Götter. In den Vereinigten Staaten befinden sich die Kongressmitglieder, Präsidenten und Richter an der Spitze der Verbrecherorganisation, die sich Regierung nennt. In anderen Ländern sind es die Könige, Kaiser oder Parlamentsmitglieder. Obwohl diese Menschen die autoritären Organisation anführen, werden sie nicht als Autorität wahrgenommen. Sie handeln nicht auf eigene Rechnung, sondern im Namen eines abstrakten Wesens namens Regierung. Ihnen wird deshalb das Recht zugestanden, Dinge im Namen der Regierung zu tun, zu denen niemand von ihnen in der Rolle als Privatperson das Recht hätte. Die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen hängt nicht von den Handlungen selbst ab, sondern vom Kontext dieser Handlungen. Was in amtlicher Funktion infolge einer Gesetzgebung, also nach einem anerkannten politischen Ritual geschieht, wird nach vollkommen anders beurteilt wie das, was private Individuen in eigenem Namen und in eigener Verantwortung tun. Wenn ein Kongressmitglied mit vorgehaltener Waffe in das Haus seines Nachbarn eindringt und ihm $1000 abknöpft, gilt er als Verbrecher. Wenn er aber mit seinen politischen Mitstreitern eine Steuer in Höhe genau der gleichen $1000 erhebt, dann wird das als rechtmäßig angesehen. Ein bewaffneter Raubüberfall ist dann eine rechtmäßige Besteuerung. Das Kongressmitglied ist kein Verbrecher, sondern jeder, der sich vor der Erpressung schützt, ist ein Steuerhinterzieher und Verbrecher. Der religiöse Glaube an die Autorität verzerrt auch die Eigenwahrnehmung der Gesetzgeber. Wenn ein Mensch davon überzeugt ist, dass er das moralische Recht hat, andere zu beherrschen, so wirkt sich dieser Glaube entscheidend auf sein Verhalten aus. Wenn er glaubt, dass er das Recht dazu hat, einen Teil der Einkommen unter Strafandrohung von anderen zu erpressen, dann wird er das mit Sicherheit ohne weiteres tun. Hauptsache er befolgt die dazu nötigen gesetzlichen Vorschriften. Wenn er davon überzeugt ist, dass er das Recht dazu hat und dass es moralisch und legitim sei, gewaltsam in die Entscheidungsfreiheit seiner Nachbarn einzugreifen, dann wird er auch dieses mit großer Sicherheit tun. Zumindest am Anfang wird er es sogar mit den besten Absichten tun. Ein einfaches Gedankenexperiment gibt einen Einblick in das typische Verhalten von Politikern. Was würden Sie tun, wenn Sie der König der Welt wären? Wenn Sie verantwortlich wären, wie würden Sie die Verhältnisse verbessern? Denken Sie sorgfältig über diese Frage nach, bevor Sie weiterlesen. Wenn man jemandem diese Frage stellt, so antwortet kaum jemand: Ich würde die Menschen einfach in Ruhe lassen. Stattdessen fangen die meisten damit an, zu überlegen, wie sie die Herrschaft über Menschen als Werkzeug für Gutes einsetzen können. Wer denkt, dass Herrschaft rechtmäßig und gut sei, kommt auf unendlich viele Ideen. Man könnte die Gesundheit fördern, indem man die Menschen dazu zwingt, gesündere Lebensmittel zu essen und täglich Sport zu treiben. Man könnte den Armen helfen, indem man die Reichen dazu zwingt, ihnen Geld zu geben. Man könnte mehr Sicherheit für die Menschen bieten, indem man sie dazu zwingt, für ein mächtiges Verteidigungssystem zu bezahlen. Man könnte die Gesellschaft gerechter machen und für mehr Mitgefühl sorgen, indem man die Menschen zu entsprechendem Verhalten zwingt. Wenn die Macht einer Regierung ausschließlich für Gutes eingesetzt wird, sind positive gesellschaftliche Entwicklungen vorstellbar. Leider ist Herrschaft untrennbar mit potenzieller Tyrannei und Unterdrückung verbunden, auch und vor allem wenn sie für gute Zwecke ausgeübt werden soll. Tyrannei und Unterdrückung sind dann sogar unvermeidbar. Wenn jemand glaubt, dass er das Recht hat, andere zu beherrschen, dann ist es unwahrscheinlich, dass er diese Macht nicht benutzen wird. Auch wenn er anfangs noch so gute Absichten hat, wird er anderen letztendlich Gewalt androhen und sie auch gegen sie anwenden, um seinen Willen durchzusetzen. Sogar vordergründig wohlwollende Motive, wie den Armen zu helfen, setzen voraus, dass die Regierung anderen gewaltsam Teile ihres Vermögens wegnimmt. Sobald legale Aggression als rechtmäßig gilt und jemand an den Hebeln der Macht sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf die gewaltsame Beherrschung seiner Mitmenschen verzichtet, gleich null. Er wird zum Tyrannen, und zwar unabhängig vom Ausmaß, das seine Unterdrückung und Gewalt erreichen wird. Wenn jemand wirklich glaubt, dass er das Recht hat, andere zu beherrschen, dann sieht er andere nicht als Gleiche und behandelt sie auch nicht als solche. die anderen sind für ihn Untergebene, auch wenn alles mit guten Absichten angefangen hat. Der Wunsch, nach höheren Ämtern zu streben, mag am Anfang aus guten Absichten entstehen. Am Ende geht es aber nur um Wohlstand und Macht für sich selbst und um die Freude daran, andere Menschen zu unterwerfen. Ein höheres Amt verleiht eine enorme Macht, die Menschen sonst nicht hätten. Die gesamte Weltgeschichte ist voll von Größenwahnsinnigen, die die Autorität für abscheuliche Grausamkeiten genutzt haben. Leute wie Stalin, Lenin, Mao, Hitler, Mussolini und Pol Pot mit autoritärer Macht auszustatten, führte zu Raub, Überfall, Unterdrückung, Terrorisierung, Folter und Morden von unfassbar großem Ausmaß. Schlechten Menschen Macht zu geben, führt zur Gefährdung der gesamten Menschheit. Guten Menschen Macht zu geben, Menschen, die zumindest am Anfang versuchen, ihre Macht für Gutes einzusetzen, ist aber mindestens genauso gefährlich. Jemand, der glaubt, dass er das Recht auf Herrschaft hat, glaubt zwangsläufig auch, dass er von der menschlichen Moral ausgenommen ist. Wer sich als rechtmäßiger Gesetzgeber sieht, wird versuchen, die Macht des Gesetzes dazu einzusetzen, seine Mitmenschen zu beherrschen. Wenn er ihnen dabei Leid zufügt, wird er keine persönliche Schuld empfinden. Die Gesetzgeber an der Spitze der autoritären Hierarchie weisen die persönliche Verantwortung für das, was sie tun, von sich. Sie tun sogar so, als sei das Gesetz etwas anderes als ihre Befehle. Wenn der Nachbar Marihuana raucht, würde kein Politiker bewaffnete Verbrecher dafür bezahlen, in sein Haus einzudringen, ihn zu entführen und in einen Käfig zu sperren. Auf dem Weg der Antidrogen-Gesetzgebung befürworten sie aber genau das. Sie scheinen sich nicht dafür zu schämen oder sich schuldig zu fühlen, dass ihre Gesetzgebung millionenfach dazu führt, dass friedliche Menschen gewaltsam von ihren Freunden und Familien getrennt werden, um sie einen Teil und manchmal auch den gesamten Rest ihres Lebens in Käfige einzusperren. Wenn sie über die gewaltsamen Handlungen sprechen, für die sie direkt verantwortlich sind, verwenden die Gesetzgeber Begriffe wie geltendes Recht. Als wären sie selbst nur unbeteiligte Dritte und Land oder Nation oder das Volk hätten die Gewalt herbeigeführt. Wenn jemand anderen persönlich und unmittelbar Gewalt androht und antut und anschließend seine Verantwortung hierfür so weit von sich weist, wie es die Politiker tun, dann ist das normalerweise ein Symptom einer schweren Geisteskrankheit. Sie befehlen Armeen aus Steuereintreibern, den Wohlstand hunderter Millionen von Menschen gewaltsam an sich zu reißen. Sie erlassen eine gesetzliche Schikane nach der anderen. Sie greifen unter Androhung von Gewalt in jeden einzelnen Lebensbereich von Millionen von Menschen ein, die sie nie persönlich getroffen haben und über die sie gar nichts wissen. Sie sind direkt verantwortlich für regelmäßige gewaltsame Angriffe auf nahezu jeden, der sich im Umkreis von Hunderten oder Tausenden Meilen um sie herum befindet. Trotzdem sind sie regelrecht schockiert und beleidigt, wenn ihnen eines ihrer Opfer sich mit Gewalt gegen sie wehren will. Sie betrachten es als verabscheuungswürdig, wenn das Fußvolk ihnen genau das, was Politiker jeden Tag Millionen von Menschen antun, auch nur androht. Millionen von Menschen werden in Gefängnisse eingesperrt, ihr Eigentum wird gestohlen, sie werden finanziell ruiniert, ihre Freiheit und Menschenwürde wird mit Füßen getreten, sie werden gedemütigt, gewaltsam angegriffen und oft genug ermordet. Das alles sind direkte Folgen der Gesetze, die die Verbrecher der Regierung geschaffen haben. Die Politiker sind direkt verantwortlich, aber sie realisieren das nicht einmal. Wenn tausende Menschen in einem Krieg sterben, der durch die Politiker verursacht wurde, sagen sie, dass das ein Opfer für die Freiheit sei, obwohl das mit Freiheit nichts zu tun hat. Bilder von Soldaten in Särgen sind ursächlich auf die Taten von Politikern zurückzuführen. Und dennoch benutzen genau die gleichen Politiker diese Bilder, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie betroffen und mitfühlend sie seien. Die gleichen Leute, die junge Menschen zu Mördern oder Ermordeten machen, tun anschließend so, als seien sie Unbeteiligte. Sie sagen Dinge wie, sie ließen ihr Leben für unser Land, und das sind die Opfer in jedem Krieg, als ob Kriege irgendwie von selbst ausbrechen würden. In den Kriegen, die von den Politikern verursacht wurden, finden die Opfer auf der anderen Seite natürlich kaum Beachtung. Die vielen Tausenden von Menschen der anderen Seite, die Unterdrückten irgendeiner anderen Autorität, die Bürger eines anderen Landes, die in den Kriegen getötet wurden. Ab und zu werden sie nebenbei in den Abendnachrichten erwähnt. Die Politiker akzeptieren niemals auch nur ein winziges Stück Verantwortung für das unfassbare psychische und körperliche Leid von Millionen von Menschen, das ihre Kriegstreiberei hinterlassen hat. wenn eines der Opfer der politischen Kriegsspiele es wagt, die Befehlshaber anzugreifen, behaupten alle Politiker, gegen den Krieg zu sein. Sie zeigen sich mitsamt ihren TV-Sprechern schockiert und entsetzt darüber, wie jemand nur so etwas Abscheuliches tun kann. Das ist pure Selbstverleugnung und vollständige Verweigerung der Übernahme persönlicher Verantwortung. Die Macht des religiösen Glaubens an die Autorität verzerrt die Wahrnehmung der Realität so stark, dass der Tod von Tausenden von Unschuldigen als bedauernswerte Kollateralschäden des Krieges bezeichnet werden. Wenn sich die Opfer aber gegen die Kriegsverursacher wehren, so wird das als Terrorismus bezeichnet. Es ist schlimm genug, einfach nur Befehlen zu gehorchen, um die persönliche Verantwortung für die eigenen Handlungen loszuwerden. Aber Befehle zu erteilen und anschließend jegliche Verantwortung für die Konsequenzen dieser Befehle weit von sich zu weisen, ist reiner Irrsinn. Die Gesetzgeber tun genau dieses. In Kriegen und sonst wo und egal, ob es sich um die Bundesregierung oder irgendeine Kommunalregierung handelt. Jedes Mal, wenn eine Gesetzgebung zu einer Besteuerung oder zu einer neuen, gesetzlichen Einschränkung führt, drohen die Politiker den Menschen Gewalt an, um sie gefügig zu machen. Aber wegen des religiösen Glaubens an die Autorität nehmen sie das nicht wahr und sie übernehmen niemals persönliche Verantwortung für die Erpressung und Nötigung ihrer Mitmenschen. Teil 3b. Die Folgen für die Vollstrecker: Befehl und Gehorsam. Die Gesetzgeber erteilen die Befehle und andere führen sie aus. Aber Millionen von normalerweise anständigen und zivilisierten Menschen verbringen den ganzen Tag damit, andere zu schikanieren, zu bedrohen, zu belästigen, sie herumzukommandieren, zu drangsalieren und auf andere Weise zu unterdrücken. Ihre Opfer haben niemandem etwas getan. Aber weil die Handlungen der Gesetzeshüter als legal angesehen werden und weil sie glauben, dass sie im Namen der Autorität handeln, glauben sie auch, keinerlei Verantwortung für ihre eigenen Handlungen übernehmen zu müssen. Es ist sogar noch schlimmer. Sie sehen nicht einmal, dass ihre eigenen Handlungen sind. Sie reden und handeln, als hätte irgendein unsichtbares Wesen, das Gesetz oder Regierung heißt, Macht von ihrem Körper und ihrem Geist ergriffen. Sie sagen Dinge wie: Hey, ich mache die Gesetze nicht. Ich sorge nur dafür, dass sie eingehalten werden. Ich habe nichts damit zu tun. Sie reden und handeln, als wäre es für sie unmöglich, irgendetwas anderes zu tun, als sich hilflos dem Willen einer Macht namens Autorität unterzuordnen. Für ihre Handlungen sind sie daraufhin genauso wenig verantwortlich wie eine Puppe für das verantwortlich ist, was der Puppenspieler mit ihr macht. Bei der Ausübung ihres Amtes, also wenn sie willenlos und vollkommen besessen vom übernatürlichen Wesen namens Autorität sind, verhalten sich die Gesetzeshüter so, wie sie sich als Privatpersonen niemals verhalten würden. Sie tun Dinge, die sie selbst als Privatperson ohne eine Autorität als unzivilisiert, gewalttätig und bösartig betrachten würden. Es gibt unterschiedlichste Beispiele überall auf der Welt, zu jeder Zeit. Hier einige davon. Ein Soldat erschießt einen vollkommen Unbekannten. Dessen einziges Vergehen war es, in einer militärisch besetzten Zone die Ausgangssperre zu missachten. Eine Gruppe schwer bewaffneter Männer tritt die Haustür von jemandem ein, zerrt ihn davon oder erschießt ihn vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder. Sein Vergehen: Er hat eine Pflanze angepflanzt, die Politiker verboten haben. Ein Bürokrat ordnet ein paar Akten, die eine Finanzinstitution anweist, im Rahmen einer Besteuerung, Tausende von Dollars von einem Bankkonto abzubuchen. Ein anderer Bürokrat schickt bewaffnete Schlägertruppen, weil er herausgefunden hat, dass jemand auf seinem eigenen Grund und Boden mit Einverständnis seiner Nachbarn, aber ohne Zustimmung der Regierung, durch eine Baugenehmigung auf sein Haus um ein zusätzliches Geschoss aufgestockt hat. Ein Verkehrspolizist stoppt einen Autofahrer und erpresst ihn zur Zahlung einer Geldbuße, weil er nicht angeschnallt war. Ein Sicherheitsbediensteter des Flughafens wühlt grundlos in den persönlichen Gegenständen eines Passagiers herum. Ein Richter schickt bewaffnete Schlägertypen los, um jemanden Wochen, Monate oder Jahre lang in einen Käfig einzusperren, weil er ohne eine schriftliche Erlaubnis der Politiker, die sie Führerschein nennen, herumgefahren ist oder weil er als Erwachsener eine kurzfristige freiwillige sexuelle Beziehung mit einem anderen erwachsenen Menschen ohne die Erlaubnis der Politiker eingegangen ist. Es gibt Millionen weiterer Beispiele dafür, wie Menschen aggressive Handlungen begehen, zu denen es ohne eine angebliche Autorität nicht kommen würde. Die meisten Fälle von Diebstahl, Überfall und Mord geschehen nur, weil die Autorität irgendwen dazu angewiesen hat, jemanden zu bestehlen, anzugreifen oder zu töten. Die Menschen, die solche Befehle umsetzen, würden solche Verbrechen niemals in eigenem Namen begehen. Für das Finanzamt arbeiten zum Beispiel 100.000 Leute. Wie viele von ihnen haben andere Menschen schikaniert, erpresst und bestohlen, bevor sie Mitarbeiter des Finanzamts wurden? Wenn überhaupt welche, dann nur sehr wenige. Wie viele Soldaten sind herumgelaufen und haben Menschen drangsaliert, bedroht oder ermordet, die sie nicht einmal kannten, bevor sie zum Militär gegangen sind? Wenn überhaupt welche, dann nur sehr wenige. Wie viele Polizeibeamte sind regelmäßig herumgefahren, um friedliche Menschen anzuhalten, zu verhören und zu entführen, bevor sie Polizeibeamte wurden? Sehr wenige. Wie viele Richter haben Menschen, die niemandem etwas getan haben, in Käfige stecken lassen, bevor sie angefangen haben, beim Gericht zu arbeiten? Wahrscheinlich kein einziger. Wenn solche aggressiven Handlungen legal werden und im Namen der gesetzlichen Vollstreckung stattfinden, dann betrachten die Ausführenden sie als rechtmäßig und legitim. Auch wenn sie klar sehen, dass genau die gleichen Taten unmoralische Verbrechen sind, sobald sie in eigenem Namen begangen werden. Manche Rädchen im Getriebe der Regierungsmaschine sind kleiner, so wie die Bürokraten auf den untersten Ebenen, und manche sind größer, so wie die bewaffneten Söldner. Sie haben aber zwei Dinge gemeinsam. Einerseits tun sie anderen Dinge an, die sie in eigenem Namen niemals tun würden, und andererseits weisen sie jede Verantwortung von sich, solange sie in der Rolle des Gesetzeshüters sind. Das wird vor allem dann deutlich, wenn die Korrektheit und Anständigkeit ihrer Handlungen in Frage gestellt wird und sie daraufhin antworten: Ich mache nur meinen Job. Übersetzt heißt das: Ich bin nicht persönlich für meine Handlungen verantwortlich, weil das Anordnungen der Autorität sind. Die betroffenen Personen sind buchstäblich nicht dazu in der Lage, den Anordnungen der Autorität nicht zu gehorchen. Als Folge ihrer autoritären Indoktrination lässt das ihre Psyche einfach nicht zu. Die meisten Menschen wissen zwar, was richtig und was falsch ist, aber wenn die Anordnung von einer Autorität kommt, Falsches zu tun, dann tun sie es auch. Die Ergebnisse der psychologischen Experimente von Dr. Stanley Milgram in den 1960er Jahren zeigen dieses überdeutlich. Die Milgram-Experimente. Die Milgram-Experimente wurden durchgeführt, um die Bereitschaft einfacher Menschen zu ermitteln, unbekannten Menschen auf Anordnung einer Autorität Schmerzen zuzufügen. In Dr. Milgrams Buch Das Milgram-Experiment zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität sind die Experimente und die daraus gezogenen Erkenntnisse vollständig beschrieben. Hier eine kurze Zusammenfassung. Die Probanden wurden gefragt, ob sie an einem Test zur menschlichen Erinnerungsfähigkeit teilnehmen wollten. Unter Aufsicht eines Wissenschaftlers, in der Rolle der Autorität, wurde der Proband, genannt Schüler, an einen Stuhl geschnallt und mit Elektroden verkabelt. Eine weitere Person, genannt Lehrer, und der eigentliche Proband, wurde vor eine Schalttafel gesetzt, mit der dem Schüler Elektroschocks verabreicht werden konnten. Dem Lehrer wurde gesagt, dass das Ziel des Versuchs sei, anhand von einfachen Fragen zu prüfen, ob die Bestrafung durch Elektroschocks bei falschen Antworten das Erinnerungsvermögen des Schülers beeinflusst. Das eigentliche Ziel war aber, die Bereitschaft des Lehrers auszuloten, unschuldigen unbekannten Menschen Schmerzen zuzufügen, nur weil eine Autorität ihn dazu aufforderte, den Test durchzuführen. Die Schalter am Elektroschockgerät waren mit Spannungswerten bis 450 Volt beschriftet. Die Lehrer sollten bei falschen Antworten die Spannung der Elektroschocks schrittweise erhöhen. In Wirklichkeit erhielten die Schüler aber keine Elektroschocks. Sie waren Schauspieler. Ab bestimmten Spannungswerten begannen sie vor Schmerzen zu schreien und zu protestieren, klagten über Herzbeschwerden, forderten, den Test abzubrechen und riefen um Gnade. Schließlich reagierten sie überhaupt nicht mehr, um Bewusstlosigkeit oder den Tod vorzutäuschen. Zusätzlich waren an den Schaltern der oberen Spannungswerte entsprechende Warnhinweise angebracht. Die Ergebnisse des Experiments schockierten selbst Dr. Milgram. Eine deutliche Mehrheit von fast zwei Dritteln der Probanden steigerte die Stärke der Elektroschocks bis zum maximal möglichen Wert. Obwohl sie davon ausgehen mussten, diesen ihnen vollkommen unbekannten Menschen unerträgliche Schmerzen zuzufügen und ihnen möglicherweise tödliche Stromschläge zu verabreichen. Trotz der Schmerzensschreie, trotz der Rufe um Gnade, trotz der vorgespielten Bewusstlosigkeit oder dem vermutlichen Tod der Opfer. Dr. Milgram fasste die Ergebnisse wie folgt zusammen. Mit betäubender Regelmäßigkeit unterwarfen sich gute Menschen der Autorität und führten Handlungen aus, die gefühllos und hart waren. Ein beträchtlicher Anteil der Menschen tut, was ihnen gesagt wird. Unabhängig vom Inhalt und ohne Gewissensbisse, solange die Anordnungen von einer rechtmäßigen Autorität kommen. Besonders bemerkenswert ist, dass den Lehrern bei den Experimenten weder Strafen angedroht noch Belohnungen versprochen wurden. So zeigten die Experimente nicht, dass eine gewöhnliche Person jemandem Schmerzen zufügen würde, nur um seinen eigenen Hals zu retten oder um irgendeinen Vorteil daraus zu schlagen. Stattdessen zeigten die Ergebnisse, dass die meisten Menschen Unschuldigen unerträgliche Schmerzen zufügen oder sogar ihren Tod ausschließlich deshalb in Kauf nehmen, weil die Anweisung weiterzumachen von jemandem kommt, den sie als Autorität sehen. Dieser Punkt kann nicht oft genug betont werden. Es gibt einen speziellen Glauben, der gute Menschen dazu bringt, schlechte Dinge zu tun, sogar erschreckend üble Dinge. Auch die Grausamkeiten in Hitlers Dritten Reich waren nicht das Ergebnis von Millionen von schlechten Menschen, sondern von einer sehr kleinen Gruppe wirklich bösartiger Menschen, die die Position der Autorität erhalten hatten. Millionen gehorsamer Menschen setzten ihre Pläne um, weil ihnen das dieses Ding namens Autorität so angeordnet hatte. Hannah Arendt schrieb ein Buch über Adolf Eichmann, dem höchsten Bürokraten Hitlers, der gelegentlich als Architekt des Holocaust bezeichnet wird. Über ihn schrieb sie den Satz »Die Banalität des Bösen« und meinte damit, dass das meiste Böse nicht das Ergebnis von persönlicher Bösartigkeit oder von persönlichem Hass ist, sondern nur das Ergebnis von blindem Gehorsam. Von Individuen, die ihren eigenen freien Willen und ihr Urteilsvermögen zugunsten einer blinden Unterwerfung unter eine imaginäre Autorität aufgeben. Interessanterweise fühlten sich viele Leute von Arendts Buch und von Dr. Milgrams Experimenten angegriffen. Der Grund dafür ist einfach. Menschen, die darauf konditioniert wurden, die Autorität zu respektieren, wollen die Wahrheit nicht hören. Sie halten blinden Gehorsam für eine Tugend und sehen in der Kooperation mit der Autorität eine Voraussetzung für die Zivilisation. Dass tatsächlich bösartige und hasserfüllte Menschen eine weitaus geringere Bedrohung der Menschheit darstellen als die Menschen, die im Grunde genommen gut sind, aber an die Autorität glauben, ist für sie kaum nachvollziehbar. Jeder, der sich ernsthaft mit den Ergebnissen von Dr. Milgrams Experimenten auseinandersetzt, kann die Fakten nicht ignorieren. Die zusammenfassende Schlussfolgerung, die man aus den Milgram-Experimenten ziehen kann, ist, dass die meisten Menschen dazu bereit sind, absichtlich anderen Menschen Schmerzen zuzufügen, wenn ihnen das durch etwas angeordnet wird, was von ihnen als Autorität wahrgenommen wird. Daneben aber gibt es eine Reihe weiterer bemerkenswerter Erkenntnisse aus Milgrams Arbeit. Erstens. Viele der Probanden litten unter Stress, Schuldgefühlen und seelischen Qualen, während sie den anderen Schmerzen zufügten. Trotzdem machten sie weiter. Das zeigt, dass sie nicht einfach nur gemeine Sadisten waren, die nur auf die nächstbeste Gelegenheit warteten, um anderen wehtun zu können. Es bereitete ihnen keinerlei Freude. Das zeigt vielmehr, dass die Leute wussten, dass sie etwas Falsches taten und sie taten es trotzdem, weil es ihnen die Autorität so sagte. Manche Probanden protestierten, flehten um die Erlaubnis, damit aufhören zu dürfen, zitterten unkontrolliert, weinten sogar und trotzdem machten die meisten weiter bis zum Ende des Experiments. Die Schlussfolgerung könnte nicht offensichtlicher sein. Der Glaube an die Autorität bringt gute Menschen dazu, üble Dinge zu tun. Zweitens. Einkommen, Bildung, Alter, Geschlecht und andere demografische Merkmale hatten scheinbar keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. Statistisch gesehen gehorchte eine reiche, gebildete, junge Frau genauso bereitwillig der autoritären Anordnung, jemand anderen zu verletzen, wie ein armer männlicher Arbeiter, der weder lesen noch schreiben konnte. Die einzige Gemeinsamkeit aller, die bis zum Ende des Experiments weitermachten, war offensichtlich, an die Autorität zu glauben. Die Schlussfolgerung ist logisch unausweichlich. Unabhängig von allen anderen Faktoren, macht der Glaube an die Autorität aus guten Menschen Handlanger des Bösen. Drittens. Wenn dieses Experiment einem durchschnittlichen Menschen beschrieben wird, ohne ihm vorab die Ergebnisse zu sagen, schätzt er, dass das Mitleid und das Gewissen der meisten Menschen sie daran hindern wird, bis zum Ende des Experiments fortzufahren. Professionelle Psychiater prognostizierten, dass nur ungefähr einer von 1000 bis zum Ende des Experiments gehen würden. In der Realität waren es ungefähr 65%. Wenn ein durchschnittlicher Mensch befragt wird, ob er bis zum Ende des Experiments gegangen wäre, dann besteht er normalerweise darauf, dass er das nicht getan hätte. Trotzdem tut es die Mehrheit. Das Ergebnis ist beunruhigend, aber unbestreitbar. Nahezu jeder unterschätzt das Ausmaß, in dem der Glaube an die Autorität dazu benutzt werden kann, gute Menschen dazu zu bringen, Böses zu tun. Nicht nur andere Menschen werden in dieser Hinsicht unterschätzt, sondern auch die eigene Person. Viertens. Dr. Milgram stellte weiterhin fest, dass manche Testpersonen ausgerechnet ihre Elektroschockopfer für ihren eigenen blinden Gehorsam verantwortlich machten. Sie glaubten also, dass sie an ihrem Leid selbst schuld waren. Eine vollkommen verdrehte Logik. Immer wieder greifen Polizeibeamte unschuldige Zivilisten tätlich an, Soldaten terrorisieren oder ermorden Zivilisten, Gefängniswärter foltern Gefangene. Die Ergebnisse der Milgram-Experimente im Hinterkopf, ist es nicht weiter verwunderlich, dass anschließend dem Opfer die Schuld gegeben wird. Dabei spielt es keine Rolle, wie sehr die autoritären Aggressoren die Wahrheit und Logik verdrehen müssen, um das zu erreichen. In den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen rechtfertigten die Nazis ihre Verbrechen damit, nur Befehle ausgeführt zu haben. Sie wurden trotzdem verurteilt. Viele Soldaten, Polizisten, Steuereintreiber, Bürokraten und andere Repräsentanten der Autorität benutzen aber immer noch genau diese Rechtfertigung. Wenn die Moral ihrer Handlungen in Frage gestellt wird, heißt es, ich habe die Gesetze nicht gemacht. Ich führe sie nur aus. Menschen verletzen andere absichtlich und behaupten, dass sie nicht persönlich verantwortlich seien, nur weil sie Befehle ausführen. In Milgrams Experimenten passierte das ebenso wie bis heute in unzähligen Fällen des Machtmissbrauchs. In den Milgram-Experimenten fragten verschiedene Probanden sogar wortwörtlich, ob die Versuchsleiter für das, was passierte, verantwortlich seien oder sie selbst als Ausführende. Wenn die Versuchsleiter die Verantwortung übernahmen, setzten die meisten von ihnen das Experiment ohne weitere Diskussion fort. Sie glaubten, für alles, was ab diesem Zeitpunkt passieren würde, nicht mehr persönlich verantwortlich zu sein. Das reichte dazu aus, ihr Gewissen zu beruhigen. Der Glaube an die Autorität ermöglicht guten Menschen demnach, moralisches Denken von unmoralischem Handeln zu trennen und sie von jedem Gefühl der persönlichen Verantwortung für ihr Handeln zu befreien. Fünftens. Als die Testpersonen selbst über die Stärke der Stromstöße entscheiden mussten, die sie zur Bestrafung falscher Antworten einsetzten, gingen sie nur sehr selten über 150 Volt hinaus. Das war der Punkt, an dem der angebliche Empfänger der Elektroschocks behauptete, dass er nicht mehr weiter mitmachen wollte. Fast alle Probanden gingen bis zu diesem Spannungswert. Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass sich die Schockempfänger zwar beschwerten, sie aber nicht verlangten, das Experiment abzubrechen. Die logische Schlussfolgerung der Schockgeber lautete bis zu diesem Zeitpunkt: Der Schockempfänger war mit der Situation und mit seiner Teilnahme am Experiment einverstanden. Von den wenigen Schockgebern, die das Experiment vorzeitig beendeten, brachen viele ab, als der Schockempfänger sagte, dass er aufhören wolle. Das ab nicht mehr vorhandene Einverständnis mit der Situation kann als Grenze der Freiheit gesehen werden. Hätte der Schockgeber ohne Einverständnis des Schockempfängers das Experiment fortgesetzt, so hätte es sich um imitierende Gewalt gehandelt. Exakt das ist es, was Libertäre ablehnen. Unglücklicherweise hält sich nur eine kleine Minderheit in der Bevölkerung an die Grenze der Freiheit. Auch diese Erkenntnis aus den Experimenten ist erschreckend deutlich. Die meisten, die im Namen einer Autorität anderen Elektroschocks verabreichen, obwohl die Schockempfänger sagen: Ich will das nicht mehr, würden ihnen weitere Schmerzen zuzufügen, auch wenn die Schockempfänger im Todeskampf schreien. Etwa, weil die meisten Menschen böse sind. Nein. Weil sie dazu konditioniert wurden, das zu tun, was ihnen gesagt wird, und weil sie die gefährlichste aller Religionen verinnerlicht haben. Den religiösen Glauben an die Autorität. Es ist bemerkenswert, dass nicht einmal Dr. Milgram selbst seinem eigenen religiösen Glauben an die Autorität entfliehen konnte. In einem Nebensatz und ohne weiteren Kommentar meinte er: Wir können keine Gesellschaft ohne irgendeine Form der Autorität haben. Einer seiner schwachen Verteidigungsversuche, anderen Gehorsam gegenüber einer Autorität vermitteln zu müssen, lautete: Gehorsam ist oft rational. Es ist sinnvoll, den Anweisungen des Arztes zu befolgen, Verkehrsschilder zu beachten und das Gebäude zu verlassen, wenn die Polizei vor einer Bombendrohung warnt. Keines dieser Beispiele benötigt oder rechtfertigt tatsächlich einen Glauben an die Autorität. Ärzte erteilen keine Befehle. Sie sind Autoritäten, weil sie sich in der Medizin auskennen, aber nicht, weil sie das Recht haben, andere zu beherrschen. Ebenso wie bei den anderen Beispielen ist der Hauptgrund, auf die Verkehrsschilder zu achten oder ein Gebäude bei einer Bombendrohung zu verlassen, nicht, dass es eine gute Sache ist, einer Autorität zu gehorchen, sondern weil anderenfalls Verletzung oder Tod drohen. Wenn irgendjemand, der nichts mit einer Autorität zu tun hat, in einem Theater eine Bombe unter seinem Sitz hervorziehen würde, sie hochhält, so dass alle sie sehen können und sagt: Eine Bombe. Schnell raus hier, würden alle anderen einfach ruhig sitzen bleiben, weil diese Person nicht als Autorität gilt. Natürlich nicht. Wenn die Regierung das Gesetz abschaffen würde, das regelt, welche Straßenseite zu befahren ist, würden die Leute anfangen, wild durcheinander zu fahren. Natürlich nicht. Sie würden weiterhin auf der rechten Seite fahren, weil sie keine Unfälle verursachen wollen. Auch wenn sogar Dr. Milgram denkt, dass der Glaube an die Autorität manchmal notwendig und gut sei, kann er diese Behauptung nicht mit vernünftigen Argumenten belegen. Wenn jemand das erlebt, was Dr. Milgram miterlebt hat und immer noch unfähig dazu ist, seinen religiösen Glauben an die Autorität aufzugeben, dann verdeutlicht das die Macht der Autorität. Nachdem Dr. Milgram seine Forschungsergebnisse veröffentlichte, reagierten viele bestürzt und schockiert beim Anblick des Ausmaßes, in dem normale Menschen dazu bereit sind, Schmerzen und den Tod unschuldiger, fremder Menschen in Kauf zu nehmen, wenn ihnen durch eine als solche wahrgenommene Autorität dieses angeordnet wird. Ähnliche Tests, die seit Dr. Milgrams Experimenten durchgeführt wurden, führten zu ähnlichen Ergebnissen, was manche Leute immer noch schockiert. Für jeden, der sich einmal genauer angesehen hat, was menschliche Wesen in ihrer Kindheit erleben, sollten die Ergebnisse aber nicht weiter überraschend sein. Die Erziehung zu blindem Gehorsam. Das angebliche Ziel von Schulen ist, Lesen, Schreiben, Mathematik und andere Fähigkeiten zu vermitteln. Aber die tatsächliche Lektion der Bildungseinrichtungen ist weitaus effektiver als jedes nützliche Wissen oder jede nützliche Fähigkeit. Sie ist die Vorstellung davon, dass Unterordnung und blinder Gehorsam gegenüber einer Autorität eine gute Sache sei. Allein die Umgebung, in der die Mehrheit der Menschen die Jahre verbringen, in denen ihr Gehirn sich am stärksten verändert, spricht schon Bände. Als Schüler verbringen sie die meiste Zeit ihres Lebens in einer Welt, in der sie Bestätigung, Lob und Belohnungen dafür erhalten, dort zu sein, wo sie die Autorität haben will, und dann dort zu sein, wenn ihnen die Autorität sagt, dort zu sein. Ihnen drohen Missbilligung, Vorwürfe und Bestrafung, wenn sie woanders sind. Das betrifft an erster Stelle den Zwang, in die Schule gehen zu müssen. Sie Bestätigung, Lob und Belohnungen bekommen, wenn sie das tun, was ihnen die Autorität sagt. Ihnen drohen Missbilligung, Vorwürfe und Bestrafung, wenn sie etwas anderes tun oder das, was die Autorität ihnen sagt, nicht schaffen. Sie Bestätigung, Lob und Belohnungen bekommen, wenn sie dann reden, wenn ihnen die Autorität ihnen sagt, zu reden und genau das sagen, was ihnen die Autorität sagt. Ihnen drohen Missbilligung, Vorwürfe und Bestrafung, wenn sie zu anderen Zeitpunkten reden oder anders bzw. gar nicht über ein Thema reden, das die Autorität ihnen vorschreibt, oder wenn sie es nicht schaffen. Sie Bestätigung, Lob und Belohnungen bekommen, wenn sie das wiederholen, was die Autorität für wahr und wichtig erklärt, auch wenn es falsch und unwichtig ist. Ihnen drohen Missbilligung, Vorwürfe und Bestrafung, wenn sie verbal oder in einem schriftlichen Test den Meinungen jener, die behaupten, die Autorität zu sein, widersprechen oder auf andere Art und Weise über das Thema zu denken oder zu schreiben als die, die ihnen die Autorität vorschreibt. Sie Bestätigung, Lob und Belohnungen bekommen, wenn sie der Autorität sofort alle Probleme oder persönliche Konflikte erzählen, und ihnen drohen Missbilligung, Vorwürfe und Bestrafung, wenn sie diese Probleme oder Konflikte eigenständig lösen. Sie Bestätigung, Lob und Belohnungen bekommen, wenn sie die Regeln der Autorität befolgen, unabhängig davon, wie willkürlich diese sind. Ihnen drohen Missbilligung, Vorwürfe und Bestrafung, wenn sie gegen die Regeln verstoßen. Diese können alles Mögliche beinhalten. Welche Kleidung anzuziehen ist, wie die Haare geschnitten sein müssen, welchen Gesichtsausdruck man haben soll, wie man auf einem Stuhl zu sitzen hat, was auf dem Tisch zu sein hat, in welche Richtung man zu sehen hat und welche Worte zu benutzen sind. Sie Bestätigung, Lob und Belohnungen bekommen, wenn sie andere Schüler, die die Regeln missachtet haben, bei der Autorität anschwärzen. Ihnen drohen Missbilligung, Vorwürfe und Bestrafung, wenn Sie das nicht tun. Die Schüler sehen klar und deutlich, dass es in ihrer Welt zwei verschiedene Klassen von Menschen gibt. Die Herren, Lehrer und die untergebenen, Schüler. Sie sehen, dass sich die Regeln für anständiges Verhalten der einen Gruppe drastisch von den Regeln für die andere Gruppe unterscheiden. Die Herren tun ständig Dinge, die sie ihren Untergebenen nicht erlauben. Andere herumkommandieren, durch Bedrohung beherrschen, ihnen das Eigentum wegnehmen und so weiter. Dieser andauernde und offensichtliche Widerspruch zeigt den Untergebenen, dass die Herren einen anderen moralischen Standard haben als die Untergebenen. Die Untergebenen müssen alles genau das tun, was ihnen die Herren sagen und nichts anderes, während die Herren so gut wie alles tun dürfen. Dass die Herren ihren Untergebenen regelmäßig durch die sogenannte Prügelstrafe körperliche Schmerzen zugefügt haben, ist noch nicht lange her. Sie haben zugeschlagen, wenn die Untergebenen nicht sofort und ohne Widerspruch das getan haben, was sie ihnen angeordnet haben. Gleichzeitig haben sie erklärt, dass es vollständig inakzeptabel für die Untergebenen sei, jemals körperliche Gewalt einzusetzen, auch zur Selbstverteidigung und vor allem zur Selbstverteidigung gegen die Herren. Zum Glück sind die Zeiten der Prügelstrafe vorbei. Aber obwohl die Gewalt nicht mehr körperlich angewendet wird, hat sich das Prinzip der autoritären Herrschaft durch Bestrafung nicht geändert. Im Klassenzimmer kann die Autorität die Regeln willkürlich verändern. Sie kann eine gesamte Gruppe für das bestrafen, was ein einzelner Schüler getan hat. Einzelne oder alle Schüler jederzeit verhören oder durchsuchen. Die Autorität unterliegt keinerlei Verpflichtung, die Regeln für die Schüler bzw. ihr Verhalten zu rechtfertigen oder zu erklären. Es spielt keine Rolle für die Autorität, ob ein Schüler seine Zeit lieber anderswo verbringen würde und sich mit anderen Dingen oder Gedanken beschäftigen will. Die Noten, wie der Schüler behandelt wird, die Reaktionen, die er schriftlich oder verbal oder anderweitig bekommt, das alles hängt nur von einem einzigen Faktor ab. Seiner Fähigkeit und Bereitschaft, seine eigenen Bedürfnisse, sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungen zuliebe der Autorität zu unterdrücken. Wenn er es tut, gilt er als gut. Wenn er es nicht tut, gilt er als schlecht. Diese Form der Indoktrination entstand nicht zufällig. In den Vereinigten Staaten und in den meisten anderen Teilen der Welt wurde das Schulsystem nach dem Vorbild des preußischen Bildungssystems entwickelt. Dieses entstand mit der expliziten Zielsetzung, Menschen zu Werkzeugen der Herrschaftskaste zu machen. Einfach zu steuern und bedingungslos gehorsam, vor allem für militärische Zwecke. Johann Fichte, einer der Entwickler des preußischen Systems, beschrieb damals als Ziel dieser Methode: Der Schüler sei so zu formen, dass er einfach nicht anders kann, als das zu wollen, was die Autorität von ihm will. Damals wurde offen zugegeben, dass das System ein Instrument der psychologischen Versklavung der Bevölkerung durch die Herrschaftskaste ist. Exakt diese Funktion hat es noch heute. Weltweit und auch in den Vereinigten Staaten. Die meisten Menschen tun alles, was ihnen die Autorität sagt, weil sie dazu konditioniert wurden. Dabei spielt es keine Rolle, ob das, was von ihnen verlangt wird, moralisch oder rational ist. Jede autoritäre Beschulung und autoritäre Kindererziehung hämmert ununterbrochen nur eine einzige Botschaft in die Köpfe der jungen Menschen. Ihr Erfolg, ihre Gutherzigkeit und ihr Wert als menschliches Wesen hängen davon ab, wie gut sie der Autorität gehorchen. Das gilt auch für die moderne Version der Autorität, die vorspiegelt, besonders fürsorglich und aufgeschlossen zu sein. Wen wundert es noch, dass die meisten erwachsenen Menschen ständig nach einer Autorität suchen, die ihnen sagt, was sie zu denken haben, anstatt eigene logische Schlussfolgerungen aus Fakten zu ziehen? Wen wundert es noch, dass die meisten erwachsenen Menschen eingeschüchtert gehorchen, ohne Fragen zu stellen, wenn sie von einem Mann mit einem Abzeichen angebellt werden, auch wenn sie nichts Falsches getan haben? Wen wundert es noch, dass sich die meisten erwachsenen Menschen willkürliche Befragungen und Durchsuchungen durch die Gesetzesvollstrecker gefallen lassen? Wen wundert es noch, dass viele erwachsene Menschen zur nächstbesten Autorität rennen, um irgendwelche Probleme oder Konflikte zu lösen? Wen wundert es noch, dass die meisten erwachsenen Menschen jedem beliebigen Befehl einer Autorität gehorchen, auch wenn er irrational, unfair oder unmoralisch ist? Ist das angesichts der vielen Jahre, in denen sie sorgfältig dazu konditioniert wurden, sich genauso zu verhalten, tatsächlich noch überraschend? Dr. Milgrams Experimente haben recht deutlich gezeigt, dass unsere moderne aufgeklärte Gesellschaft hauptsächlich Menschen hervorbringt, die Größenwahnsinnigen als unverantwortliche und denkunfähige Werkzeuge dienen, nur weil diese behaupten, ein Recht auf Herrschaft zu haben. Das gilt auch für die guten alten USA, dieser angeblichen Bastion der Freiheit und Gerechtigkeit. Wenn Menschen gezielt darauf trainiert werden, sich demütig dem Monster namens Autorität zu unterwerfen, wenn ihnen beigebracht wird, dass es wichtiger sei, zu gehorchen als selbst zu entscheiden, dann sind Erpressung, Unterdrückung, Terrorismus und Massenmorde auf Anordnung irgendeiner selbsternannten Autorität nicht weiter überraschend. Die großen Katastrophen der gesamten Menschheitsgeschichte lassen sich durch eine einzige einfache Formel erklären. Ein paar bösartige Herrscher plus viele gehorsame Untertanen ist gleich flächendeckende Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Die Erschaffung von Monstern. Das psychologische Experiment an der Universität Stanford von 1971 sollte an dieser Stelle zumindest kurz erwähnt werden. Es wurde eine Gefängnissituation simuliert, in der einige Dutzend Studenten die Rollen von Gefangenen und Wärtern spielten. Das Experiment musste nach nur 6 Tagen vorzeitig abgebrochen werden, weil jene, denen die Rolle der Autorität, Wärter übertragen wurde, damit angefangen hatten, die Gefangenen erschreckend kaltblütig und sadistisch zu misshandeln. Die Misshandlungen durch die Wärter gingen deutlich über das hinaus, was die Leiter des Experiments zur Demütigung und Erniedrigung der Gefangenen vorgesehen hatten. Das zeigt nicht nur, dass individuell bösartige oder sadistische Neigungen signifikant zu solchen Misshandlungen beitragen, sondern vor allem auch, dass die meisten Menschen solche Neigungen nur dann ausleben, wenn sie in einer Position der Autorität sind. Diese Position vermittelt ihnen den Glauben, die Erlaubnis zu haben, sich so zu verhalten. Das gleiche Phänomen kann bei allen Arten von Machtmissbrauch beobachtet werden. Bei einem Bürokraten im Machtrausch, einem Soldaten oder Polizisten, der gerne Zivilisten schikaniert oder angreift oder jedem anderen Offiziellen, der gerne Macht über andere ausübt. Alle diese Fälle zeigen, wie eigentlich gute Menschen durch den religiösen Glauben an die Autorität zu Werkzeugen der Unterdrückung und Ungerechtigkeit werden können. Zusätzlich sorgt dieser Glaube dafür, dass alles, was potenziell an Böswilligkeit, Hass, Sadismus und Machtgier vorhanden ist, an die Oberfläche tritt und dramatisch verstärkt wird. Durch den religiösen Glauben an die Autorität werden durchschnittliche Menschen zunächst zu reinen Handlangern des Bösen werden. Arendt beschreibt das als die Banalität des Bösen. Im weiteren Verlauf werden diese Menschen persönlich böse, indem sie die Überzeugung entwickeln, dass sie das Recht oder sogar die Pflicht hätten, andere Menschen zu misshandeln und zu unterdrücken. Das zeigt sich am Verhalten von Soldaten, Polizisten, Anwälten, Richtern und sogar einfachen Bürokraten. Jeder, dessen Job es ist, anständige Menschen zu schikanieren, zu nötigen, zu bedrohen, zu unterwerfen und zu beherrschen, wird früher oder später zu einem kaltherzigen, wenn nicht sogar ausgesprochen sadistischen Menschen. Man kann sich nicht ständig wie eine Bestie verhalten, ohne selbst irgendwann zu einer zu werden. Eine weitere Eigenschaft des religiösen Glaubens an die Autorität ist, dass er nicht nur dazu führt, dass anderen Menschen Leid zugefügt wird, sondern dass es für dieses Leid keine Grenzen gibt. Das belegen unzählige Fälle des unbegrenzten Machtmissbrauchs. Menschen, die niemals einen anderen unschuldigen Menschen in eigenem Namen unterdrücken würden, werden Polizeibeamte und erhalten dadurch das Recht, andere bis zu einem gewissen Grad zu unterdrücken. Dennoch gehen sie in vielen Fällen weit über die gesetzlich erlaubte Unterdrückung hinaus. Manche entwickeln sich zu regelrecht machtbesessenen, sadistischen Bestien. Das gleiche gilt vermutlich in noch stärkerem Ausmaß für Soldaten. Viele ehemalige Soldaten leiden unter schwerwiegenden emotionalen Traumata. Dabei ist es vielleicht nicht so entscheidend, was sie erlebt haben, sondern was sie getan haben. Die hohe Selbstmordrate stützt diese These. Sich den eigenen Tod zu wünschen ergibt dann mehr Sinn, wenn man selbst etwas Schreckliches getan hat und faktisch selbst zu etwas Schrecklichem geworden ist. Der religiöse Glaube an die Autorität kann Menschen dazu bringen, üble Dinge zu tun, deren Ausmaß keine Grenzen kennt. Der Grund dafür ist einfach. Abgesehen von eventuellen, technischen, Grenzen, muss ein Handlanger der Autorität das Grundprinzip verinnerlicht haben, dass er als Repräsentant der Autorität über den gewöhnlichen Leuten steht und das Recht hat, sie gewaltsam zu beherrschen, um seinen Job zu machen. Es wird ihm beigebracht, dass sein Dienstabzeichen und seine Position ihn zum rechtmäßigen Herrscher über alle anderen, durchschnittlichen, Menschen machen. Wenn er einmal von dieser Lüge überzeugt ist, dann ist zu erwarten, dass er den normalen Bürger verachtet und ihn mit Geringschätzung behandelt. Aus den gleichen Gründen behandelt ein Sklaventreiber seine Sklaven nicht als menschliche Wesen, sondern als Eigentum. Gefühle und Meinungen sind ihm genauso wichtig wie die Gefühle seines Nutzvieh oder seiner Möbel. Es spricht Bände, dass viele moderne Gesetzesvollstrecker schnell aggressiv oder sogar gewalttätig werden, wenn ein Durchschnittsbürger mit ihm einfach nur so redet wie mit jedem anderen Menschen, anstatt sich dem Beamten gegenüber wie ein unterwürfiger Untergebener zu verhalten. Diese Reaktion ist genau die gleiche und hat die gleiche Ursache wie die Reaktion eines Sklaventreibers gegenüber einem dreisten Sklaven, der mit ihm redet, als sei er gleichwertig. Es gibt viele Videos von polizeilichen Gewaltexzessen im Internet, die zeigen, wie angebliche Repräsentanten der Autorität durchdrehen und gewalttätig werden, nur weil jemand mit ihnen wie mit erwachsenen Menschen redet und sich nicht wie ein Untertan verhält. Die staatlichen Söldner bezeichnen die mangelnde Bereitschaft, vor ihnen zu kriechen, als Aufsässigkeit. Auf Augenhöhe wie gewöhnliche Sterbliche behandelt zu werden, empfinden sie als respektlos gegenüber ihrer angeblichen Autorität. Jeder, der nicht damit einverstanden ist, durch die Gesetzeshüter festgehalten, befragt oder durchsucht zu werden, wird von den Söldnern als Querulant angesehen, der niedere Absichten verfolgt. Die mangelnde Kooperationsbereitschaft macht die autoritären Vollstrecker so aggressiv, weil sie wie gewöhnliche Sterbliche behandelt werden, obwohl sie sich als höhere Wesen sehen. Angenommen, ein Fremder ohne Dienstausweis hält jemanden fest, stellt ihm vorwurfsvolle Fragen und fragt in einem Befehlston, ob er seine Taschen, sein Auto und sein Haus durchsuchen kann. Die angesprochene Person würde sich höchstwahrscheinlich weigern und aggressiv reagieren. Sie wollen in meinen Sachen herumwühlen. Was glauben Sie, wer Sie sind? Sobald aber ein Dienstausweis im Spiel ist, dann reagieren die Beamten beleidigt, wenn die Menschen, die von ihnen aufdringlich und unberechtigt schikaniert werden, die Kooperation verweigern und sich nicht durchsuchen lassen wollen. Obwohl die Beamten den 4. und 5. Zusatz zur US-Verfassung genau kennen, in dem ausdrücklich festgelegt ist, dass niemand die gesetzliche Pflicht hat, Fragen zu beantworten oder Durchsuchungen zuzustimmen. Mangelnde Kooperationsbereitschaft, also sich nicht ohne Grund jeder willkürlichen Anordnung der Vollstrecker zu unterwerfen, ist für die Polizei ein Hinweis darauf, ein Krimineller und Staatsfeind zu sein. Aus der Sicht der Gesetzesvollstrecker würde nur ein verabscheuungswürdiges niederes Wesen jemals die Repräsentanten der Autorität genauso behandeln wie jeden anderen Menschen. Die meisten dieser Leute haben das anders gesehen, bevor sie angefangen haben, als Gesetzesvollstrecker zu arbeiten. Das autoritäre Training hat sie dazu konditioniert, andere Menschen als Untergebene zu behandeln. Ab dem Zeitpunkt ihrer Anwesenheit versuchen sie deshalb alles und jeden zu dominieren. Sie entscheiden, wo ihre Untergebenen sich aufzuhalten haben, was sie zu tun haben, wann sie reden dürfen und so weiter. Alleine die Tatsache, dass jemand glaubt, das Recht dazu zu haben, alle anderen herumkommandieren zu dürfen, ist schon schlimm genug. Zusätzlich glauben die Vollstrecker aber, dass sie alles tun müssen, um alle Anwesenden der Autorität zu unterwerfen, Drohungen, Einschüchterungen und offene Gewalt eingeschlossen. Ihnen wurde beigebracht, jeden als Verbrecher zu sehen, der sich nicht sofort und ohne zu fragen ihrem Willen unterwirft. Sie bezeichnen das als Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sobald die Vollstrecker irgendwo eintreffen, durchsuchen und entwaffnen sie alle Anwesenden. Wer die Leute sind, was los ist und ob die Leute legal bewaffnet sind, spielt keine Rolle. Das geschieht mit dem Ziel, sofort ein großes Machtungleichgewicht zu schaffen, in dem nur die Gesetzesvollstrecker die Möglichkeit haben, allen anderen gewaltsam ihren Willen aufzuzwingen. Man stelle sich vor, wie ein normaler Bürger, der weder die Situation noch die darin verwickelten Leute kennt, als erste Reaktion dafür sorgt, selbst bewaffnet zu sein und alle anderen nicht. Die Gesetzesvollstrecker sind darauf trainiert, sich wie unterdrückerische Größenwahnsinnige zu verhalten und alle anderen wie zu behandeln. Durch den Gewöhnungseffekt halten sie es irgendwann für vollkommen normal, sich anderen gegenüber geringschätzend, respektlos und feindselig zu verhalten. Unabhängig davon, wie gut oder böse jemand am Anfang auch sein mag, ihm die Autorität über andere in die Hände zu legen, wird die schlechtesten seiner Eigenschaften zutage fördern. Anmerkung des Autors. Mehrere ehemalige Polizeibeamte haben mir persönlich erzählt, dass sie ihren Job und ihre angebliche Autorität aufgegeben haben, nachdem sie bemerkt haben, dass sie sich langsam in Monster, einer von ihnen verwendete genau dieses Wort, verwandelten. Viele Gesetzeshüter bemühen sich zwar tatsächlich, nette Jungs zu sein und versuchen zumindest, andere mit Respekt zu behandeln. Aber am Ende können sie andere nicht als Gleiche behandeln und gleichzeitig Gesetzeshüter sein. Sie können freundlich sein und sich sogar entschuldigen, indem sie beispielsweise sagen: Entschuldigen Sie, aber ich muss Sie fragen. Aber Ihre Aufgabe bleibt es, andere gewaltsam zu beherrschen und zu nötigen. Nicht nur jene, die tatsächlich etwas ausgefressen haben, sondern alle. Ein Polizist kann anderen nicht auf Augenhöhe entgegentreten, ohne seine Arbeit zu machen. Polizeibeamte halten Autos an, durchsuchen Wohnungen, verhaften und verhören andere Leute oder wenden körperliche Gewalt gegen sie an. Eigentlich sollte das nur dann geschehen, wenn sie das Gefühl haben, dass es rechtens sei, diese Dinge selbst zu tun. Und zwar ohne irgendein Abzeichen oder ein Gesetz, das ihnen das erlaubt. Die Polizisten wären aber schnell arbeitslos, wenn sie so entscheiden und handeln würden. Das gleiche gilt für staatliche Anwälte, Gutachter, Richter und sonstige Regierungsangestellte. Sie würden sofort ihren Job verlieren, wenn sie sich weigern, ein opferloses Verbrechen zu untersuchen, den Täter zu verfolgen oder zu verurteilen. Zu entscheiden, ob moralisch richtige oder falsche Gesetze zu vollstrecken sind, ist nicht Aufgabe der Handlanger der Autorität. Auch moralisch falsche Gesetze, die sehr häufig vorkommen, müssen von der gesamten Maschinerie der autoritären Gesetzesvollstreckung durchgesetzt werden. Auch wenn es dazu führt, unschuldige Menschen zu erpressen und zu unterdrücken. Sie unterscheiden nicht zwischen wirklichen Kriminellen, die unschuldigen Menschen Gewalt androhen oder antun, und unschuldigen Menschen. Manche von ihnen tun den ganzen Tag nichts anderes als Gewalt zu initiieren. Zum Beispiel die Finanzbeamten, die Antidrogeneinsatzkommandos oder die Zollbeamten. Es ist unmöglich, für die Regierung zu arbeiten, ohne sich gleichzeitig unmoralisch und aggressiv zu verhalten. Ein Gesetzesvollstrecker und ein moralischer Mensch zu sein, ist ein unvereinbarer Gegensatz. Es gibt Gesetzesvollstrecker, die sich sehr höflich bei ihrer Arbeit verhalten und die wirkliche Verbrecher jagen, also Menschen, denen andere tatsächlich zum Opfer fallen. Aber auch diese Gesetzesvollstrecker sind berufliche Aggressoren, die die Menschen dem Willen der Politiker durch Androhung und Anwendung von Gewalt unterwerfen. Wenn diese Leute ihre Nächsten nicht ohnehin schon ein Stück weit hassen und verachten, dann werden sie diese abfällige Haltung ihren Opfern gegenüber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit der Zeit entwickeln. Der Glaube an die Rechtmäßigkeit der Sklaverei wird dazu führen, dass auch der einst netteste und freundlichste Sklaventreiber irgendwann damit beginnt, den Menschen, die er für sein rechtmäßiges Eigentum hält, üble Dinge anzutun. Wie selbstverständlich wird er seine Opfer bis zu einem gewissen Grad verachten und sich ihnen gegenüber geringschätzend verhalten. Der religiöse Glaube an die Autorität gibt den Handlangern die Illusion, das Recht zu haben, ihre Untergebenen zu beherrschen. Wer einmal dieser Illusion verfallen ist, richtet große Schäden an, die nach oben keine Grenzen kennen. Das geschieht nicht nur bezogen auf die einzelne Person, sondern auch in einem größeren gesellschaftlichen Maßstab. Die meisten Diskussionen und Schriften, die zur Ratifizierung der US-Verfassung führten, drehten sich um die Begrenzung der Macht der US-Regierung und um die Dinge, die sie nicht tun darf. In der Bill of Rights ist zum Beispiel aufgelistet, was der US-Regierung per Verfassung verboten ist. Der 9. und der 10. Verfassungszusatz garantieren theoretisch sogar, dass der Regierung alles verboten ist, was die Verfassung nicht ausdrücklich erlaubt. In der Realität werden die in der Bill of Rights festgeschriebenen Rechte allerdings von den Bundesbeamten jeden Tag und in jedem einzelnen Bundesstaat mit Füßen getreten. Eine Ausnahme ist noch der 3. Verfassungszusatz, der es verbietet, Soldaten in privaten Häusern und Wohnungen unterzubringen. Jemandem das Recht zu geben, über andere zu herrschen, aber nur innerhalb bestimmter Grenzen, wird früher oder später darauf hinauslaufen, dass die Herrschaft in der Realität ohne jegliche Grenzen ausgeübt wird. Das gilt sowohl für die einzelne Person als auch in größerem Maßstab auf nationaler oder internationaler Ebene. Eine begrenzte Regierung gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Wenn jemand von anderen als rechtmäßiger Herrscher anerkannt ist und glaubt, dass er selbst das moralische Recht hat, zu herrschen, gibt es nichts über ihm, was seiner Herrschaft Grenzen setzen könnte. Innerhalb einer Regierung kann es sein, dass jeweils höhere Autoritäten die niedrigeren Autoritäten begrenzen. Aber eine autoritäre Hierarchie als Ganzes wird immer nach grenzenloser Herrschaft streben. Warum sollte sie auch anderes tun? Warum sollte ein Herr jemals seine eigenen Interessen den Interessen seiner Sklaven unterordnen? Die Verfassung ist ein perfektes Beispiel dafür. Sie ist ein Stück Pergament, das der Herrschaft durch einen kleinen ausgewählten Personenkreis angeblich enge Grenzen setzt und offensichtlich vollkommen versagt hat. Diese Leute sind deutlich über diese Grenzen hinausgegangen und haben etwas erschaffen, das zum mächtigsten autoritären Imperium der Geschichte geworden ist. Und das Problem kann nicht dadurch gelöst werden, dass ein anderer ausgewählter Personenkreis, zum Beispiel ein System aus Gerichten und Anwälten, innerhalb des Herrschaftssystems eingerichtet wird, das angeblich dem ausgewählten Personenkreis an der Spitze der Hierarchie Grenzen setzen soll. Gewaltenteilung, Kontrollmechanismen und ordentliche Verfahren sind bedeutungslos, wenn die Herrscher und deren Kontrolleure Teil des gleichen autoritären Systems sind. Die Dämonisierung des Opfers. Die Teilnehmer der Milgram-Experimente dachten, sie würden unschuldigen unbekannten Elektroschocks verabreichen. Den Schockempfängern wurde nicht unterstellt, böse Menschen zu sein oder dass sie irgendetwas Unmoralisches getan hätten. Ein durchschnittlicher Mensch ist also tendenziell dazu bereit, vollkommen unschuldigen Menschen im Namen der Autorität zu misshandeln. Wenn es um jemanden geht, von dem er glaubt, dass er es verdient, wird er ihm die Schmerzen ohne zu zögern und wesentlich bedenkenloser zufügen. Das US-Militär und vermutlich auch viele andere Militärs haben genau untersucht, wie die Hemmschwelle der Soldaten so weit gesenkt werden kann, dass sie auf Befehl töten können. Eine der effektivsten Methoden ist es, diejenigen, auf die sie schießen sollen, zu dämonisieren und zu entmenschlichen. In modernen Kriegen füttern die Regierungen beider Seiten ihre Soldaten mit ständiger Propaganda, die darauf abzielt, den Feind als eine Gruppe herzloser, bösartiger, sadistischer, unmenschlicher Monster erscheinen zu lassen. Ironischerweise wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung, weil solche Propaganda beide Seiten zu Gruppen herzloser Monster macht, die eifrig versuchen, die Feinde auszurotten, die sie nicht als Menschen sehen. Die gleiche Methode wird bei der Gesetzesvollstreckung angewendet. Die Handlanger der Regierung greifen wesentlich bedenkenloser zu Unrecht und Unterdrückung, wenn ihre Opfer entmenschlicht und dämonisiert werden. Allein die Begriffe, die von den Herren ihren Vollstreckern und von allen anderen verwendet werden, sind bereits eine sehr effektive Form der Gedankenkontrolle und Manipulation. Sie führen zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität und zu einer entsprechend negativen Anpassung des Verhaltens. Die Begriffe verstärken das Gefühl, dass es eine gute Sache sei, der Regierung zu gehorchen und dass Ungehorsam eine Sünde sei. Was tatsächlich passiert ist, dass eine kleine Gruppe von Menschen einen Befehl erteilt und die Vollstrecker alle anderen dazu zwingt, zu gehorchen, indem sie ungehorsam bestrafen. Das entspricht dem, was jede Mafia, jede Verbrecherbande, jeder Schulhofschläger und jede Regierung tut. Wenn die Regierung es tut, gibt es nur einen einzigen Unterschied. Sie droht ihren Opfern nicht nur, sondern indoktriniert ihre Vollstrecker und die breite Öffentlichkeit. Die Botschaft von gewöhnlichen Schlägern ist in der Regel direkt und ehrlich. Tue, was ich sage oder es gibt Schläge. Die Botschaft der Regierung beinhaltet dagegen eine Reihe psychologischer Tricks und Techniken der Gedankenkontrolle, die dazu führen, dass die staatlichen Söldner das Gefühl der Rechtmäßigkeit entwickeln, wenn sie andere unterdrücken. Die Machthaber der Regierung nennen sich Gesetzgeber, die das Recht haben, die Gesellschaft zu regieren. Sie nennen ihre Befehle Gesetze und diejenigen, die nicht gehorchen, sind Kriminelle. Die Schläger der Mafia sind dagegen einfach nur bezahlte Verbrecher. Nicht so die Schläger der Regierung, die die Gesellschaft vor den unzivilisierten Gesetzesbrechern schützen. Diese bezeichnen sich als rechtschaffene Gesetzeshüter. Eine solche Propaganda erfolgreich zu betreiben, ist eine langwierige Sache. Es kommt dabei nicht nur darauf an, die autoritären Vollstrecker dazu zu bringen, Gewalt gegen unschuldige Menschen anzuwenden, sondern sie müssen sich auch noch stolz dabei fühlen. Die autoritäre Indoktrination hat bei ihnen dazu geführt, dass sie davon überzeugt sind, für Gerechtigkeit zu sorgen, indem sie Kriminelle verfolgen und Recht und Ordnung zum Wohle der Gesellschaft herstellen. Tatsächlich aber sorgen sie mit Gewalt dafür, dass alle den Politikern gehorchen. Unabhängig davon, wie unmoralisch, willkürlich, asozial, unwirtschaftlich oder geradezu idiotisch ihre Befehle auch sein mögen. Der Begriff Gesetzeshüter wirkt vollkommen anders als Handlanger der Politiker. Er bedeutet aber genau das Gleiche. Wenn es gelingt, die Gesetzeshüter davon zu überzeugen, dass ihre Gewaltanwendung eine gerechte und anständige Durchsetzung des Rechts sei, dann verzerrt das ihre Wahrnehmung so stark, dass sie Freude und Stolz dabei empfinden, wenn sie ihren Mitmenschen den Willen der Herrscherkaste aufzwingen. Es gibt so viele Beispiele dafür, wie es Gesetze gibt. Sie zählen alle zu einer von zwei Kategorien. Verbote, bei denen Politiker von ihren Untertanen verlangen, bestimmte Dinge zu unterlassen, und Forderungen, bei denen Politiker von ihren Untertanen verlangen, bestimmte Dinge zu tun. Um das zu erklären, je ein Beispiel. Das erste ist das Marihuana-Verbot. Die Herrscher verbieten ihren Untertanen, Marihuana zu besitzen. Dieses Verbot wird zum Gesetz erklärt und jeder, der dagegen verstößt, gilt als Krimineller. Die Herrscher stecken dann riesige Geldsummen in ihre Söldner und bezahlen die Vollstreckung des Gesetzes. Diese Geldsummen werden durch verschiedene weitere Gesetze von ihren Untertanen erpresst. Sie fließen in Gewehre, Panzerfahrzeuge, Gefängnisse und so weiter mit dem einzigen Ziel, jeden ins Gefängnis zu stecken, der bei einem Verstoß gegen dieses Gesetz erwischt wird. Betrachten wir nun die Perspektive des Polizeibeamten. Er hat die Pflicht, das Gesetz zu vollstrecken, wenn er mitbekommt, dass jemand Marihuana an einen Kunden verkauft. Angenommen, der Beamte betrachtet die Situation rein objektiv und ohne den religiösen Aberglauben, der seine Wahrnehmung verzerrt. Er würde sofort erkennen, dass seine Arbeit nicht nur unmoralisch ist, sondern zugleich auch völlig idiotisch und heuchlerisch. Sein Job besteht nämlich darin, jemanden körperlich anzugreifen, um ihn für eine lange Zeit in einen Käfig einzusperren, obwohl er niemanden betrogen hat und niemandem Gewalt angetan hat. Bevor dieser Polizist auftauchte, haben alle Beteiligten, der Produzent, der Händler, der Käufer und der Nutzer, friedlich und freiwillig miteinander interagiert. Wenn der Beamte jemals Alkohol konsumiert hat, hat er außerdem etwas getan, was moralisch gesehen identisch mit dem ist, was die Verbrecher getan haben. Trotzdem kommt er sich wie ein mutiger, rechtschaffener, anständiger Gesetzeshüter vor, wenn er an einem paramilitärischen, bewaffneten Einsatz teilnimmt, in das Haus des Gesetzesbrecher eindringt und diesen von seinen Freunden und seiner Familie trennt. Danach geht der Beamte nach Hause und trinkt vielleicht ein Bier. Natürlich würde er nicht gerade freundlich reagieren, wenn ihn jemand mit Gewalt daran hindern würde. Der einzige Unterschied, der eigentlich gar kein Unterschied ist, besteht darin, dass Politiker einen Befehl erteilt haben, der die eine bewusstseinsverändernde Substanz Marihuana betrifft und die andere bewusstseinsverändernde Substanz Alkohol eben nicht. Der Beamte glaubt am Ende wirklich, dass eine bewusstseinsverändernde Substanz gut, bekömmlich und nach amerikanischen Gepflogenheiten gut sei, während die andere Substanz dubios, unmoralisch und kriminell ist und sogar gewaltsame Übergriffe gegen die Täter und Entführungen rechtfertigt. Das zweite Beispiel ist die Grundsteuer. Die Herrscher erlassen ein Gesetz, in dem festgelegt ist, dass jeder Untertan 2% des Wertes seines Grundstücks jährlich an die Herrscher abzuliefern hat. Diese Forderung wird einfach Grundsteuer genannt und zum Gesetz erklärt. Jeder, der sie nicht bezahlt, ist ein Krimineller und Steuerhinterzieher. Die Herrscherkaste baut dann eine Berufsgruppe auf, die sich Finanzbeamte nennt. Diese suchen die kriminellen Steuerhinterzieher auf und erpressen unter Gewaltanwendung das Geld von ihnen oder vertreiben sie von ihren Grundstücken. Die Grundstücke werden anschließend beschlagnahmt und der Herrscherkaste übergeben. Wenn das jemand ohne die ganze Autoritätspropaganda tun würde, dann wäre es Erpressung. Zahle jedes Jahr eine Menge Geld oder ich werde verhindern, dass du in Ruhe in deinem eigenen Haus leben kannst. Nur sehr wenige Menschen, darunter auch die Finanzbeamten, wären dazu bereit, sich an so einer Erpressung zu beteiligen. Aber wenn genau das Gleiche rechtmäßig ist, wird der Durchschnittsmensch die Arbeit der Schläger als Teil der Erpressung akzeptieren und sogar jeden verachten, der sich dagegen wehrt. Diejenigen, die verhindern wollen, beraubt zu werden, werden als gierige Steuerhinterzieher gesehen, die sich um ihren gerechten Anteil drücken wollen. Und diejenigen mit der Aufgabe, das Eigentum von solchen Steuerhinterziehern gewaltsam einzutreiben, tun das in der Regel mit einem Gefühl der Rechtschaffenheit. Sie glauben wirklich, dass die Autorität des Gesetzes unmoralische Handlungen wie Diebstahl, Erpressung und Nötigung in etwas verwandeln kann, das gerecht und legitim ist. So rauben sie die Menschen massenhaft aus, fühlen sich gut dabei und empfinden Verachtung für ihre Opfer. Die gläubigen Staatsopfer erklären oft, dass Besteuerung kein Raub sei, weil die Regierungen die Einnahmen für Beiträge zum Gemeinwohl nutzen. So würden die Menschen einfach nur für Waren und Dienstleistungen bezahlen, die sie bekommen. Das hat mit den tatsächlichen Verhältnissen nichts zu tun. Ein einfaches Beispiel veranschaulicht den Doppelstandard. Angenommen, ein Fremder kommt zu jemandem nach Hause und sagt, er hätte seinen Rasen gemäht oder irgendeinen Gegenstand bei ihm hinterlassen. Und nun verlangt er $1000, obwohl der andere einer solchen Vereinbarung nie zugestimmt hat. Das wäre offensichtlich Erpressung und er wäre nicht dazu verpflichtet, die $1000 zu zahlen, auch wenn der Rasen tatsächlich gemäht oder ein Gegenstand vor der Tür abgestellt worden wäre. Niemand hat das Recht, einem anderen ohne seine ausdrückliche Zustimmung irgendwelche Güter oder Dienstleistungen zukommen zu lassen und anschließend von ihm eine Gegenleistung zu erpressen. Eine Gegenleistung, über deren Umfang auch noch der Erpresser selbst bestimmt. Genau das ist es aber, was ausnahmslos jede Regierung tut. Wenn die Ziele der autoritären Aggression erfolgreich dämonisiert und entmenschlicht sind, gibt es für das Ausmaß an Gewalt und Ungerechtigkeit, das die Handlanger der Autorität wildfremden Menschen antun, keine Grenzen mehr. Viele hoffen, dass das Gewissen der amerikanischen Soldaten und der Gesetzeshüter Grenzen setzt. Viele Beispiele aus der Praxis beweisen jedoch das genaue Gegenteil. Eines der bekanntesten ist das Massaker von My Lai während des Vietnamkrieges. US-Soldaten ermordeten nicht nur hunderte unbewaffneter Zivilisten, hauptsächlich Frauen und Kinder, sondern vergewaltigten und folterten viele von ihnen. Und manche Soldaten freuten sich offen über das Leid und den Tod ihrer Opfer, wie sie selbst sagten. Amerikanische Soldaten haben das getan. Wegen ihres religiösen Glaubens an die Autorität in Verbindung mit der Dämonisierung und Entmenschlichung ihrer Opfer. Die Soldaten selbst bestätigten das. Viele rechtfertigten ihre Taten damit, nur Befehle ausgeführt zu haben. Andere gaben offen zu, die Vietnamesen nicht als Menschen gesehen zu haben. Es sollte in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden, dass es einzelne amerikanische Soldaten gab, die versucht haben, das Massaker zu stoppen. Ohne Erfolg. Das Massaker von My Lai ist zwar eines der bekanntesten Beispiele für Kriegsverbrechen durch amerikanische Soldaten, aber es ist bei weitem nicht das einzige. Auch zahlreiche andere Beispiele für den Sadismus amerikanischer Soldaten kommen nach und nach ans Licht. In den Milgram-Experimenten machten einige Testpersonen verbal oder durch ihr Verhalten deutlich, dass sie sich schlecht dabei fühlten, unbekannten fremden Menschen Schmerzen zuzufügen. Gesetzesvollstrecker und Soldaten, denen zuerst beigebracht wurde, einen Feind zu verachten, gehorchen autoritären Anordnungen dagegen mit großem Eifer. Es scheint ihnen regelrecht Freude zu bereiten, ihren Opfern Schmerzen zuzufügen oder sie zu töten. Dieses zeigen auch deutlich die Bilder aus dem Foltergefängnis im irakischen Abu Ghraib. Amerikanische Soldaten und Soldatinnen folterten ihre Opfer nicht nur körperlich und psychisch, sondern sie empfanden dabei Freude und Vergnügen, sie leiden zu sehen. Sie posierten fröhlich vor der Kamera, während sie die Gefangenen demütigten, schlugen, folterten und vergewaltigten. Die Bush- und die Obama-Regierung verhinderten, dass weitere Fotos dieser Folterungen veröffentlicht wurden. Aus Angst vor Imageschäden des Militärs bei den Amerikanern und bei anderen. Diese Fotos beweisen, dass auf Anordnung der höchsten Regierungsebenen gefoltert wurde. Wichtiger aber ist die eindeutig sichtbare sadistische Freude der Personen, die auf Befehl der Autorität anderen Menschen Schmerzen und Leid zugefügt haben. Jemand, den sie als Autorität wahrgenommen haben, hat ihnen gesagt, dass es anständig und rechtschaffen sei, den Feind zu hassen und ihm weh zu tun. Und sie haben es mit Freude getan. Die gleiche innere Haltung und Mentalität wird bei verschiedenen Gesetzesvollstreckungen deutlich. So beispielsweise beim Überfall auf Rubiritsch 1992 und beim Angriff der Paz-Situation und dem anschließenden Massaker bei Waco in Texas 1993. In keinem der beiden Fälle ging die Autorität gegen jemanden vor, der tatsächlich irgendwem Schaden zugefügt oder irgendwen bedroht hat. Stattdessen kam es in beiden Fällen zu paramilitärischen Angriffen auf Grundlage der Behauptung, illegale Waffen zu besitzen. Am Ende des Vorfalls in Waco waren 80 Menschen tot. Männer, Frauen und Kinder, die zuvor psychisch und körperlich gefoltert wurden, unter anderem durch Schlafentzug und den Einsatz von Tränengas. Die Opfer wurden gegenüber den Gesetzen